sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Reden, das ist doch eine Frechheit, was er pfeift. Nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Der kommt an, mach ihn! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom 4-2-11er Sonderheft 2015-2016. Die nächsten 6 Mannschaften stehen vor uns und nachdem ich auf die beiden Kasper ewig lang warten musste, wollen wir jetzt professionell durch die Sendung führen. Pocho, hallo. Hallo. Und Ricky, hallo. Einen wunderschönen. Ja, lange musste ich warten, aber es ist endlich soweit. Der zweite Teil des 4-2-11er Sonderhefts wird aufgenommen. Und Chris, ich dachte eigentlich, wir machen heute alle 12 Teams. Das machen wir die auch, übrigen. Aber in 2 Sendungen. Ah ja, okay. Machen wir dann einfach kurz eine Minute Pause und dann machen wir nochmal neu. Das ist clever. Das ist clever, ne? Content-Eichhörnchen. Wer den dann wohl online stellen soll, ist die Frage. Das machst du, da brauchst du gar nicht so komisch fragen. Da bin ich ja gar nicht da. Du bist heute nicht mehr da? Nein. Und morgen? Morgen. Ach was, du willst heute 2 Folgen... Nicht online stellen, nein. Ja, wann willst du denn die... Übermorgen. Warum diskutieren wir das denn jetzt aus? Das ist unprofessionell, Ricky. Ja, als ob das ein Merkmal ist dieser Sendung. Professionalität. Unprofessionalität ist ein Merkmal dieser Sendung. Naja, gut. Hätte man mir vielleicht mal vorher sagen müssen, dann hätte ich mich komplett anders auf die Sendung vorbereitet. Aber gut, dann machen wir es halt so, wie du willst. Soll ich euch mal ein kleines Preview geben, was die nächsten 6 Clubs sind? Ja, das wird ja spannend. Köln, Mainz, Bremen, Frankfurt, Hoffenheim, Dortmund. Hört sich ein bisschen an wie, vor 5, 6, 7 Jahren das Schlusslicht der Liga. Aber es ist jetzt das gute Mittelfeld. Merkwürdig. Also Frankfurt, Hoffenheim. Und ich bin gespannt, was ihr da so alles aus den Fingern saugen könnt. Und ich habe hier meine schöne Liste mit unseren Predictions für die nächste... Fürs Ende dieser Saison und ich bin gespannt. Ich freue mich sehr und wir fangen an. Ich muss zunächst Köln. Stopp, ich mit muss dem erstmal FC Köln fangen. Warum torpedierst du denn diese Ich Hoch- muss einen riesen Skandal aufdecken. Ich trinke erstmal was. Ja, und zwar ich weiß gar nicht, ob ich es in der Sendung schon mal gesagt habe, ich habe mir ja Tickets für das großartige Spiel VfB Stuttgart gegen Manchester City zugelegt und die sollten ja schon längst da sein. Sind sie nicht. Jetzt habe ich schon 2-mal beim VfB angerufen. Mir wurde 2-mal mitgeteilt, dass man versehentlich die Tickets, und zwar alle, zu spät losgeschickt hat. Und es könnte jetzt sein, dass die bei niemanden rechtzeitig ankommen. Und sie hätten dann einen Plan B parat, hieß es seitens der VfB-Ticketverteilerstätte. Ich bin auch gespannt, weil morgen wäre ja dann der letzte Tag, bevor es dann Samstag ist, nach meiner Rechnung. Und wenn die Tickets dann nicht da sind, also ich glaube, dann randaliere ich. Dann randaliere ich direkt. Also übrigens ist es sehr voll angeblich, also wird wohl eine Bombenstimmung davor herrschen im Stadion. Ich decke das weiterhin auf. Ja, was? Warum auch nicht? Attraktiver Gegner. Ja, aber es ist halt Vorbereitungsspiel. Klar, der Gegner ist geil, aber... Ja, aber warum denn nicht? Du musst das nicht immer alles so miesepetrig sehen. Ja, so bin ich einfach. Du bist einfach ein Miesepeter und ein Prolet. Ja, absolut. Fangen wir mit Köln an, Kinder. Wenn wir schon bei Proleten sind und ich finde... Da gibt es nur eine Meinung und eine Stimme, auf die ich wirklich Wert lege. Das ist Potschers Meinung. Ja, weil ich die Kölner ja so sehr mag. Ne? Deswegen ja. Besonders als Gladbach-Fan mag man die ja besonders gerne. Da muss ich jetzt doch nochmal grätschen. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Wir haben ja in den letzten 4-12-Ausgaben darüber geredet, wie gut der Herr Schmadtke seinen Job gemacht hat. Ne? Das muss man wirklich mal sagen. Auch als Gladbach-Fan. Ja, ich meine, gegen den Schmadtke kann ich ja sowieso nichts sagen, weil er hat ja auch in Gladbach mal das Tor gehütet, so ist das ja nicht. Ja. Wie du schon gesagt hast, also man kann den Job von Schmadtke da gar nicht hoch genug bewerten im Moment. Absolut. Weil besonders jetzt in diesem Sommer hat Köln nicht nur attraktiv zugeschlagen, was die Namen angeht, weil es sind auch auf jeden Fall Namen dabei, die sie geholt haben, mit Modest. Ja. Mit Miljojic und so weiter, sondern auch qualitativ. Bittencourt auch von 96 geholt. Ganz genau. Ne? Der war hier immer gern gesehen und hat immer gute Spiele gemacht. Für mich nicht ganz verständlich, dass er weg ist. Was man hier so in Hannover mitbekommen hat, ist, er wollte unbedingt weg. Gut, ob er die bessere sportliche Perspektive in Köln hat oder ob er es schafft, da international zu spielen, ist auch die zweite Frage. Aber ich glaube, dass was man auf jeden Fall summa summarum komplett sagen kann, ist, dass der SFC Köln mit den Verpflichtungen, die er diesen Sommer gemacht hat, sicher nicht der schlechteste Verein ist, der die Neuverpflichtungen macht. Und zweitens sich qualitativ auf jeder Position oder beziehungsweise in jedem Mannschaftsteil verbessert hat. Sowohl Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Ja. Und von daher sehe ich da auf jeden Fall eine Platzierungsverbesserung beim ersten FC Köln. Ich bin mir die Defensive? Nicht sicher, ob wir beim letzten Mal nicht als letztes über Köln gesprochen haben. Die Defensive, ich glaube, da muss man sich gar nicht mehr so großartig verstecken, war, glaube ich, die fünftbeste Defensive der Liga. Und wenn du hinten sicher stehst, was sie tun, und vorne dann jetzt Modest mit Modest und auch Bittencourt vielleicht ein paar Buden machst, ich glaube, das könnte wieder eine sichere Nummer werden für die Kölner. Und man muss aufpassen, dass man da nicht schon wieder wie bei den Stuttgartern direkt von Champions League redet. Ach, ist das und jetzt ja, die Überleitung zu mir oder was? Nein, war es nicht. Ich dachte nur, da kommt jetzt was? Wir spielen nicht Champions League? Du musst beim ersten FC Köln musst du halt immer direkt aufpassen, dass die Kirchen nicht zu hoch gegangen werden, um es mal so zu nennen. Ich spreche recht schnell von Euroleague und so weiter. Aber ich glaube, auch da haben sie mit dem Trainer und mit dem Manager jetzt Leute vor Ort, die das nicht so hochhängen. Und was auch war, es ist ja auch Max Eberl zu der Entwicklung vom ersten FC Köln befragt worden in der Express. Und auch er hat sich nur positiv geäußert. Und das kann ich auch in dem Fall nur. Also da gibt es keine schlechten Meinungen. Und von daher würde ich sagen, ein einstelliger Tabellenplatz ist auf jeden Fall drin. Ich denke auch, ja. Und der Vater des Erfolgs, sollte das wirklich so kommen, ist für mich Schmadtke. Ohne Frage. Ja. Der wird mir momentan noch nicht ganz so richtig abgefeiert, wie er eigentlich abgefeiert werden müsste. Also ich finde das wirklich großartig. Auch diesen Jojic, ne? Jetzt habe ich gelesen, dass der Kloppo nicht einmal in anderthalb Jahren mit Jojic gesprochen hat. Okay. Habt ihr das mitbekommen? Das hört sich natürlich schon sehr seltsam an. Und, ja, sehr seltsam. Und gibt ihm natürlich auch nicht die Sicherheit, die so ein Spieler braucht, der aus dem Ausland nach Deutschland kommt. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er jetzt ein schlechter Kicker ist irgendwie. Ja, aber er war auch nicht wirklich integriert in die Mannschaft, weil ich hatte nie das Gefühl, dass über den gesprochen worden ist, außer in dem Moment, als Dortmund ihn verpflichtet hat. Es ist mittlerweile wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Rückschritt für Jojic, zum ersten FC Köln zu gehen, anstatt in Dortmund zu spielen. Denn, ich meine, wir kommen da gleich noch drauf. Ich warte mal dieses Spiel ab, was die Dortmunder jetzt haben werden in der Europa League Qualifikation. Heute, ne? Ja, genau. Ja. Man stelle sich vor, die verlieren das 2-1. Mhm. Was nicht realistisch ist gegen diesen Gegner, gegen Wolfsberger AC? Der Wolfsberger AC, genau. Ja. Ist nicht realistisch, dass sie verlieren, aber irgendwie gönne ich es Thomas Tuchel. Also ich weiß ja, dass du ein Kloppo-Guy nicht unbedingt warst und bist. Wahrscheinlich werde ich es bald meine Meinung ändern. Müssen, denke ich auch. Genau das, darauf wollte ich auch hinaus. Aber sagen wir mal, wie es ist, der Trainer Thomas Tuchel ist für mich das fast roteste Tuch der Bundesliga, weil ein so unsympathischer Mensch, der auch noch jetzt aussieht wie der wandelnde Tod, meiner Meinung nach. Also dem gönne ich den Misserfolg. Jetzt. Ja, Tuchel. Ich gönne nicht dem BVB den Misserfolg, das auf gar keinen Fall. Tolle Stadion. Nein, niemals. extreme Fans. Aber Thomas Tuchel ist für mich und diese ganze Art und Weise, wie er jetzt dargestellt wird und wieder wird mit Klopp der Vergleich gezogen und so weiter. Ich finde das richtig, richtig schlimm. Er hat jetzt auch bei Sky, glaube ich, gesagt, dass er der Einzige ist, noch vor den ganzen Spielern, der am meisten zu verlieren hat. Und das sehe ich genauso. Also nach diesen großartigen Mainz-Jahren ist es jetzt das Jahr, wo er richtig, glaube ich, richtig, richtig an Credibility verlieren kann, weil es einfach nach Bayern die größte Station ist, die du in Deutschland bekleiden kannst. Und wenn du da failst, ist es schon nicht mehr so geil. Ich glaube, danach geht es dann wieder in Größen von Mainz oder im HSV. Stuttgart. Ne? Nein, aber Tuchel hat irgendwie auch schon bei der ersten Pressekonferenz und bei den Pressekonferenzen, die man jetzt gesehen hat, er bestärkt diesen Eindruck, den ich von ihm habe, einfach immer mehr. Er ist absolut abgehoben. Er fühlt sich als der Trainer, meiner Meinung nach. Tuchel. Besonders wenn er dann angesprochen wird, du musst dir erstmal angucken, er sieht bei jeder Frage abgefuckt aus. Er sieht einfach abgefuckt aus, wenn er dann anfängt zu reden und die Augen zu verdrehen und wenn dann die eingefallenen Wangen noch dazukommen, wo der 3-Tage-Bart dann fehlt und so. Also ganz, ganz schlimmer Mensch. Und ob das der richtige Trainer für die Dortmunder ist, lass mich den Satz gerade beenden, ob das der richtige Trainer für die Dortmunder ist, das wage ich zu bezweifeln. Pocho, fang nicht ein. Lass uns doch ein bisschen über Peter Stöger reden, den aktuellen Vater der Erfolge jetzt beim ersten FC Köln. Ich hätte nicht gedacht, dass der da wirklich so eine legitime Saison wie in der letzten Saison spielt. Und da, was sind sie eigentlich geworden? Sind sie Zehnter geworden? Zwölfter. Ja. Könnte es auch irgendwie mathematisch eruieren, weil wir schon sechs Vereine hatten. Ja, dass wir sechs Vereine hatten jetzt. Das ist nicht wichtig, Pocho. Man muss einfach nur totschweigen, seine eigene Dummheit. Das habe ich 29 Jahre gemacht und heute habe ich mein Glanzstück im Vorfeld dieser Sendung gegeben. Erstmal kurze Props an mich. Ich habe das jetzt mit dem Chat geklärt. Es ist so, dass man den Chat an mich. Ja, dass man den Chat hier betreten kann, wenn man auf YouTube sich rumtreibt. Aber das ist für uns als Hosts wirklich schwierig zu betreuen. Das sage ich gleich mal. Wir brauchen wieder einen Chatbeauftragten. Sollte es da draußen also Leute geben, die sich dafür qualifiziert fühlen, die können jetzt im Endeffekt den Chat hier direkt übernehmen und hosten. Viel Spaß, Jungs, muss man auch mal sagen. Was sagst du denn zu Köln, Ricky? Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich Köln natürlich auch spannend finde als Verein und die Entwicklung, aber immer so ein bisschen skeptisch bin, weil man weiß ja nicht so richtig, also wenn die mal in so ein Tief fallen, dann ist es ein Verein, wo es auch wirklich gleich richtig bergab gehen könnte. Also ich erinnere mich da, glaube ich, an die Saison, als Poldi da mal gespielt hat, wieder für eine gewisse Zeit, nachdem er schon mal weg war. Wann war das? Glaube ich, nach dem Bayern-Engagement. Genau. Wo es diese Geschichte gab, wo die ganzen Köln-Fans diese Pixel kaufen konnten auf erstefcköln.de oder so und dann für 10, 11 Millionen konnte er dann weggehen von den Bayern. Ja. Ja, und da gab es ja auch relativ viel Euphorie, als dann Podolski zurückkam. Und ich glaube, war das auch die Saison, wo sie mal Nisch und so geholt haben? Ja, ich glaube, das. Oder war das davor? Also ich weiß, dass es immer mal wieder so Phasen gab, wo man eigentlich von Köln mehr erwartet hat, als dann am Ende rauskam. Und ich sag mal so, aktuell wirkt es jedenfalls hier bei uns im Süden so, als wäre es in Köln relativ ruhig. Und ich glaube, dass darin die Stärke besteht beim 1. FC Köln. Wenn es ruhig bleibt und die Jungs dann in Ruhe arbeiten können, glaube ich, dass der Verein vielleicht wirklich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Aber wenn es dann mal anfängt zu rumoren, ich glaube, dann geht es bei Köln auch schnell bergab. Das ist so meine Befürchtung. Und ich sage wirklich Befürchtung, weil das ist mir wirklich als neutraler Fußballfan wichtig, dass solche Vereine in der Bundesliga spielen. Mir blutet wirklich immer das Herz, wenn so ein Verein wie Köln in die zweite Liga muss. Weil das ist wirklich traditionell toll, die Fans sind toll, man möchte einfach solche Clubs in der Bundesliga haben. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und deswegen hoffe ich, dass das Köln ihren Scheiß irgendwie zusammenbekommt und gleichzeitig sich peu à peu wieder steigern kann und vielleicht in 5 bis 10 Jahren auch mal wieder Richtung Europa schielen kann. Also, weißt du, das wäre für mich wirklich toll, wenn solche Vereine uns repräsentieren würden in der Euroleague zum Beispiel. Ja, aber das ist ja auch das große Ding, was Schmadtke sich auf die Fahne geschrieben hat, dass er da Ruhe in die Bude kriegen will. Es ist ja immer Theater da gewesen. Und wenn es mal ruhig wurde, sprich, wenn es mal besser lief, dann gab es ja prompt Postwenden wieder Stress und Ärger und Theater in dem Verein. Und ich glaube, das kriegen sie jetzt ganz gut hin. Mit Schmadtke und aber auch mit Stöger, der notorischer ruhiger ist. Also ich glaube aber, dass das prinzipiell ja jeder Trainer möchte, der zu so einem etwas, der zu so einem Verein geht, der dafür bekannt ist, oder wo man als Trainer auf dem Pulverfass sitzt, so muss man sagen. Ob man jetzt als Trainer zum HSV geht oder zu Schalke, man erhofft sich immer irgendwie, dass man selber dafür zuständig ist, dass endlich mal Ruhe in den Verein einkehrt. Und man merkt dann nach 3, 4 Spielen, die man verloren hat, dass man das überhaupt nicht selber in der Hand hat. Das ist halt einfach, es wird durch die Presse gesteuert, das wird vielleicht auch im Verein durch diverse Leute gesteuert, die da schon lange sitzen und dann auch vielleicht interne Machtspielchen da austragen in irgendwelchen Führungspositionen hinter den Kulissen und so. Und das kannst du als Trainer dann oft gar nicht beeinflussen, ist jedenfalls meine Meinung. Weil, wie lange ist der Stöger jetzt da in Köln? Das ist jetzt das zweites Jahr, glaube ich. Und da, glaube ich, hast du noch... Das dritte, ach stimmt, der war in der zweiten Liga auch schon, sorry. Er ist ja mit denen aufgestiegen. Ah, stimmt, es ist ja der Aufstöger, stimmt, Entschuldigung. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass du schon die Autorität hast, um dich wirklich gegen Aufsichtsräte oder so durchzusetzen. Ja, also dass da wirklich, also das ist das, was ich in Köln, glaube ich, bilden muss, dass der Trainer wirklich jemand ist, der, also sein Wort gilt, sage ich jetzt mal. Ja, und man sieht es ja in Hamburg oder so, wenn da alle zwei Monate der Trainer gewechselt wird, dann das ist halt ein totaler Hühnerhaufen, der da abgeht und keiner hört mehr auf irgendjemanden. Überall fehlt der Respekt, alle machen, was sie wollen. Und ich glaube, das ist wirklich die Chance von Köln jetzt gerade. Sie haben jetzt eine solide Saison gespielt nach ihrem Aufstieg. Es war jetzt auch nicht so, dass sie dann gleich um Eurocup mitgespielt hätten oder so, sondern es war eine solide Saison und da sollten sie jetzt anknüpfen und versuchen, langsam aber sicher die Qualität der Mannschaft zu verbessern. Und ja, für so einen Verein wie für Köln ist natürlich auch die Jugendarbeit das A und O. Ohne Frage. Aber große Abgänge kann man, glaube ich, nur von diesem Kevin Wimmer, der zu den Spurs gegangen ist, sprechen und von Anthony Uja, der für 4,5 Millionen Euro nach Bremen gegangen ist. Hey, da kann man nicht von einem großen Abgang sprechen, meiner Meinung nach, weil sie sich verbessert haben mit dem Zugang. Mit Modest. Ja, das mit Modest schon, verbessern sie sich definitiv im Gegensatz zu Uja. Kevin Wimmer tut ein bisschen weh für den ersten FC Köln, weil es irgendwo so eine Identifikationsfigur auch für die Fans irgendwo war, weil er lange da war und so weiter. Ich glaube aber auch, dass das ein Zeichen davon ist, dass ein Spieler für viel Geld zu einem Top-Verein wechselt, dass man auch Köln wieder als so eine Station als Spieler ansehen kann, in der man was erreichen kann. Ne? Besonders in jungen Jahren, sagen wir mal Anfang 20, wechselst du nach Köln, wie jetzt so ein Bittencourt oder sowas, der das vielleicht nicht als seine Hauptstation ansieht, sondern irgendwo als so eine Zwischenstation, um sich zu zeigen, um Stamm zu spielen, denn davon gehe ich aus. Und das war Gladbach in den letzten Jahren auch. Ich hoffe, dass das langsam jetzt auch mal abnimmt, dass wir unsere Spieler halten können. Können wir auch. Aber genau dahin muss Köln ja gehen. Vielleicht so eine Stufe unter Gladbach, ne? So. Bitte? Vielleicht so vom Impact her eine Stufe unter Gladbach. Wo kann man mal hinwechseln und so als Sprungbrett. Genau, ganz genau. Ja. Das meine ich auch. Und das ist aber Moment mal, seht ihr da Köln schon, dass Köln wirklich so ein Club ist, der eine Stufe unter Gladbach steht? Nee, noch nicht, oder? Nein, aber ich glaube schon, dass Köln jetzt gerade mit dieser Saison und auf dem Weg dahin ist, zu so einem Sprungbrett-Club für die Bundesliga zu sein. Also nicht eine Stufe unter Gladbach, auf keinen Fall, aber da würde ich auch schon mal hinwechseln wollen, um mir einen Namen zu machen. Also es ist schon eine gute Adresse jetzt inzwischen. Finde ich eine bessere Adresse als zum Beispiel etablierten Bundesligisten wie Hannover 96 zum Beispiel. Ja, das stimmt, aber nicht wie Stuttgart. Stuttgart ist immer noch die erste Wahl für viele Spieler. Da vielleicht kann ich vielleicht nochmal sagen, mir wurde natürlich das Herz gebrochen, denn insgeheim habe ich so ein bisschen einen feuchten Traum gehabt. Ja. Und zwar habe ich auf die Gorani-Sturmlösung beim VfB gehofft. Gorani, habe ich gedacht, kommt zustande. Gomez und Gorani, habe ich gedacht, das wär's doch. Ja. Die beiden mal zusammen, das wäre ja im Endeffekt vergleichbar mit The Rock gegen John Cena bei WrestleMania 29 oder was das war. Schon, ja. Aber leider. Auf der Bank, das wär's. Übrigens, das kann ich auch noch verraten. Wird viele überraschen. Ist ein kleiner Schock. Non-PG. Das ist meine letzte Sendung. Ich wechsle auch in die Türkei. Nün-PG. So Nün-PG, oder was? Ja, genau. Da gehe ich hin. Ja, schön. Ach, toll. Mensch, was meint er denn, Ricky? Tabellenplatzmäßig. Ja, da tue ich mich schwer. Also ich glaube nicht, dass sie absteigen. Aber ihr habt es ja schon gesagt, Top 10 ist drin, aber gleichzeitig... Ja, ist halt Köln, ja, deswegen... Ja, am Ende ist es immer noch Köln, ne, über die wir reden. Dieses Jahr war Platz 12 der erreichte Tabellenplatz und ich habe ja gesagt, kleine Schritte sollte der erste FC Köln machen, deswegen sage ich Platz 11. Okay, ist bei dir noch nicht vergeben, Platz 11. Pocho? Ist 10 bei mir schon vergeben, sonst würde ich gerne 10 sagen. 10 ist bei dir vergeben und zwar ist da der ehrenwerte VfB Stuttgart. Richtig, ich erinnere mich. Ja, dann gehen wir einen Platz runter, dann sage ich auch 11. Ach, guck mal. So, dann bin ich mal ein bisschen optimistischer. Platz 11. So. Hast du doch wieder bei mir abgeguckt. Nee, beim Pocho. Also, du liegst da auch falsch. Ich glaube, ich traue da eher Pocho. Ich habe aber Platz 11 getippt bei Köln. Das war ja auch nur ein Witz, du dummes Schwein. Ja, ja. So, kommen wir zum ersten FSV Mainz 05, dem Ex-Club von Trainerlegende Thomas Tuchel. Ich guck mal kurz auf die... Was denn? Trainerlegende Thomas Tuchel. Ist für mich schon eine Legende. Motherfucker ist das. Okay. Aber bad Motherfucker. Mhm. Ich gucke gerade, was die so abgegeben haben und was die so geholt haben. Johannes Geis ist für 12 Millionen Euro zum FC Schalke 04 gewechselt. Ist eine Ansage. Ist mir gar nicht so vorgekommen, dass der für so viel Geld gewechselt ist. Grillt sich da gerade jemand ein Steak? Nee, er bläst, glaube ich, die Schwimmflügel auf. Das ist Freibad gleich. Ne? Ah, nee, das ist ein Wasserball, oder? Ja. Das ist ja mein Statement zu Mainz. Viel heiße Luft. Oh. Ist das hier so eine Impro-Comedy? Ja. Nee, einfach ruhig sein. Potsche, sag mal einfach ruhig und dann lass ihn mal arbeiten. Du, im Gegensatz zu dir bin ich es gewohnt, stundenlang Sendungen alleine zu hosten. Ja. 95% meiner MMA-Radio-Ausgaben sind, das ist hier, wie nennt man das? Poetry Slam ist das bei mir. Tja. Genau. Naja. Aber zu meinen. Was steht denn da drauf? Was ist denn da drauf? Was steht da drauf? Da steht drauf, eintauchen und Spaß haben. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ja, das steht bei meiner Frau jetzt auch auf dem Bauch. Die hat sich tätowieren lassen. Ja. Und auf dem Steiß steht Exit Only, oder was? Schön. Ja, Mensch. Eieiei. Mainz, wir reden über Mainz. Ja, fangen wir doch mal mit dem Trainer. So, wenn wir schon bei schlechten Witzen sind, nein, ich lasse den natürlich. Also zu Mainz, ich kann ganz schnell damit abschließen. Ich habe wirklich kaum eine Meinung zu Mainz. Ich weiß immer nie, was mich erwartet bei Mainz. Jedes Jahr gefühlt ist das ein Club, den man immer unten mit ansiedeln kann. Aber dann spielen sie meistens gut. Ja, genau. Und ja, also Mainz ist für mich wirklich immer ganz schwierig einzuschätzen. Oh. Die holen ja auch nie richtig bekannte Spieler. Also meistens kommen zu Mainz Spieler, wo man so denkt, ja, die waren ganz okay, aber sind jetzt nicht unbedingt die Spieler, die man haben muss. Und plötzlich stellt sich heraus, wie zum Beispiel bei, bei dem Japaner, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall der vom VfB gekommen ist, da habe ich letztes Mal schon gesagt, auch so gedacht, ja, scheiß drauf. Und dann stellt sich auf einmal heraus, nee, nicht scheiß drauf. Das war im Endeffekt genau die richtige Entwicklung. Und für mich immer noch das Paradebeispiel für so einen klassischen Mainz-Spieler ist, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, beim VfB und bei Dortmund gespielt, bei beiden Meister geworden, Brasilianer, Silva, wie ist er? Toni da Silva hieß er, nee, oder wie hieß der? Bigfoot Silva. Nee, jetzt mal ehrlich, wie hieß denn der nochmal, der Vogel, der in Stuttgart und Mainz gespielt hat, der Brasilianer? Na, ja, den kennt man doch, Mainz, Stuttgart und Dortmund, da hat er gespielt. Toni Silva? Ja, oder? Der hieß doch so, Antonio Silva oder so. Ich glaube, ja. Ja, der doch, natürlich, ja. Das ist für der mich das Stuttgart gespielt, Antonio Silva. Das ist für mich das Paradebeispiel für einen Mainzer Spieler. Weißt du, so Antonio da Silva, so hieß er nicht, Antonio Silva. Antonio da Silva, das ist sein Name. Jetzt haben wir es endlich rausgefunden. Ja, ist doch auch Sportinvalide jetzt irgendwie, ne? Der spielt auf jeden Fall keinen Fußball mehr. Aber, der hat zuletzt bei, und das wissen die wenigsten, bei Mainz, beim MSV Duisburg gespielt. MMA Duisburg? Ja, bei MMA Duisburg hat er zuletzt gekämpft. Ist dann aber wegen einer Verletzung ausgeschieden in der dritten Runde. Und hat im Frühjahr 2014 seine aktive Karriere beendet. Im Octagon, ja. Und lebt jetzt in? Helsinki? Rio de Janeiro. Oh, guck mal an. Da gibt's aber schlechtere Orte zum Leben, oder? Absolut. Aber auch bessere. Wer wüsste das nicht besser als du, Pocho? Ich als Rheinländer habe da natürlich genau ähnliche Lebensbedingungen wie in Rio de Janeiro. Ich habe auch kaum Wolken und grundsätzlich Stringtanger bekleidete Frauen. Nur, dass bei euch Schwule in den Favelas wohnen. So, das ist natürlich jetzt ja gerade zu Zeiten von Hulk Hogan ein Statement. Ich weiß nicht. Ja, also jetzt irgendwelche Homophoben, nee. Aber nicht, dass meine ganzen Daten von nonpg.de gelöscht werden, ne? Meine Lundi-Section und sowas. Ja, aber eins steht fest, wir werden dich aus den alten Ausgaben rausblurren. Also das, du verschwindest aus den Geschichtsbüchern, nur noch live bist du mit dabei. Ist euch da, um das mal kurz dazwischen zu hauen, als ihr als Wrestling-Experten, ist euch mal aufgefallen, wie schnell dann diese Klick-Sache jetzt wieder rauskam und NWO anscheinend keine Rolle mehr spielt bei der WWE? Ich weiß nicht, wovon er redet. Was? Also ich hab's nur so gelesen. Ich verfolg's ja nicht so intensiv wie ihr im Moment. Aber ich hab gerade gar nicht richtig zugehört. Was ist los? Ich sag, die Klick gibt's wohl wieder bei NXT. Was gibt's bei NXT? Die Klick? Was hat die Pacho? Klär uns auf. Ja, lest ihr denn den Feed von der WWE auf Twitter nicht? Nee. So, auf jeden Fall Auf jeden Fall war es ja immer so, dass die da präsentieren, was so auf dem Network läuft und so weiter. Und dann war es halt immer so, dass auch jeden Tag irgendwas von der NWO da drin war. Das wird jetzt völlig weg. Weißt du, warum das so ist? Weil da eine DVD jetzt rausgekommen ist. Nee, da ist eine DVD rausgekommen, die sich mit The Click beschäftigt. Das kann ja gut sein, aber man nimmt natürlich jetzt, man ist ja nicht schwer. Die Click-Mitglieder sind ja auch fast 90% NWO gewesen. Aber ich finde es halt so schade, dass man jetzt die anderen Leute da einfach so rausnimmt. Ne? Also, siehst du es nicht so, Ricky? Ich kann da gar keinen Zusammenhang herstellen. Ich glaube, das mit der Clip jetzt... Dazwischengrätschen kurz zu der Geschichte? Ja, natürlich. Ich habe ja auch nichts gesagt. Mainz 05. Was meint ihr? Wo enden die diese Saison? Dann lass mich doch kurz, wenn du das so ad hoc jetzt beenden willst, hier diese Unterhaltung zwischen zwei erwachsenen Menschen, dann lass mich doch kurz zu Mainz erstmal sagen. Ist der Kacke, der Typ. Das tut weh. Also, nein, aber zu Mainz dann nochmal. Trainer, schwierig für mich. Wer ist denn der Trainer? Heißt der nicht auch Müller? Ja, der Kasper Julmann ist er gar nicht mehr, ne? Stimmt, nee, da ist halt dieses NXT-Eigentalent, ne? Ja. Genau, dieser Tim Wiese in alt und ohne Muskeln. Ich finde die Außendarstellung ein bisschen schwer und was Ricky eben auch gesagt hat, Mainz ist irgendwo immer so eine Art Wundertüte. Letzte Saison sind sie auch so famös in der gestartet in die Euroleague und als sie sich halt dafür nicht qualifizieren konnten. Und es ist halt unglaublich schwierig, da eine Prognose auszusetzen. Sehr schön. Kannst du dann bitte ein Geräusch machen, wenn du den Finger zeigst, damit du auch im Bild bist? Da muss ich nochmal was dazu sagen, das gilt für euch beide. Es ist hier so, ja, Entschuldigung, Herr Skreb, dass ich hier nochmal eine Meinung äußern will in diesem Podcast. Erzähl mal, Enrico. Es ist so, dass man hier einen Regisseur sitzen hat. Den verkörpere ich. Ich wähle aus, wen man sieht. Ich wähle das aus. Es mag sein, dass man bei euch da zu Hause immer die Bildchen hin und her springen sieht, aber das, was unsere geliebten Zuhörer da draußen zu sehen bekommen und zu sehr, das entscheide immer noch ich. Ja, aber und das wissen wir doch. Deswegen zeige ich natürlich meistens mich, denn ich weiß, wie man Klicks findet. Sonst hätte ich nicht diese Klickzahl. Nee, aber wie gesagt, Wundertüte Mainz. Außendarstellung schwierig, Trainer schwierig, Neuzugänge, wenn du sie gleich nochmal vorliest. Ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf. Kann ich die alle, brauche ich nicht vorlesen, die habe ich im Kopf. Ja, natürlich. Fabian Frei, ist das der Bruder vom Alexander Frei? Es kommt drauf an, dass da ist natürlich die Frage, wer die Mutter ist. Dann könnte man das klären, wenn man das herausfinden könnte. Aber leider weiß man nicht, wer die Mutter ist. Das ist völlig unbekannt in dem Fall. Für 3,6 Millionen Euro vom FC Basel zu Mainz gewechselt. Dann Yoshinori Muto vom FC Tokio für 2,8 Millionen Euro gewechselt. Florian Niederlechner, den kennt man aber, vom FC Heidenheim für 2 Millionen Euro gewechselt. Und so weiter. Hat für Zweitliga-Saison gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Guck mal, aber der war schon gut, der Bursche, ne? Deutsche sagt doch ja. Ja, hab ich doch. Ach so. Richtig. und die großen Abgänge, ich glaube, dieser Johannes Geist, da bin ich mal gespannt, ob der Typ nicht ein bisschen überhyped ist. Werden wir jetzt bei Schalke sehen. Du hast ja sowieso das Problem, wenn Leute für so viel Geld wechseln, dass sie natürlich direkt irgendwo eine Reputation haben, die heißt, der muss richtig einschlagen und so weiter. Und die Frage ist natürlich, ob er mit dem Druck klarkommt, besonders auf Schalke, um da irgendwie dann auch weiterzumachen. Das ist immer die Frage. Aber um das nochmal zusammenzufassen, Mainz ist und bleibt eine Wundertüte und landet weiter unten als in der vergangenen Saison, glaube ich einfach. Aber was man dazu abschließend auch noch sagen muss, ich werde gerade über Twitter gefragt, ob wir heute gar nichts trinken. Habt ihr mal um Tacho geguckt? Doch, natürlich, ich trinke was. Also ich bin dabei. Hier. Habe ich mir Wodka reingefüllt. Was sagt ihr? Abschließend. Ich kann über Mainz großartig nichts sagen. Und Ricky, da brauchst du gar nicht so blöd grinsen. Dann hau ich aufs Maul ins Bild. Auch nicht ins Bild. Wenn er grinst, nimmt er sich nicht ins Bild, glaube ich. Nimmt er sich nicht ins Bild. Das ist aber dumm, aber was er ein schöner Mann ist, ne? Guck mal, wenn er. Nee, ich finde, das ist eine fette Sau, der Typ. Ja. So, jetzt bleiben wir bitte mal. Aber hot as fuck. Das stimmt. Das stimmt. Vor allen Dingen der Penis. Ich habe übrigens gestern auf der Arbeit meine Camera Roll auf dem Handy mal ein bisschen durchforstet und da habe ich alte Bilder, alte Nacktfotos unter anderem gefunden. Damit habe ich kein Problem. Gut, dann geht mal bitte nachher auf meinen Twitter-Account. Alles klar. Chris Enigma, das ist der mit den 700 gekauften Followern. Immer noch schön. Gekauften Followern drauf. Ne? Er muss aber auch direkt wieder einen rausschlagen. Das ist wunderbar. Ja, eigentlich. Warum hast du denn so rote Bäckchen? Ich? Du hast dich doch früher immer über die Leute lustig gemacht, die so rote Bäckchen haben. Darauf kam immer, ja, weil sie so fett sind. Genau, davon kommt das. Das ist, wenn man entweder zu hohen Dingsbums hat, Blutdruck, oder wenn man wie ich halt immer sehr, sehr viel Sport macht und ständig einfach so ein ich habe überhaupt keinen Ruhepuls mehr. Ich arbeite ständig. Selbst wenn ich in eine Ruhephase eintrete, ist das im Endeffekt ein Workout für die meisten. Ja, und deswegen natürlich die roten Bäckchen, ist ja logisch. Blöde Frage. Es kann natürlich auch daran liegen, dass das Lack, und ich, das ist das Nette, weil ich sage, das lachsfarbene Shirt ein bisschen abstrahlt. Ja, kann auch sein. Du, jetzt hast du eure scheiß Platzierung, ihr Wichser. Bitte? Pocho, Platzierung. Habe ich 14 schon? Nee. Dann 14. Ricky? Ja, Mainz, würde ich mal sagen. Ach, das ist echt immer schwierig mit Mainz. Weil ich auch nicht so richtig den einen oder anderen Verein einschätzen kann, der jetzt noch weiter oben steht. Ob der nicht noch ein bisschen nach unten rutscht, aber. Ich glaube, Stuttgart habe ich bei mir auf 14 gestellt, ja? Weißt du das noch? Richtig, ja, weiß ich noch. Ich glaube, viel besser wird Mainz nicht sein, deswegen muss ich eigentlich 13 sagen. Ja, ich sag 13. Gut, 13, ich sag 12, weil die irgendwie, weiß ich auch nicht, wurschteln die sich da immer irgendwie durch und es kommt dann am Ende immer ein Happy End bei raus. Werder Bremen, Tradition pur, da gab es ja jetzt die Gerüchte, dass sogar die alte Dame Claudio Pizarro da nochmal ein Stelldichein geben soll. Davy Selke und Franco Di Santo haben ja den Club verlassen. Franco Di Santo für 6 Millionen Euro. Pocho, Frage an dich. Bisschen zu günstig? Nicht zu günstig. Aber es hat mich halt trotzdem sehr gewundert, dass er überhaupt gewechselt ist. Weil irgendwo war Franco Di Santo besonders im letzten Jahr meiner Meinung nach der stärkste Spieler bei Bremen. Hat da also traumhafte Tore geschossen. Mit dem Jusovic vielleicht auf einem Level. Den fand ich auch brillant. Ja. Nee, aber er hat auch einfach traumhafte Tore geschossen und er war ja auch mal so unter Gladbach-Fans wurde dann auch mal Di Santo für Gladbach als Kruse-Ersatz gehandelt. Ja. Hätte mir auch gefallen, sage ich ganz ehrlich, weil ich diesen Stürmertyp sehr interessant finde, diesen spielenden Stürmer, der halt auch mal aus der zweiten Reihe ein Traumtor schießt. Ob er jetzt mit diesem Wechsel unbedingt den richtigen Karriereschritt gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, es tut Bremen richtig weh, diesen Spieler abzugeben. Und dadurch wird die Platzierung für Bremen und für den und auch für den Verein nicht einfacher, die ja sowieso mit einem Manager gestraft sind, der nicht gerade meine höchsten Sympathien hat. Der Aichin ist fast untragbar. Hat sich ja jetzt auch die letzten Tage extremst darüber echauffiert, dass Franco Di Santo jetzt irgendwie so spät verkündet hat, dass er den Verein wechselt und er zu Schalke geht. Also ich höre gerade aus dem Chat, das ist wichtig, Di Santo hatte wohl eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Nichtsdestotrotz geht es aber darum, wegen den 6 Millionen Euro. Ja, jetzt. Ja, genau. Nichtsdestotrotz hat sich ja Aichin darüber aufgeregt, dass es jetzt wohl so plötzlich kam und dass er so spät Bescheid gesagt hat, dass er den Verein wechselt. Also klärt mich bitte auf, aber noch geht, glaube ich, die Transferperiode bis zum 31.08., oder? Pocho. Ja, und besonders wenn er dann halt diese Ausstiegsklausel hat, die Ricky gerade genannt hat. Ja, aber sag mal, ist das jetzt aus out of nowhere und viel zu spät? Er will es doch gerade sagen. Die Sache ist halt die, dass du, wenn du eine Ausstiegsklausel hast, kannst du halt bis zum letzten Tag wechseln, Punkt. Und dann ist es nicht out of nowhere irgendwo. Und zeigt auch irgendwo einfach, dass er wahrscheinlich mit verschiedenen Vereinen verhandelt hat. Er wird auf Schalke sicherlich sehr viel mehr Geld verdienen als in Bremen. Und in Gladbach. Und in Gladbach. Aber er wird trotzdem weiterhin, glaube ich, auf einem Niveau spielen, das, weil ich auch Schalke nicht so gut nächstes Jahr sehe, das nicht unbedingt besser ist als in Bremen. Also ich muss da mal was dazu sagen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum da die Leute so gegen den schießen, sage ich jetzt mal, dass er sich jetzt ja für Schalke entschieden hat und kurz oder so kurz bevor die Saison losgeht, für Schalke entschieden hat. wenn ich Di Santo wäre, würde ich doch auch zu Schalke gehen, glaube ich, weil in Gladbach hat er ja auch deutlich mehr Konkurrenz und Schalke wirkt direkt jetzt gerade so ein bisschen im Umbruch, würde ich mal sagen. Ja, guck mal, also bei Gladbach gibt's jetzt nicht so viele Baustellen aktuell. Naja, gut, es gibt die Baustelle defensives Mittelfeld und es gab halt vor der Drimmitsch-Verpflichtung auch die Baustelle Sturm. Ja, aber die sind ja beide behoben, wenn man da mal, also beziehungsweise nicht beide, aber Sturm wurde behoben und für Di Santo, der wird ja nicht im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Nein, das ist richtig, Und wenn er jetzt aber zu Schalke geht. Wenn er sich vorher dazu entschieden hätte, da hinzuwechseln, das meine ich damit. Ja, okay, aber wenn er jetzt also auf Schalke wechselt, ich kann das nur nachvollziehen. Ich meine, er sieht da eine Möglichkeit. Schalke ist ein Verein, der sich irgendwie gefühlt alle zwei Monate im Umbruch befindet. Und ich glaube schon, dass er sich da vielleicht auch für die Zukunft erhofft, dass Schalke ein Verein ist, der immer um die ersten fünf Plätze, sage ich mal, mitspielt. Und vielleicht sieht er bei Gladbach da eher eine Gefahr darin, dass die vielleicht doch wieder abstürzen könnten. Oder was heißt abstürzen? Vielleicht einfach nur Platz 6, Platz 7 erreichen. Ja, ich denke mal, das ist die Denkweise. Und wir brauchen uns auch nichts vormachen. Natürlich zählt auch das Geld. Ist ja gar keine Frage. Und das finde ich auch mal irgendwie. Ich meine, jetzt, wir reden jetzt hier zwischen oder von Vereinen wie Gladbach und Schalke. Das ist jetzt für mich nicht sowas wie, gehst du nach München oder nach Wolfsburg? Weißt du, wo dann Leute vielleicht auch sich wundern, warum geht der jetzt nach Wolfsburg? Dann weiß man eigentlich, der geht da wahrscheinlich hin wegen dem Geld. Also, weißt du, München ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel gewesen. Ein anderer Verein, der mit Wolfsburg auf Augenhöhe ist. Dortmund weiß ich, vielleicht. Dortmund, ja, Leverkusen oder so. Also, ein Spieler, der nach Wolfsburg geht, dem unterstelle ich irgendwie immer, dass er sich da fürs Geld entscheidet. Ja, ist halt so. Und wenn ich mich aber zwischen Schalke und Gladbach entscheiden muss, ja, es sind zwei Vereine. Also, wenn ich ein Bundesligaspieler wäre, sind das zwei Vereine, für die ich liebend gerne spielen wollen würde. Die Fans sind großartig. Die Perspektive für beide Vereine ist jetzt nicht allzu schlecht und ich kann das nur verstehen, dass er dann sagt, ich gehe zu Schalke, die wollen wieder neu anfangen, das Feld von hinten aufrollen und befinden sich vielleicht nicht in so einer Euphorie und in so einer eingeschweißten Truppe, wie bei Gladbach das momentan der Fall ist. Vielleicht ist das die Denkweise dahinter. Ja, das ist auf jeden Fall eine Denkweise und wie wir eben schon auch zusammengefasst haben, natürlich ist das Geld eine große Rolle. Natürlich spielt das Geld die sportliche Perspektive vielleicht sogar manchmal aus. Denn das sind junge Menschen, die irgendwo jetzt schnell viel Geld verdienen wollen und müssen. Denn mit 35 spielen sie kein Fußball mehr. Meistens haben sie ja vorher nichts gelernt, wenn sie nicht Lothar Matthäus heißen und Innenarchitekt sind. Aber die Zeiten sind doch vorbei, oder? Also mittlerweile, ich glaube, die Spieler müssen sich, wenn du mal einmal in der Bundesliga gespielt hast und nicht völlig bescheuert bist, glaube ich, kannst du ganz gut über die Runden kommen in Zukunft. Ich glaube aber, es sind sehr, sehr viele Spieler sehr, sehr bescheuert. Und das ist das Problem einfach dabei. Wenn du dann halt siehst, welche Autos oder sonst was manchmal gefahren werden von denen, da denke ich mir auch, what the fuck, was ist hier los? Ne, wenn dann ein 19-Jähriger, ein AMG, Brabus, was auch immer Mercedes fährt, dann wird es schon schwierig. Irgendwo gab es doch neulich erst einen Artikel über Fußballer, die irgendwie pleite gegangen sind und so. Ayrton und Co., die ganzen Konsorten. Ja, schaffen kannst du das natürlich immer. Die Eike-Immel-Story viel interessanter. Eike-Immel ist überhaupt nicht pleite. Das ist alles eine Hetzkampagne gegen ehemalige Stuttgarter Superstars. Also jetzt reicht's aber. Immer dieses. Also das ist da wurde so ein Bild, da habe ich hier bei Photoshop haben sie so ein Bild bearbeitet, wo er eigentlich ganz zufrieden in seinem Einfamilienhaus sitzt und haben dann so ein Dreckeffekt drüber gemacht. Genau, das ist doch alles fingiert. Eine Frechheit. Immer gegen Stuttgart. Echt. Immer gegen Stuttgart. Immer wieder auf Stuttgart. Eike Immel, immer noch einer der besten Torhüter, den es jemals gab in Stuttgart. Ja, Anthony Uggia, diesen Garcia, den Wiedwald haben sie geholt. Anthony Uggia, ich muss immer an diesen scheiß Bock denken, jedes Mal. So wie er diesen Bock reitet. Das ist für mich großartig. Das würde ich auch eigentlich, das finde ich schön. Das ist so eine schöne Idee, dass da noch keiner drauf gekommen ist, echt. Haltet ihr von dem nichts? Das kann ich nicht einschätzen. Ja. Ich fand den jetzt auch nicht so extrem gut wie in Köln, also wie letztes Jahr bei Köln. Also da war halt einer der wenigen, die getroffen haben ab und zu mal. Und der hat ja gar nicht so oft getroffen, oder? Nö, man muss es auch so sehen. Die Kölner haben hier generell nicht so oft getroffen in der letzten Saison. Sie haben sehr viel aus der Defensive gemacht. Sie haben ihre Punkte in der Defensive geholt. Und natürlich ist es dann für einen Stürmer immer sehr, sehr schwierig, da zu sagen, irgendwie, dass man sozusagen sich so präsentieren kann, wie man will. Uggia ist aber für mich einfach der schlechtere Stürmer, wenn wir den halt mit einem Modest oder sonst irgendwas vergleichen. Denn Unschar hat, ist ein total formabhängiger Spieler gewesen. Der hat sicher seine Qualitäten im Abschluss, aber halt nur in diesem kurzen Abschluss. Und dafür musst du eine Mannschaft hinter dir haben, die dir auch die Vorlagen und so weiter gibt. Und ob er in Bremen diese Mitspieler hat, das wage ich auch noch zu bezweifeln. Ja, den Junuzovic, das ist für mich immer noch ein brillanter Spieler. Ja, den finde ich auch phänomenal. Ja. Wundert mich übrigens, dass der... Dass der nicht geht, ne? Ja, also das ist eigentlich so, solche Spieler sind in den letzten Jahren so rar gesät, weil ich glaube, den kriegst du auch für einen überschaubaren Preis zu den heutigen Verhältnissen. Und eigentlich sind das immer so Spieler, die ganz, ganz schnell bei Mannschaften wie Dortmund oder Leverkusen landen, Wolfsburg. Ja. Und wundert mich, dass da nicht irgendwie jemand zugeschlagen hat. Wundert mich auch. Er hat auch relativ zeitig irgendwie schon am Ende der letzten Saison gesagt, ja, dass er definitiv nächste Saison wohl noch bei den Bayern, bei den Bremern spielt. Das war ein Freudscher hier gerade. Da weiß ich schon wieder mehr. Weiß er schon. Er ist natürlich per Tu ist er. Per Tu will er da nicht hin, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja. Naja, machen wir weiter. Was meint ihr? Poccio, deine Platzierung für Bremen? 13. Oh. Hast du schon an Hannover 96 vergeben. 12. Hast du schon. Hast du schon. Nehme ich jetzt an Bremen vergeben. Ricky. ich bringe jetzt hier mal meine erste Überraschung an den Start. Und zwar glaube ich, dass Bremen um die Euroleague mitspielen wird. Oh. Und aber auf Platz, auf Platz 7 enden wird. Ich glaube, dass Bremen... Also ich sehe es wirklich so, dass wenn Bremen ähnlich wie in Köln in Ruhe arbeiten kann, haben die immer gute Leistungen abgeliefert. Auch wenn da mal manchmal Spiele dabei waren, die man jetzt nicht kannte oder die nicht so bekannt war wie bei anderen Clubs. Ich glaube, dass Bremen sich aktuell wieder auf dem richtigen Weg befindet. Seit Anfang der Rückrunde, so muss man sagen, sehe ich da schon eine Tendenz nach oben. Das ist meine Meinung, ja. Ja, schön. 7. Ich sage Platz 10, weil Bremen verkörpert für mich momentan noch so den ultimativen 10er. So. Nichts mit oben, mit den oberen Plätzen zu tun, nichts mit den unteren Plätzen zu tun. Ich glaube, da sind sie ganz gut aufgehoben. Also ich denke mal, da wird der Achin auch nicht allzu böse sein, wenn es dann am Ende so wird. Jetzt kommen wir zur Eintracht aus Frankfurt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die sind bei mir in dieser Transferperiode überhaupt noch nicht aufgeschlagen. Da habe ich immer nur vom Alex Meyer gehört, dass der irgendwie mal jetzt da wohl doch bleibt und da eine große, dicke Lippe riskiert und irgendwie sowas. Aber nee, stimmt, was war denn da in dem Trainingslager? Da war doch irgendwas mit den Fans, ne? Ich habe das nur mit... Da möchte ich noch mal kurz was zu einer vergangenen Sendung von euch sagen, und zwar zu dieser Armin Fee-Sache. Weil das ist bei mir irgendwie hängen geblieben in dieser Sommerpause bei Eintracht Frankfurt. Das wirkt alles so wahnsinnig bescheuert, was da ablief, weil ich erinnere mich vor 2 Jahren... Sagen, du sagst, nein. Du kritisierst jetzt das. Oh Gott, nee, überhaupt nicht. Vor 2 Jahren geht der Fee da weg, weil er sagt, es ist im Endeffekt, wird nicht das hier gemacht, was ich mir vorstelle, was gemacht werden müsste, um ja den Verein auf die nächste Ebene zu hieven, sage ich jetzt mal. Kommt dann zurück nach Stuttgart, und den VfB hat er ja unter ähnlichen Umständen schon mal verlassen gehabt. Danach verlassen gehabt. Und kommt dann wieder zurück nach Frankfurt, und jetzt ist wieder alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Das wirkt alles, also da denke ich mir manchmal, halt doch einfach das Maul. Also weißt du, wenn sie dann den neuen Trainer vorstellen, dann hier ist der Fee, aber dann sag halt einfach nichts, weil du kannst nur Scheiße erzählen eigentlich. Nur verlieren. Er sieht sowieso so doof aus, dass er den Verein verlässt und sagt, nee, hier, da wird mir das nicht geboten, was ich bräuchte, um den Verein nach vorne zu bringen. Und 2 Jahre später wird ihm das geboten, obwohl die Voraussetzungen viel schlechter sind, aus meiner Sicht jedenfalls, als noch Absolut. Damals, als er den Verein verlassen hat. Das ist, da stehst du als Verein, finde ich, da wie eine absolute Lachnummer. Als Trainer kann ich den sowieso schon nicht mehr ernst nehmen, weil da muss man auch noch dazu sagen, er ist ja letztes Jahr freiwillig beim VfB zurückgetreten. Und der hat ja vor ein paar Jahren mal erzählt, sein Rücktritt damals bei Hansa Rostock vor vielen, vielen Jahren war die schlimmste Entscheidung seines Lebens. Man darf niemals selber zurücktreten, weil man dann sich in die Situation ergibt und praktisch den Verein aufgibt, ein ganz schlechtes Signal sendet. Jetzt macht er dasselbe. Mhm. Unter welchen Umständen ist natürlich dann immer wieder dahingestellt. Vielleicht hat der VfB schon auch ihn darum gebeten, dass er selber seinen Abgang bekannt gibt. Man weiß nicht, was dahinter den Kulissen immer so läuft. Aber diese ganze Situation wirft aus meiner Sicht kein gutes Licht auf Fee, auf Frankfurt und auch in Frankfurt. Das ist auch ein Verein, wenn es da unruhig wird, das tut dem ganzen Club nicht gut. Das ist für mich, da bin ich mal gespannt bei Frankfurt dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine guten Vorzeichen. Ein Thema gab es dann doch noch, das ein bisschen Reibach gemacht hat oder ein bisschen Rummel gemacht hat. Das war der Verkauf für 9,5 Millionen Euro von Kevin Trapp zu PSG. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ich finde den Typen wirklich super. Ist ein klasse Torwart und der Ex-Freund von Ester Seslacek. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber wer ist das nicht? Aber wer ist das nicht? Guten Geschmack, ne? Ja, beide. Also ich finde auch ihn sehr süß. Okay, ja klar. Ricky, wie findest du ihn optisch? Ja, ist halt ein Idiot. Sieht halt aus wie so ein Hipster und ja. Wie, ach, komm, nee, aber jetzt nochmal, erstmal so das, wie die, sagst, so wie Jacqueline bei Go Trabigo gesagt hat: Geh hau am Sack, aber ein Kamm in der Tasche. Kamm in der Tasche. Ja. Ja, genau. Das ist Kevin Trapp. Ja. Nein, aber nochmal, um das zusammenzufassen. Kevin Trapp, dieser Abgang ist natürlich sicherlich schwer zu tragen für Frankfurt erstmal. Wenn du als Spieler die Möglichkeit hast, besonders als Torwart, auf so einer individuellen Position zu einem Top-Verein zu wechseln, wärst du dumm, das nicht zu tun. Allerdings möchte ich auch nochmal kurz auf diese Fee-Story zurückkommen. Ich finde das so schlimm, weil das alles so geheuchelt wirkt. Und zwar von vorne bis hinten. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen vom Manager von Frankfurt. Bruchhagen. Heribert. Nee, den meine ich nicht. Ich meine den anderen. Ach, du meinst den mit den gefärbten scheiß schwarzen Haaren. Genau. Soprano, mit Nachnamen Uli Wegner. Genau, der. So, auf jeden Fall ist es so, dass der ja immer diese beim Abgang von Fee diese Männerfreundschaft, die zwischen den beiden irgendwie bestehen soll oder sonst irgendwas, so rausgestellt hat. Und dann kam ein Schaf nach Frankfurt, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr kompetenter Trainer ist, den ich super gut finde. Und der wird da einfach vom Hof gejagt. Und ich hab's nicht gegoogelt. Hier, ey, pass mal auf, Pocho. Du gibst dir die Antwort schon selber. Armin Fee und Typ da? Bruno Hübner. Bruno Hübner. Seien gute Freunde, hast du gerade gesagt, richtig? Mhm, richtig. Und ich sag, nur mal so eine Unterstellung. Vielleicht haben sich die guten Freunde mal getroffen und sich überlegt, wie sie das irgendwie hinbekommen, dass sie in Frankfurt wieder zusammenarbeiten können. Ja, klar. Ach so, darauf wolltest du hinaus. Gut, Entschuldigung. Genau, darauf wollte ich hin. Darum meine ich, rede ich von der Heuchelei. Denn ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das Schaf einfach nur geholt worden ist, weil er den Namen hat, die schnellen Trainer brauchten. Und dann haben sie wahrscheinlich, da kam ja dann raus, dass er sich wegen der Presse da nicht wohlgefühlt hat oder sonst irgendwas, der Schaf. Also bitte, der Mann ist seit 150 Jahren Trainer und fühlt sich dann wegen der Presse nicht wohl. Ich glaube, genau das, was du gerade auch gesagt hast, dass es eher dahingehend war, dass die sich getroffen haben, gesagt haben, ich komme mit dem Schaf nicht klar, wir kommen in der Führungsetage mit dem Schaf nicht klar, also komm du wieder zurück, hier hast du 4,5 Millionen Jahresgehalt und gut ist. Oder wie viel er auch immer bekommt, keine Ahnung. Ja, es sei ja mal dahingestellt. So viel wird es nicht sein, aber nicht mehr. Es wird auch, und aber das Problem ist ganz einfach, ich habe irgendwie Sympathie für Frankfurt. Warum auch immer. Ich find, weil du halt ein Hooligan bist. Ja, wollte ich gerade sagen, weil du genauso ein Prolet bist wie Ricky und die Frankfurt-Fans. Das so kennt man. So kennt man. Aber es ist halt die Frage, ob Frankfurt sich damit einen Gefallen tut mit Fee. Ich glaube, und das wird sich auch gleich in meiner Prognose widerspiegeln, ich glaube, wir werden ein bisschen überrascht von Frankfurt. Ich glaube nicht, dass sie richtig hoch nach oben kommen, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall, und damit greife ich jetzt ein bisschen vor, wenn ich diesen Platz jetzt noch nicht vergeben habe, ich glaube irgendwie, dass Platz 8 auf jeden Fall eine Möglichkeit ist für die Eintracht, denn mit diesem Sturm, den sie jetzt da haben und beziehungsweise mit diesem Aha-Effekt, dass sie jetzt wieder den alten Trainer haben, dann können sie auf jeden Fall wieder das erreichen, was sie vorher mit Fee erreicht haben, Euroleague und so weiter, aber vielleicht nicht jetzt im ersten Jahr direkt. Also ich glaube übrigens, dass Frankfurt, also wenn es mal läuft, okay, kann ich mir natürlich vorstellen, dass das dann so ein anhaltender Lauf wäre, der dann auch dazu führt, dass man vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Aber ich frage mich halt, wenn es mal nicht läuft, ist dann Fee der Richtige? Weil er hat unter Beweis gestellt, dass er mit einer Mannschaft arbeiten kann, bei der es gut läuft. Ja, welche Überraschung. Ja, aber auch in Frankfurt hat er ja gute Phasen gehabt. Auch in Frankfurt, aber ja. Er hat natürlich dann den ultimativen Lauf in Stuttgart gehabt, ne? Als er Meister geworden ist. Richtig, aber das Ding ist, er hat immer versagt, wenn es mit dem Verein bergab ging. Er war nie der Typ, der dann das Ruder rumreißen konnte. Ja? Und vielleicht liegt das auch an seiner Art. Er ist ja eher so ein ein ruhigerer Typ, fast schon so ein Kumpel halt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das sind so Typen, die kennen mich auch. Ich weiß gar nicht, ob er da so ein Kumpel ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann schon ein richtiges Arschloch sein. Ja, aber es ist für mich kein... Was habe ich jetzt für ein... Es ist kein Magath zum Beispiel, um was ganz Krasses rauszuhauen. Ja, also wenn so ein Magath da... Also wenn du da zweimal Scheiße gespielt hast, glaube ich, dass du als 30-jähriger Profi Angst hast, dann zum Training zu kommen, wenn der Magath da dein Trainer ist. Ja. So ein Typ ist er halt nicht. Und er hat für mich, ich kann mich jetzt wirklich nicht daran erinnern, dass er mal einen Verein direkt so richtig aus der Scheiße rausgeholt hat. Also ich meine jetzt, weißt du, so wenn es schlecht lief, dass er dann die richtigen Strippen gezogen hat und dafür gesorgt hat, dass ein Verein wieder auf Kurs gebracht wird. Das hat er bei mir jetzt jedenfalls in meinem Gedächtnis noch nicht unter Beweis stellen können. Vielleicht gelingt ihm das jetzt in Frankfurt. Ich mache bei Frankfurt eher Daumen nach unten, sage ich jetzt mal. Welchen Platz haben sie dieses Jahr erreicht? Chris? Kannst du das auf deiner Tabelle? Unmögliche Sachen. Natürlich kann ich das herausfinden. In Windeseile so? Kann ich das herausfinden. Und zwar war das Position 9. 9. Also ich denke eher, dass sie weiter unten landen werden. Und ich würde hier Platz 12 tippen. Frankfurt dieses Jahr Platz 12. Vielleicht holen sie aber auch noch den einen oder anderen guten Spieler. Die Frage ist, was kannst du so verpflichten, wenn du Eintracht Frankfurt bist? Das ist halt immer das Problem, was dich auch voranbringt. Und ich gucke hier gerade auch nochmal die Transfers durch. Ja, das ist alles relativ unbekannt, ne? Luc Castaños. Was nichts heißen David muss. David Abraham, nein, muss überhaupt nichts heißen. Sie haben Stefan Reinhardt geholt, mit Sicherheit ein altes Schlachtschiff in der Bundesliga. Also den kannst du, glaube ich, immer verpflichten. Toll. Ja, er lebt noch. Und ich wusste gar nicht, dass der Oliver Auschen noch spielt. Noch nicht untergegangen. Der ist ja schon Ende 60, oder? Der kam, glaube ich, vor 2 Jahren, oder? Zweitliga-Stürmerstar, oder? Ja. War das nicht so? Mhm. Und hat eigentlich bislang sein Talent noch nicht so richtig unter Beweis stellen können in der Bundesliga. Jetzt wird es aber auch langsam Zeit mit 33. Ach komm, da ist noch was drin. Jetzt hör mal auf. Ja, naja. Rechnet man das wie bei MMA-Fightern, dass er irgendwie aktive Fußballjahre erst... dass die erst zählen, also dass die wichtiger sind als das tatsächliche Alter? Es kommt aufs Gewicht an. Heavyweights sind einfach Spätblüher sozusagen und die sind dann... Kurze Off-Topic-Frage, was ich damit meinte, macht Joel Romero mit 50 noch in der UFC rum? Rum, ja, aber wird nicht mehr kämpfen. Okay, schön. Also du sagst 12. Pocho Eintracht Frankfurt, deine Platzierung? 8. Ah! Warum? Hat er doch erklärt, gerade vor 5 Minuten hat er das alles erklärt. Das war da, als du dein Fenster zugezogen hast. In der Zeit habe ich erklärt dann. Ach so. Mhm. Kannst du dir im Nachhinein nochmal angucken und dir ein paar Notizen dazu machen. Only on YouTube. Ich werde dir beim nächsten Podcast Fragen dazu stellen. Only on, Ricky? YouTube. Only on YouTube. Tja, du wüsste ich jetzt nicht. Was habe ich denn noch nicht? Kannst du mal würfeln. Ja. Ja, noch lachen wir. Ich weiß auch, der Chris hat so schelmisch gelacht und sich fast schon über dich lustig gemacht, Pocho, als du gesagt hast, ich glaube, die Bayern verpflichten noch einen bekannten Spieler. Und das muss man an dieser Stelle nochmal sagen, Pocho hat im Endeffekt diesen Transfer mit Arturo eingefädelt. Den Gag hatte ich übrigens auch schon nicht. Ja. Also ich habe Platz 1 schon gebunkert, Pocho, keine Angst. Für Gladbach. wenn Gladbach Meister wird. Wenn Gladbach die Einleitung, das ist so absurd, wenn Gladbach Meister. Aber was so geil ist, ein Hörchen Hoffnung ist bei mir. Weißt du, Potschan, was mich das erinnert? Wenn die Welt wirklich am 28.12. untergeht, daran erinnert mich das irgendwie. Wenn Gladbach Meister wird, mache ich den Podcast, den Meister-Podcast mache ich oben ohne. Ich frage mich, für wen das die Belohnung ist. Also. Ja, also ich bin immer noch nicht schlauer. Was sage ich? Hab da einen Tipp für mich. Na, wir haben dir ja 2 Tipps gegeben. 8 und 12 heißen die. Darf man abgucken, 9, ja. 9. Spannend. Aber so richtig war es, also ich weiß nicht, Eintracht Frankfurt, die haben mich auch noch nie so richtig interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, eben, also mich schon. Ich freue mich immer auf so Spiele gegen Eintracht Frankfurt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Spiele des VfBs zuletzt gegen Frankfurt immer sehr unterhaltsam waren. Da erinnere ich an das 32-31 letztes Jahr. Also das war ja hervorragendes Spiel. Das stimmt, das war großartig. Ja, also das sind wirklich Spiele gewesen, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Und ich weiß, die Fans haben einen ganz schlechten Ruf, das ist gar keine Frage. Ich war aber haben schon. Haben wir ja auch, Ricky, haben wir ja auch. Moment mal, davon ist mir überhaupt nichts bekannt. Aber ich war ja schon mal in Frankfurt im Stadion. Ich muss sagen, diese Stimmung wird unterschätzt in Frankfurt. Ich finde die Stimmung ziemlich geil, aber man spricht nicht so oft davon, dass in Frankfurt eine gute Stimmung vorherrscht eigentlich. Aber wo ich damals da war, fand ich es toll. Ach doch. Ich habe immer die Choreografie von Frankfurt in der Euroleague sehr abgefeiert. Muss ich ganz da habe ich nie sagen. Geguckt. Sehr gut gefallen. Mit dem Adler da, den sie da hochgezogen haben, oder was? Ja, das ist ja auch, also von fehlender Tradition kannst du in Frankfurt ja auf gar keinen Fall sprechen. Das sagt doch keiner. Hat eigentlich der Vereinsadler schon mal jemanden auf den Kopf geschissen? Ist das schon mal vorgekommen? Ich glaube, damals J.J. Okocha wurde auf den Kopf geschissen und Anthony Yeboah auch und Maurizio Gaudino, die waren dann. Oh. Das war ja eigentlich die erste Trainingsgruppe 2, ne? Wenn man mal Das stimmt. Da hast du recht. Das war eine tolle Mannschaft damals, ja. Oh, ja. Das war auch dieser Dreikampf zwischen Stuttgart, Frankfurt und wer war der dritte Verein? Lederbusen. Stimmt, Lederbusen mit Kirsten und so noch die Zeit, ne? Nee, das war noch ein bisschen davor. Das war noch davor. Ja, Kirsten kam erst danach. Also ich kann mich noch daran erinnern, Stuttgart war die Mannschaft, die am letzten Spieltag die schlechtesten Chancen hatte, Meister zu werden 1992. Und es war dann so, dass beide Vereine, also Frankfurt und Lederbusen, also zumindest mal nicht gewonnen haben und Diego Buchwald war es, der uns zum Meister gemacht hat. Also das waren wirklich, ich stand im Freibad auf dem 3-Meter-Brett, als das Tor fiel und man lag sich einfach nur noch in den Armen, Leute haben geweint, Kinder wurden alle auf dem Brett in die Höhe geschmissen. Es war einfach nur noch ein Sodom und Gomorra im Freibad. Ja. Und später ist dann Stuttgart auch noch Meister geworden, ja. Okay. Wohl war. Und wie war das erst 2006? Das war weiter. Ja, Mensch, ey, wir haben halt nur 3 Meisterschaften oder 4 oder 5 oder was der Kuckuck. Also, da kann man sich an jeden einzelnen Moment erinnern. Ich weiß noch genau, wie ich 2006 auf dem Balkon stand oder 2007 oder 2005 oder irgendein anderes Jahr und mich gefreut habe. Und zwar still in mich hinein. Einfach mit einem... Du weißt gar nicht, wie oft Stuttgart Meister geworden ist. Doch, weiß ich. Unzählige Male. 4-mal, glaube ich. 4-mal müsste es sein, oder? Ach, du weißt es auch nicht? Mir doch egal, wenn die auch die Meister geworden sind. Sag mal, wir sind doch der Wegbereiter für die Bayern. Wir sind doch der Ausbildungsclub für den FC Bayern, Mensch. Ohne Stuttgart würde Bayern... Haben, oder was? Philipp Lahm ist da das beste Beispiel. Guck mal die 80er, 90er und 2000er an. Da habe ich noch gar nicht gelebt. Ja, da haben aber die VfB-Spieler gelebt, die dafür gesorgt haben, dass der FC Bayern später davon profitieren konnte, von unserer Qualität der Jugendarbeit. Das war 1899 Hoffenheim, Kinder. Ich bin hier gerade auf den Zugängen und Abgängen von 1899 Hoffenheim und ich muss da scrollen, mehrere Meter scrollen. Was war denn da los in der Transferperiode bis jetzt? Mein Verein. Dein Verein. Das ist mein Verein für dieses Jahr. Also für diese Saison, die jetzt kommt. Das ist mein Geheimpick. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Das ist ein Verein, den ich um die Champions League Plätze mitkämpfen sehe. Ich finde den Trainer super. Ja? Den finde ich klasse. Ich habe nicht das Gefühl, dass der ein Autoritätsproblem hat. Ich glaube, dass so Leute wie Kurani, also das ist, man kann über Kurani sagen, was er will, aber ich stehe drauf, wenn du Spieler, also erfahrene Spieler dazu holst, die einfach junge, unerfahrene Spieler so ein bisschen wenigstens mal beim Training irgendwas erzählen können. Also ich halte da viel davon, das ist das, was ich beim VfB ja auch immer fordere, ruhig mal einen alten, erfahrenen Spieler holen, der vielleicht nicht mehr ganz oben mithalten kann, aber einfach diese Erfahrung und in Situationen, wo es nicht allzu gut läuft, wäre ich froh, wenn wir in Stuttgart solche Leute im Verein hätten. Also im Prinzip die Rolle, die Samoa Joe im Moment hat. Im Prinzip diese Rolle. Nur, dass der Kader des VfB Stuttgarts ein bisschen abkackt gegenüber des NXT-Kaders. Aber Hoffenheim ist da wirklich die richtige Adresse. Ich glaube, dass Hoffenheim... Sie haben einen meiner Lieblingsspieler vom SC Freiburg verpflichtet, und zwar den Jonathan Schmid. Das ist der Tätowierte. Der Tätowierte ist das, wa? Das ist ein Bronze-Guy. Ja, den habe ich eigentlich für den VfB vorgesehen, aber... Vorgeschlagen. Ja. Und was war? Warum? Was hat Robin gesagt? Hat gesagt, muss man mal Wünsche erfüllen, aber für Hoffenheim. Und sein Wunsch war bloß nicht bei Stuttgart zu spielen. Ja, das zu Recht. aber nicht Stuttgart halt. Ne? Also der Robin ist wirklich der reinste Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann der Liga, muss man wirklich sagen. Ist so süß, mit seinen braunen Augen. mit seinen braunen Augenringen. Fabian Scheer wurde für 4 Millionen Euro vom FC Basel verpflichtet. Von dem habe ich auch das ein oder andere Mal gehört bei Sky. Da gibt es ja immer diese Österreich-Ecke und da, das ist, glaube ich, ein guter. Da haben sie, glaube ich, einen guten Deal gemacht. Ansonsten großartige Namen, außer Kevin Korani natürlich, haben sie jetzt nicht verpflichtet, die ich jetzt kenne. Klärt mich bitte auf, wenn ihr was Besseres wisst. Aber es gab natürlich drei Abgänge im Prinzip. Einmal der Shiplock, der nach Hamburg gegangen ist. Dann haben wir den Modest, den ja Pocho so abfeiert, der nach Köln gegangen ist. Und dann haben wir Roberto Firmino, der für 41 Millionen Euro nach Liverpool gegangen ist. Man sollte ja meinen, da ist die Schatulle voll, aber so richtig Qualität haben sie noch nicht eingekauft, bis auf den Schmied, den ich super gut finde, und den Scher, wo man sagt, der sei ganz gut. Aber ansonsten, sie haben viele Spieler verpflichtet, aber so der richtige Knaller war noch nicht dabei. Und Ricky, du sagst wirklich, die kommen in die Euroleague, Champions League? Nee, ich sage, die spielen um die Champions League. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie in der Champions League Quali, also dass sie da in diesen Höhen so rumkickern, Platz 4, 5, so. Ja. Das kann aber dann auch schnell mal Platz 7 werden, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich da wieder so eine Gruppe bildet, die sich extrem weit absetzt, jedenfalls nicht um die ersten oder nicht um die Plätze 3 bis 7, 8. Ich denke mal, da wird es dieses Jahr ein bisschen enger zugehen. Oder hoffe ich, muss man sagen. Aber ich glaube, dass Hoffenheim sogar richtig das richtig macht und jetzt nicht einfach wie blöde wieder einkauft und sich halt irgendwelche Namen holt, nur damit man sie mal geholt hat und damit man... Irgendwelche Namen holt? Sie haben ja eine gute Mannschaft gehabt. Gehabt, so. Aber haben sie jetzt auch noch so einen brillanten Spielmacher wie den Firmino irgendwie dahinter? Die haben ja anscheinend keinen... Ich weiß es nicht, ich muss da mal durchscrollen. Haben sie dafür jetzt einen 1:1 Ersatz geholt für den Burschen? Nö, haben sie nicht. Aber sie haben... Ich muss erstmal... Ja? Entschuldigung. Ja, Tee. Ich finde es halt, um das mal zusammenzufassen, ganz, ganz seltsam, weil ihr kennt meine Meinung zu diesen Retortenvereinen. Ja. Und wir schätzen deine Meinung über diese Vereine. Das muss ja gar nicht sein, aber die werde ich dann auch nicht ändern. Ja. Und ich finde es dann, ich halte auch viel von Kevin Korani. Ich mochte den Spieler immer als Stürmer und so weiter, aber genau das Bild passt halt wieder da rein. Denn Kevin Korani kommt aus Moskau, wo er bestimmt nicht hingegangen ist, weil er es da so schön fand, und geht zu einem Verein, der genau so einfach nur mit Geld lockt, was von irgendwelchen Firmen oder SAP-Gründern da reingesteckt wird. Ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich gebe Ricky auf jeden Fall recht darin, dass sie sicher ganz gut mitspielen werden. Ich sehe die auch jetzt nicht so weit oben mit der Champions League und so weiter. Ich sehe sie eher so auf Platz 7 und 8. Aber dass das Schwierige daran ist ganz einfach, dass du in Hoffenheim irgendwo so eine Art Verein hast, der auch ausbildet, Spieler auch holt dann für viel Geld, die dann vielleicht, wo man im ersten Moment denkt, was soll das? Aber besonders mit einem Spieler wie Scheer, der auch in Gladbach und in Köln, glaube ich, im Gespräch war. Ja, und natürlich auch für die Halbzeitpause immer sehr, sehr wichtig ist, ne? Ist das so, warum? Ja, er hat ja eine großartige Bühnenshow auch immer, Scheer. Ach so. Der war gar nicht so gut. Das Hoffenheim. Ich möchte Rickys Gesicht nicht sehen. Ja, das auf jeden Fall irgendwo. Da guckt er mal kurz hoch. Dass Hoffenheim irgendwie dann doch nachholt. Natürlich ist der Weggang von Firmino nicht hoch genug zu hängen. Er geht ja auch nicht umsonst für diese 2-3 Euro zu einem anderen Verein. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass Firmino sicher ersetzt werden kann mit einem Spieler, der nicht unbedingt 41 Millionen Euro kostet. Aber Hoffenheim wird in meiner Sympathie nie steigen, weil sie immer noch diese Retortenvereine sind und ich brauche solche Vereine wie Wolfsburg, Hoffenheim oder Red Bull Leipzig nicht unbedingt in der ersten Klasse. Nee. Ja, braucht man natürlich nicht in der ersten Klasse, aber ich glaube, vor allen Dingen Pocho muss sich da, glaube ich, dran gewöhnen, dass es immer mehr gibt. Ja, definitiv. Mit Red Bull, Absolut. In Red Bull Leipzig, Ricky sponsert die Truppe ja schon die ganze Zeit und trinkt aus einer leeren Red Bull Dose, so wie es Ronda Rousey immer mit ihrem Monster Drink macht, da ist ja auch nie was drin. Und hier ist der Beweis. Der hat da schon, glaube ich, 4 Monate da stehen, die Dose. Ist nichts drin? Nee, ist auch nichts drin. Hier ist denn nämlich der Beweis. Ihr wollt es, also es ist echt so. Es ist wirklich nur reine Sponsoring, was hier abgeht. Hier kommt der Beweis. Product Placement ist das, ne? Ist richtig, ja. Ja, dann Rest. Das war noch, da habe ich mal reingepinkelt bei einer Tobi und Ricky Show. Das war's. Da war noch ein bisschen Restruin drin. Aber ich glaube, Potsche, wir müssen uns da wo allmählich dran gewöhnen, dass Vereine wie Ingolstadt, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Red Bull Leipzig die Bundesliga entern. Und ja, so schwer ist uns auch. Ich frage mich halt wirklich, wo der Unterschied ist. Da, ach du, halt doch mal. Nee, aber wo ist jetzt hier der große Unterschied, ob ich jetzt meine Kohle von Audi und Telekom bekomme oder ob ich meine Kohle halt von Bayer bekomme? Ich meine, wir sind das doch... Das Ding ist halt, Vereine wie Bayern, die natürlich mega viel Geld von Gazprom und von Audi und sowas kriegen, aber erst jetzt, also erst seitdem der Fußball extremst kommerzialisiert wurde. Mhm. Aber Vereine wie Bayern, Gladbach oder Dortmund, die haben eine gewisse Reputation sich selbst aufgebaut und auch einen gewissen Standard und Status in der Liga. Dann und müssen dass wir so jetzt natürlich so ist, dass der Fußball so ein Kommerzgeschäft ist, dass man einfach diese Option dazuziehen muss, wie an die Börse zu gehen oder irgendwelche Anteile zu verkaufen, das ist nun mal so, aber Geschichten wie Hoffenheim oder Salzburg oder Leipzig, ich sag mal Salzburg die ganze Zeit, ne? Die sind ja aus dem Nichts entsprungen. Ja, aber dann musst du so ein System einführen wie in den amerikanischen Ligen im Football und so. Ja, aber ich sag nur, das wäre halt dann das andere Modell, dass man sagt, okay, man kann jetzt nicht einen Verein nur sponsern und den nach oben führen, sondern du kannst direkt den kompletten Verein kaufen, weil im Endeffekt ist es halt so, irgendjemand hat sich gedacht, so Hoffenheim ist mein Heimatverein, den möchte ich unterstützen, ich habe die Kohle und ich pulver die Kohle da rein. Ich möchte, dass meine Heimatstadt Hoffenheim, ich möchte vor allem, ich glaube, geht es mehr darum, die Region nach vorne zu bringen. Weil, also ich komme ja hier aus der Ecke und gerade diese Rhein-Main-Ecke da unten, Hoffenheim oder besser bekannt als Sinsheim, die steckt so mittendrin. Du hast auf der einen Seite Frankfurt, auf der anderen Seite Stuttgart und diese Region so, die hat so keinen, also wenn es um Fußball geht, keinen Identifikationsclub oder Punkt. Also Mannheim ist schon wieder zu weit weg, Karlsruhe ist zu weit weg, Frankfurt ist zu weit weg, aber es gibt hier also in dieser Region gar nicht diesen Club, den diese Leute anfeuern können und ich glaube, das wollte Hopp auch ermöglichen. Auch, natürlich geht es da immer um Geld. Der macht das nicht, weil er so ein netter Mensch ist. Aber ich finde, das ist fast schon adäquates Denken zu sagen, ja, ich habe ein Problem damit, dass diese Vereine jetzt da Geld reinpulvern und so. So ein Verein wie Hoffenheim, der stört mich weniger wie so eine Scheißtruppe wie Madrid oder sonst irgendwas oder PSG, die da wirklich das ist völlig absurd, was da abgeht an Geld. Ja, da geht's eigentlich gar nicht mehr ums Geld. Da geht's einfach nur noch um, wie viele Nullen passen auf dem Blatt. Darum geht's eigentlich. Wahrscheinlich unterschreiben die ihre Verträge schon auf DIN A3 Seiten, weil es gar nicht mehr drauf passt, die ganzen Nullen. Das ist für mich absurd. Das ist für mich der Punkt. Wie es früher bei der 100.000 Mark Show gibt, diese ganz großen. Aber da winkt man ab. Da winkt man einfach ab und sagt so, ja, mein Gott, was willst du dagegen tun? Nee, das mit Hoffenheim stört mich weniger wie so eine Scheiße. Das ist für mich total absurd. Hoffenheim bewegt sich aus meiner Sicht immer noch in der Region. Die sagen zum Beispiel nicht, ja gut, wir wollen jetzt Spieler XY, uns ist das alles scheißegal, wir zahlen jede Summe. Und so machen das doch die anderen Vereine, die ich gerade aufgezählt habe. Wenn der jetzt Frankfurt gesagt hätte, für den Trapp müsst ihr das Doppelte bezahlen, hätten die das einfach bezahlt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, so sind halt die Vereine drauf. Und Hoffenheim, finde ich, wuchert und wildert in der Liga nicht, sondern sie suchen sich eigentlich ihre Spieler aus, die sie gern verpflichten wollen, unterbreiten dann Angebote und man bekommt das auch mit, dass sie manchmal Spieler nicht bekommen und also man hört ja auch nicht, dass ja die Spieler in Saus und Braus leben, wenn man jetzt mal von Tim Wiese absieht, der relativ viel Geld verdient hat, oder ja, ich weiß nicht, wurde der Vertrag mittlerweile aufgelöst? Weiß auch nicht. Ja, aber weißt du, wie ich meine, das ist ja auch in einer gewissen Hinsicht berechtigt, dass ein Tim Wiese damals viel Geld bekommen hat. Aus der heutigen Sicht ist es lächerlich, aber damals, als er zu Hoffenheim kam, war es ein Kandidat, der immer noch in der Nationalmannschaft war, oder? Da war er noch nicht draußen. Nee, da war er immer noch Nationaltorhüter. Ich denke auch, da war er zumindest so in diesem Dunstkreis, ne? Ja, und ein guter so auch. Du darfst diese Äußerungen nicht vergessen von Tim Wiese, als er gewechselt ist. Denn Tim Wiese hat gesagt, dass er zu einem hochklassigen Verein geht, der auf Jahre international spielen wird. Das werde ich nicht vergessen, diese Aussage. Und Naja. Ist halt immer die Frage, wer es sagt, wa? Ja, guck dir den Mann mal an. Guck dir das Anabolika-Opfer mal an. Das guck ist, dir das Elend doch mal an, Ricky. Ja, ein Multimillionär. Also ich hab vor einer Woche auf zwei. Du meinst, Ricky? Er lebt seinen Traum. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ich würde gern mit Tim Wiese tauschen, ehrlich gesagt. Meinst, wenn er mit in zwei Jahren mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall dann am Boden liegt, dann hat er seinen Traum sehr lange gelebt. Ach, der kriegt keinen Herzinfarkt. Tim Wiese hat die besten Ärzte immer bei sich, Pocho. Ja, jetzt bei der WWE. Genau. Also Tim Wiese ist für mich wirklich eine Hassfigur. Nicht, weil er aussieht wie Arnold zu seinen besten Zeiten, sondern weil er es darstellt, als ob das natürlich gekommen wäre. Tim also, Wiese. Natürlich ist, das kann man doch sehen. Also wenn man Pocho foltern will, dann kann man mal Pocho irgendwie so in so einen Podcast packen mit Tim Wiese und Sparch. Mit den beiden einfach mal einen Pocho in die Mitte setzen. Ja. Über Vereinskultur reden lassen. Boah, kann der Hopp nochmal vorbeikommen? Und der Bruno Hübner nochmal. Macht Moderation. Ja. Ja. An welchen Verein geht das jetzt, Ricky, das Getränk? Meins? Ja. Weiß ich nicht. Das ist mir zu klamaukig. Weitermachen. Ja, dafür lachst du aber ganz schön viel jetzt über den Gag, den ich gebracht habe. Ja, da lache ich echt unaufhaltsam drüber. Eure Platzierung für Hoffenheim. Ricky, 2 oder 1? Hoppenheim. Das sage ich natürlich. Ich weiß immer. Hoppenheim. Ist das noch niemanden auf? Nee. Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht. So, ich glaube, dass Hoffenheim auf Platz 5 enden wird in dieser Saison. Pocci. 7. Oh, da hätte ich jetzt aber auch mitgerechnet. Schule wird geschrieben. Welches Intro war das? Welches Team? Noch ein Verein. Dean Ambrose, ihr guckt ja auch gar kein Catchen. Boah, es ist schwer. Ich glaube nämlich nicht, dass die so. Vielleicht kommt da auch noch was. Man weiß natürlich auch nicht, was da noch kommt. Ne? Vielleicht kommt da ja noch ein Arturo Vidal oder so. Ich sag mal 8. Ich sag mal 8. Ich glaube, ich sag mal 8. So, dann kommen wir, glaube ich, zum BVB, ne? Übrigens, Pocho, das erste Spiel von Hoffenheim ist gegen Leverkusen. Das ist ja eigentlich das perfekte Spiel für dich, oder? Das ist natürlich Tradition hoch 10 und zeigt, ja, ich finde es aber auch trotzdem nicht uninteressant. Ich sage ja nicht, dass ich es uninteressant finde. Es ist für mich halt nur immer unendlich schwierig, damit klarzukommen, dass dann Vereine wie Lautern und so weiter in der zweiten Liga rumdümpeln und solche anderen Vereine einfach nicht. Oh, das war schön, der Blick. Kannst du den nochmal machen, Ricky? Bitte dann auch auf groß. Sieht aus wie so ein Sittlichkeitsverbrecher, finde ich. Also. Ja, ich meine, warum er so oft auf dem Spielplatz ist. Na, das würde ich niemals bezweifeln. Also alleine der Tweet letzte Mal mit 3 Kindergartenjahre vorbei, der war schon cool. Ja, war meine schönste Zeit bis jetzt. Nee, Ricky habe ich bei Twitter geblockt. Zu Recht. Ja. So, BVB. Oh, ist für mich, BVB. Bitte? Nee, nichts. Ist für mich, ich habe ja so ein paar Clubs in der kommenden Saison, auf die ich richtig Bock habe. Dazu gehört auch der BVB mit dem neuen Trainer, mit den beiden Romans, die sich da am Tor duellieren werden. Ich glaube, dass Roman Weidenfeller bleiben wird, auch wenn, ob der Birki jetzt da wirklich der crazy shit ist oder ob die sich da wirklich ein Duell auf Augenhöhe geben werden. Ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass der Birki erstmal gesetzt ist. Ansonsten fehlt da für mich bisher der große Transfer. Sie haben natürlich den Immobile abgegeben. Das sollte man wahrscheinlich machen, bevor er noch mehr an Wert verliert. Aber man hat keinen Ersatz geholt. Du hast jetzt im Prinzip nur den Pierre-Emerick Aubameyang und den Ramos als Stürmer. Und das ist, glaube ich, ein bisschen dünn. Da hat auch der Tuchel gesagt, im Sturm sind wir ein bisschen auf Kante genäht. Da könnte ein bisschen mehr. Und da gucken sie sich ja wohl auch um. Bin gespannt, wer da noch kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch jemand kommt. Aber alles in allem, jetzt hat man gehört von Gündogan, dass er nur geblieben ist, Weil Tuchel gut zu ihm geredet hat und gesagt hat, hier, da hast du eine große Zukunft hier bei dem Verein. Und ja, ich glaube, das ist relativ wichtig für den Burschen und für den Verein, dass Gündogan geblieben ist. Ansonsten ist es relativ dünn, was da so. Julian Weigel lese ich gerade für 2,5 Millionen Euro von 1860 München. Den habe ich tatsächlich sogar schon mal gehört. Potsche, du als Zweitliga-Fachmann in dieser Runde. Das ist ein guter. Julian Burschen, Weigel ist 19 Jahre alt. Ganz genau, genau darauf wollte ich hinaus. Julian Weigel ist besonders ein junger Spieler, der auch, glaube ich, sogar Teil dieser Sky-Doku war über diese jungen Spieler, die ich sehr lange verfolgt habe. Mit dem Jonathan Tah, der jetzt übrigens die Fritz-Walter Gedächtnismedaille gekriegt hat, oder was war das? Theo Weigel-Medaille? Die kriegen sie ja alle irgendwann, ne, wenn sie gut spielen. Aber darauf zurückzukommen, du hast gerade gesagt, dass du dich freust auf den BVB. Ja. Ich kann mich darauf nicht freuen, wie ich eingangs gesagt habe, es liegt einfach an Tuchel. Denn wenn der BVB Erfolg hat, dann werde ich auch mehr, das war ein schönes Geräusch, dann werde ich auch mehr PKs mit Tuchel sehen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Ich habe überhaupt nichts gegen den Verein, gar nichts. Ich finde das, ich meine, man muss sich allein mal schneiden angucken. Wer das als Fußballfan nicht geil findet, der ist sowieso selber schuld. Ja. Aber ich finde es auf Platz 5 der bedeutendsten Stadien der Welt, glaube ich, Fußballstadien. Ja. Da gab es jetzt irgendwie so ein Ranking. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht mit der Personalpolitik, die sie momentan fahren, bewegen sie sich auf sehr dünnem Eis. Ich glaube, die gehen einfach noch davon aus, dass die letzte Saison ein Ausrutscher war und dass man mit den Leuten, die da sind, einfach auch wieder komplett umreißen kann. Das kann gut sein, ja. Das Schlimme ist, ich kann mir das sogar auch vorstellen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der BVB, und das wird sich dann auch gleich in meiner Platzierungsprognose widerspiegeln, eine sehr viel bessere Saison spielen wird als im letzten Jahr. Das müssen sie auch. Das müssen sie auch umhalten. Das werden sie auch, ja. Ich glaube, auch Spieler es gab so einen gewissen Trott so mit Klopp und der ganzen Mannschaft. Ich glaube, allein der Trainerwechsel, der wird jetzt schon ein bisschen Zunder geben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch im Kader irgendwie eine gewisse Impulsfunktion mal langsam vonstatten gehen muss. Und das ist irgendwie nicht passiert. Und ich weiß nicht. Weißt du, wer der erste Gegner ist, ne? Von Dortmund? Ja. Gladbach. Ja, richtig, Gladbach. Spielen die am ersten Spieltag gegeneinander? Ja, Borussia gegen Borussia, das war... Stimmt, Samstagabend spielen die. Samstagabend, 18:30 Uhr, Gladbach gegen Dortmund. Ein Knaller, guck ich mir an. Ich muss mal euch beide was fragen, ganz kurz, weil das ganz wichtig ist. Das ist völlig legitim. Also, ihr wisst ja alles im Endeffekt. Was ist denn jetzt hier mit diesem Shaqiri-Ding? Ist das jetzt schon durch? Also wird er nicht kommen? Oder? Weil ich frage mich halt... Ja, weil ich frage mich, Dortmund war ja jetzt ist auf 7 gelandet, wird also Euroleague spielen. Wir wissen alle, das ist im Endeffekt mehr, ja, fast schon ein höherer finanzieller Aufwand, als man Einnahmen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach das Problem. Dortmund fehlt in diesem Jahr die Champions League. Und wen haben sie verkauft bislang, der richtig Kohle reingebracht hat? Der richtig Kohle reingebracht hat? Niemand. Den Castro. Den Langerak haben sie für 3,5 Millionen und den Juric für 3 Millionen. Also da haben sie insgesamt 6,5 Millionen eingenommen. Genau. Und sie haben niemanden. Stimmt. Die haben niemanden. Den Immobilie haben sie ja gar nicht verkauft, ne? Der ist nur ausgeliehen. Mit Leihgebühr. Mit Kaufzwang. Ausgeliehen mit Kaufzwang. So war es, glaube ich. Aber sei es drum, sie haben also kaum Geld eingenommen. Sie haben, sie bekommen von der Champions League nicht viel Geld, weil sie halt da nicht mitspielen, logischerweise. Und was willst du da für Sprünge machen? Willst du jetzt einfach nur Leute verpflichten, damit du sie verpflichtet hast? Oder sagt man dann, nee, dann müssen wir halt jetzt mal eine ruhige Kugel schieben, mit dem arbeiten, was zurückkommt. Man hat ja auch gute Spieler zurückbekommen, darf man ja nicht vergessen. Ja, mit dem Leitner und mit dem von Gladbach, wie hieß der? Wie heißt? Nee, der ist ja nach Leverkusen, ist der. Da habe ich verwechselt gerade. Kramer nach Leverkusen. Ja. Kramer ist Leverkusen gewesen, stimmt, war nicht in Dortmund. Ja, Kramer ist aber auch irgendwo ein Dortmund-Spieler. Man darf dieses Eigentor nicht vergessen aus der letzten Saison. Ja, vielleicht habe ich ihn damit assoziiert, das kann sein. Ja. Aber der Moritz Leitner kommt zurück. Nicht, ich weiß, das ist jetzt mit Sicherheit kein wahnsinnig guter Spieler, aber das könnte die Denkweise sein, dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt mit den Leuten, die zurückkommen, versuchen da, dass wir da irgendwie unsere Jugendarbeit wieder herausstellen können. Das war ja auch die Stärke des einstigen Erfolges, muss man sagen. Das waren die jungen Leute, die sie rausgebracht haben. Das waren nicht die Transfers, die sie getätigt haben, aus meiner Sicht. Sondern Klopp hat einfach ein gutes Händchen bewiesen bei Leuten, die er da aus der Jugend rausgeholt hat oder von anderen Vereinen vielleicht dann auch noch mit dazu geworfen hat in die ganze Gemengelage. Aber das ist halt auch immer das Problem, wenn du so eine unbeschwerte Truppe mal hattest, die frei aufspielen konnte und sich in so einen Rausch gespielt hat, die dann aber ja ab weggegangen sind, jetzt bei Bayern spielen oder anderen Clubs, eigentlich nur bei Bayern, glaube ich, die guten. Ich hab einen Einwurf. Es war ja immer so die letzten Jahre der Fall, dass die Spieler von Dortmund immer diesen Protektor Klopp hatten. Es war ja im Prinzip die Figur. Wenn es schlecht lief, dann war Klopp derjenige, der die Kloppe abbekam. Oder was meinst du? Ja, lass das nur wirken, das Ding. Und ich hatte mich eigentlich schon gehofft, oder ich war sehr gespannt, wie sich die Mannschaft jetzt entwickelt, wenn sie diesen großen Trainer, der sich vor alle Spieler gestellt hat, schützend. Aber jetzt haben sie wieder den großen Trainer im Prinzip, auf den alles guckt. Also können sie sich wieder verstecken hinter dem Tuchel. Also für mich ist Tuchel kein Klopp. Soll ich gleich mal alle? Nein, gar keinen Fall. Aber das Ding beim BVB ist nicht irgendein großer Spieler, den sie verpflichtet haben, sondern das ist Tuchel. Wieder mal der Trainer. Für mich ist sogar das Ding nicht Tuchel, sondern für mich ist das Ding, dass Klopp weg ist. Weißt du, das würde ich sogar höher hängen, ja, als dass Tuchel gekommen ist. Ja. Das heißt, es wird immer dieser Klopp-Schatten so umherschweben. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen ein Fluch, weil man sieht es bei so Vereinen wie Bremen, was die für Probleme mal hatten, nachdem solche Identifikationsfiguren weggegangen sind. Das ist jetzt der einzige Verein, der mir spontan einfällt mit Rehagel und mit Schaaf, der zuletzt einen Trainer so lange behalten hat. Ähnlich wie jetzt Klopp. Ich glaube, sonst sind da nicht viele Vereine, die so lange mit einem Trainer gearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, da kommt schon bald der Favre dran, ne? Na, ich sag mal, das ist für mich das kann gut sein, ein undankbarer Job für Klopp, für Tuchel jetzt die Klopp-Position zu übernehmen. Mein Gefühl ist, der kann nur verlieren, denn seine Mannschaft hat sich nicht deutlich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr und er wird definitiv mit Klopp verglichen werden die ganze Zeit. Ich glaube, das wird schwierig, da in Ruhe zu arbeiten. Ich mache da wirklich ein Fragezeichen dahinter. Ich meine, ich traue ihm das zu, dass er das packt. Er ist frisch aus einer Pause sozusagen, hat neue Euphorie getankt. Das ist eine Riesenchance für ihn. Er hat also im Endeffekt den zweitgeilsten Club Deutschlands jetzt unter sich, kann man, denke ich, mal so sagen. Nach dem VfB, deswegen sage ich zweitgeilster. Ihr wisst, was ich meine. Also es wird, ich bin echt gespannt. Also ich mache dann ein Fragezeichen dahinter, ob Dortmund wirklich wieder oben mitspielen kann. Und mit oben meine ich Champions League Platz, nicht Meisterschaft. Ja, es ist für mich auch eine der interessantesten Geschichten in der kommenden Saison. Und ich glaube schon, dass die Dortmunder oben mitspielen werden. Und Pocho, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde mich brennend interessieren, was ihr glaubt, wo der BVB ins Ziel kommt. Und was haltet ihr von dem Gonzalo Castro-Deal? Clever, finde ich den. Also wenn du den verpflichten kannst, musst du den holen. Der hat in Leverkusen immer gute Leistungen gebracht, glaube ich. Genau, darauf wollte ich auch gerade hinauskommen. Ich denke auch, dass das ein richtig bold Move war von Dortmund, den zu holen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Und das ist ein Spieler, der auch richtig zum Face des Vereins werden kann irgendwie. Wie ich eben schon eingangs gesagt habe, ich glaube, dass Dortmund eine sehr viel bessere Saison spielt. Und um jetzt nicht lange noch hin und her zu reden, weil Ricky ja auch weg muss. Ich sag, Dortmund wird... Was, der muss weg? Ich muss weg. Wird Vierter. Oh, mein Chef schreibt, ich glaube, ich muss weg. Dortmund wird Vierter am Ende der Saison. Was ich noch problematisch finde, muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz ansprechen, ist das, was Chris schon eingangs zum BVB-Thema gesagt hat, nämlich diese Torwart-Situation. Finde ich immer schwierig, vielleicht ist das ein adäquates Denken, wenn du keine feste Nummer 1 hast. Ich glaube, dass das bei so Vereinen wie Bayern vielleicht noch geht, dass du mit dem Koppa-Torwart, um Chris Mott hier Koppa-Keeper zu benutzen, da mag das sein, dass das akzeptiert wird, aber ich glaube, dass so ein Verein wie, auch wie beim VfB, da würde ich persönlich... hätte es auch gut gefunden, wenn man sich da festgelegt hätte auf dem Torwart. Jetzt heißt es ja immer noch, Titan wird zwar in den ersten Spielen klar die Nummer 1 sein, weil Langerak verletzt ist, aber dann sehen wir mal weiter. Und ich finde, man sollte sich da in Dortmund ganz klar positionieren, wer die Nummer 1 ist. Und man so richtig positioniert haben sie sich, glaube ich, noch nicht. Also Weidenfeller sind nicht völlig raus. Und ich glaube, ich haben sie nicht. Das hat der Tuchel sogar gesagt, dass er sich bis heute noch nicht festgelegt hat. Aber was man so raushören könnte, ist, was man rausgehört hat, definitiv bei Tuchel, ist, dass er es noch machen wird wohl vor der Saison. Ich finde das wichtig. Also ich möchte eigentlich auch als Abwehrchef. Also wollte ich gerade sagen, ich als Hummel will auch wissen, wer da hinter mir steht. Ja, und als Hummels natürlich auch, nicht nur als Hummel. Also deswegen, das finde ich noch ein bisschen schwierig. Also ich weiß gar nicht, das kam irgendwie auf mit dieser Real Madrid-Situation damals, dass man jetzt plötzlich zwei Keeper hat, die ständig um den ersten Platz kämpfen und so. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, sich klar festzulegen und eine solide Nummer zwei zu haben. Ja, ich stehe zum Beispiel auf so Konstellationen, dass du so ein altgedientes Schlachtross noch auf der Bank sitzen hast, so wie in Leverkusen den Vollborn damals und in Gladbach den Kamps, der ja gefühlt noch letzte Saison auf der Bank saß als Ersatztorwart. Immer noch auf der Saison. Ja, aber nicht als Torwart. Doch. Nee, aber als Torwarttrainer. Ja, klar, kannst du dich auch hinsetzen, Pocho. Also, ich weiß nicht, ob ein Torwarttrainer schon mal ein Spiel... Spiel entschieden hat oder so. Also, ja, bei Uwe Kamps kann ich mir das sogar vorstellen. Klar, aber er hat ja auch viel zu tun mit seiner Bäckerei. Auf jeden Fall, also ich... auf jeden Fall, das, da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter, wie sich das auswirken wird, weil wenn sich jetzt Tuchel, jetzt stellen wir uns mal vor, der Tuchel entscheidet sich für den Bürki. Oh. Und der Bürki, was denn? Nee, das wirkt noch nach. Ja, und der Bürki hat jetzt, sag ich mal, so eine Phase, wo er in den ersten 2, 3 Spielen nicht ganz so glücklich hält. Dann ist da sofort, glaube ich, die Kacke am Dampfen und da wird Tuchel in Frage gestellt und seine Entscheidungen und so. Und da sind so viele, aus meiner Sicht, so viele Fallen, in die Tuchel tappen kann, dass das Ding übel enden kann. Das ist meine Meinung. Also wenn ich mich platzierungstechnisch festlegen müsste, ich sag 6. Ah! Das gibt's doch gar nicht. Also das bin ich schockiert, Ricky. Du sagst wirklich 6? Ja. Dann notiere ich das. Pocho. Ja, 3. Natürlich, da muss ja immer noch Platz 3. Ich sage, sage ich 2? Sage ich. Platz 3. So, wie machen wir das jetzt? Was lasst denn da? Wolltest du nicht 2 sagen? Nee. Also ich bin, ich kann ja gleich meine Meinung dazu sagen, weil ich kenne deine Frage, Chris, ich kann Gedanken lesen. Lass wir durchziehen. Ich bin ein Fan dafür, dass wir das hier durchziehen und nicht nochmal eine dritte Ausgabe da bringen. Man kann ja dann als Hörer jetzt einfach eine Pause machen, wenn man unbedingt das in 3 Teilen hören will und alle normalen Menschen können einfach weiterhören. Würde ich das sagen. Ich wollte eigentlich nur eine Pause machen, weil sich hier das Mädchen fürs Tanzen umziehen muss. Ja, Pech fürs Mädchen. Mädchen? Tja, für diese Podcast liebt man Non-PG, dass Probleme einfach noch on-air geklärt werden. Und zwar zu Recht. Der Podcast. Du kannst ja schon mal zu Schalke einleiten und dann kannst du dich in Ruhe, hätte ich fast gesagt. Jetzt ziehen hier. Ja, es ist schön, dass wir das hier alles miterleben dürfen wieder. Bitte? Es wäre auch anders überhaupt nicht möglich gewesen. Nein, absolut. Es wäre halt nicht anders möglich gewesen. Schlechte Podcasts hätten es jetzt so gemacht, dass Chris zum Beispiel gesagt hätte, hey, was sagt ihr eigentlich zu Schalke? Und dann hätte man sich einfach mal kurz hier die Kamera kurz auf ausgestellt. Und dann hätte er sich so lang, weiß ich nicht, mit seiner Freundin da umziehen können oder was die machen. Ja. Und dann hätte man wieder sich dazuschalten können und einfach wieder mitreden können. Aber so machen es halt die schlechten Podcasts nicht wir. Wir sind Professionalität hoch 10. Also kannst dich dann umziehen, ne? Tschüss. Schön. Schönes Gespräch, kam nichts bei rum. Wie so oft sind Frauen. Schalke. Schalke 04, ja, Schalke 04, sehr interessantes, auch da ist ja Serdar Shaqiri immer noch im Gespräch. Was meinst du, Ricky? Eher Dortmund oder eher Schalke? Also jetzt hat Schalke, ich schaue gerade absichtlich nach oben, obwohl ich einfach nur warte, was ihr dazu sagt. Nein, ich kann, was ist das für eine Frage? Ich weiß es nicht. Also Schalke ist ja obviously vor Dortmund ins Ziel gekommen. Ja, ist es nicht unrealistisch, dass es wieder passiert? So, das Erste. Natürlich ist es nicht unrealistisch. Kann es definitiv der Fall sein, dass Serdar Shaqiri auf der linken Außenbahn auf der Bank sitzt. So. Und bei Schalke ist er, weiß ich nicht, ich glaube, relativ gesetzt. Ja, unter Umständen muss man dazu sagen. Also das weiß er halt auch nicht 100%. Weiß auch nicht 100%, ob es so ist. Also das ist, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde eher zu Schalke gehen. Wenn ich Shaqiri wäre, ich wollte es gerade anders sagen, wenn ich Shaqiri wäre, würde ich eher zu Dortmund gehen. Weil mir da dieses, Also mir würde als Spieler das irgendwie gefallen, da in diese junge Mannschaft zu kommen, da mitmachen zu können und vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger arbeiten zu können als wie auf Schalke. Schalke ist halt echt, das ist ein echt ein Hexenkessel, und zwar nicht nur stadiontechnisch, sondern auch wenn es mal nicht läuft. Ich finde, Schalke ist ein so geiler Verein eigentlich, und ich würde diesem Verein, das ist wirklich meine ehrliche Meinung, ich würde das diesem Verein so sehr gönnen, dass die so richtig oben mitmischen könnten. Weil das ist so eine Bereicherung, so eine Mannschaft, um die Meisterschaft zum Beispiel mitspielen zu lassen oder in der Champions League regelmäßig mitspielen zu können. Ich liebe diesen Verein, muss ich fast schon sagen, wie ein richtiger Fan. Aber mir geht diese Streitereien und dieses unprofessionelle Arbeiten der Führungskräfte so auf den Sack. Und auch der Horst Held geht mir auch tierisch auf die Nüsse. Das ist, was mich so stört an dem Verein. Ich liebe diesen Verein, diese Fans, diese Imbrunst der Fans, die wirklich, es gibt nur Schalke für die. Das finde ich so bemerkenswert. Und dass es davon so viele gibt vor allem. Also es ist nicht wie bei anderen Clubs, wo es halt ein paar hundert Bekloppte gibt. Nee, da gibt's Zehntausende Bescheuerte auf der ganzen Welt, in ganz Deutschland, überall. Und das finde ich alles so toll. Und dann haben diese Fans so eine Drecksvereinsführung vor der Nase sitzen, die es irgendwie nicht gebacken bekommt, aus den wirklich hervorragenden Möglichkeiten irgendwie mal was Zählbares rauszuschlagen. Das ist fast schon erbärmlich und eigentlich eine Bankrotterklärung für die Führungskräfte, nenne ich es jetzt mal, auf Schalke. Ja, aber Schalke ist ja auch so ein scheinbar untrainierbares Biest. So, ich weiß nicht, wo man da anfangen müsste, den Verein umzuwälzen oder so. Aber für mich, also mir geht schon derbe, wenn ich irgendwie bei Sky Sport News HD irgendwelche Berichte von diesem Dirk Große Schlamann sehe, der da irgendwas berichtet vom Trainingsplatz. Und im Hintergrund siehst du immer Horst Held, wie er auf seinem Balkon telefoniert. Und der Typ kommt sich so wichtig vor und hat der große Deals unter Dach und Fach gebracht? Ich glaube, Huntelaar ist von ihm, ne? Ja. Kann man sagen. Das ist vielleicht das dickste Ding, was er verpflichtet hat. Und jetzt Johannes Geis, der Nastase. Ja, Raoul doch auch, oder? Hä? War Raoul nicht auch von ihm? Raoul war auch von ihm, ja. Matija Nastasic, den sie von Manchester City da geholt haben, den finde ich ja wirklich überragend, den Burschen. Das war auch ein guter Transfer, aber fast schon No-Brainer. Wenn du den kriegen kannst, holst du ihn und er ist einfach eine Bombe so. Das ist völlig klar. Bei Raoul wahrscheinlich auch. Da war wahrscheinlich die Kunst nicht zu erkennen, dass das ein guter Spieler ist, sondern den irgendwie nach Schalke zu kriegen. Aber das zieht sich so ein bisschen jetzt durch. Jetzt sind wir bei den Top 6 Teams der Bundesliga der letzten Saison. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass auch diese 6 Teams nächste Saison weit oben spielen werden. Und könnt ihr gerne auf mich einflamen. Bis auf Bayern erkenne ich keinen Willen und keine Ambitionen und Aktionen, große Spieler zu verpflichten und irgendwie große Stunts zu vollführen. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist alles sehr gemächlich, sehr sicher und sowas. Aber Chris, wen willst du verpflichten? Wen willst du verpflichten, wenn du nicht in der Champions League spielst? Pato. Hol doch den Pato, wenn du den kriegen kannst. Er spielt jetzt gerade in Brasilien, war bei Mailand eine relativ große Nummer. Aber du weißt, wie das ist, Brasilianer in die Bundesliga zu holen. Das klappt in den seltensten Fällen. Also ja. Ich meine, du hast halt echt, das ist schwierig, wenn du nicht in der Champions League spielst, wirklich gute Spieler zu verpflichten. Richtig, aber weißt du, was ich meine? So, es wirkt alles sehr devot, was die Bundesligisten machen und denken, oh ja, wir wirtschaften jetzt wirklich sehr, sehr smart und sehr, sehr clever. Das ist auch richtig so, auf jeden Fall. Man darf nur ausgeben, was man einnimmt. So, ey, wir leben das, die Bundesliga, aber ey, ohne Scheiße, die Bundesliga wird international abgeschlachtet, da bin ich mir sicher. Die ganzen. Ich habe gerade über Twitter geschrieben, dass Huntelaar und Raoul wohl von Magath angeleiert worden sind. Ich glaub, schön, okay. Ja, aber Magath hat doch hat Magath nicht auch mit Ding zusammengearbeitet, mit Horst Held? Nee, Quatsch, Magath war ja der Alleinherrscher. Stimmt, genau, so der war der Alleinherrscher. Aber lass mir den Punkt noch mal kurz aufdröseln, dass ihr da eine Antwort, eine adäquate, hoffentlich geben könnt. International, natürlich ist es bei uns so, dass da keine Milliardäre und Oligarchen irgendwie die Vereine kaufen können. Aber nichtsdestotrotz ist es so, vom Gefühl her ist, dass die Wolfsburger, Dortmunder, Leverkusener alles sehr überschaubare und sichere Transfers machen und nichts wagen. Wisst ihr, was ich meine? So, das macht mir Angst, international, dass da wieder nur die Bayern irgendwie mitmischen und wieder ins Champions-League-Halbfinale kommen oder so. Und auch für die Liga selbst. Vor einigen Wochen war ich noch der Meinung, dass das eine relativ spannende Geschichte wird diese Saison. Wir kommen nachher zu den Bayern und so langsam, das hatten wir auch heute auf der Arbeit, das Thema, da genau dasselbe Thema. Natürlich haben die anderen Mannschaften nicht die Mittel wie die Bayern, ist ja völlig klar. Aber nichtsdestotrotz kann man ja mal so einen Immobile-Transfer stemmen, anscheinend so. Aber das haben sie alles nicht gemacht. Die Dortmunder spielen nicht in der Champions League, ich weiß, Ricky, aber anscheinend ging es ja mal, diese Spieler zu transferieren für 20 plus Millionen Euro. Aber ich glaube, die Bayern werden diese kommende Saison die Bundesliga komplett noch mehr dominieren als sonst schon. Also das ist wirklich scheiße. Ich find's auch kacke. Aber habt ihr da nicht irgendwie, versteht ihr meinen Ansatz? Bis zum gewissen Grad schon. Aber bis ich sag halt weiterhin, dass du, wenn du nicht in der Champions League spielst, kannst du sowieso keine großen Namen holen. Egal, du kannst ja nicht einfach nur Spiele holen, damit du sie holst. Die müssen ja auch zu dir wollen. Nicht. Richtig. Ja. Das ist natürlich auch richtig. Das ist halt ein Problem. Ich meine, du guck dir doch die Vögel an, für was für Summen die durch die Gegend geschickt werden. Ich kann das schon verstehen, dass die dann sagen, ich möchte nicht in der Euroleague spielen bei Schalke. Hier weht mir auch eine steife Brise ins Gesicht sozusagen. Warum holt denn Wolfsburg niemanden? Ja, vielleicht kriegen sie nicht die Spieler, die sie wollen. Es ist halt immer, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was für Spieler will Wolfsburg. Warum sollen sie sich irgendjemanden holen, den sie vielleicht gar nicht brauchen, nur weil er ein Name ist? Also aus meiner Sicht muss ein Transfer Sinn machen. So, und das hat man doch bei Wolfsburg immer kritisiert, dass sie Spieler verpflichten, einfach nur damit sie die Spieler verpflichtet haben. Jetzt Schöne. Sagen sie vielleicht, nö, Schöne. Wir holen jetzt nur die Spieler, die wir wirklich brauchen, beziehungsweise wir wollen diverse Spieler, wenn wir die nicht kriegen, dann holen wir nicht irgendwie irgendeine Pfeife, sondern wir wollen den Spieler XY, wenn wir den nicht kriegen, dann holen wir niemanden. Bei Bayern wird das doch auch akzeptiert. Da wird auch gesagt, klipp und klar, hier, wir wollen den Spieler, wenn der nicht kommt zu unseren Konditionen, dann holen wir auch keinen anderen. Das wird doch bei Bayern auch akzeptiert. Ich verstehe jetzt zwar, was du meinst, aber man hat vielleicht gar nicht die Möglichkeiten, große Namen zu holen, wenn man halt eben nicht Champions. Anscheinend hat man nicht die Möglichkeiten. Wie denn auch? Da rede ich jetzt auch gar nicht von den großen Namen, dass da ein Ibrahimovic von Gladbach spielt. Der Nein. Doch überhaupt nicht. Aber dass du da mal, Mensch, den haben die geholt, so wen denn? Wie den Thorgan Hazard. So, ja, da habe ich mir gedacht, Alter, geiler Move von Gladbach. Echt? Ja, der hat auch 10 Millionen, 12 Millionen kostet und der wurde in Belgien abgefeiert wie sonst was. Ich habe sogar auf Sport Digital oder wo das war, da habe ich sogar das belgische Pokalfinale vor ein, zwei Jahren gesehen und da ging der Typ sowas von ab und da habe ich mir gedacht, ey, geil, dass die den Spieler bekommen haben. Absolut geil. Ja, also gut, das habe ich jetzt nicht damit gemeint mit bekannten Namen. Also mir ging es dann wirklich schon so darum, dass man sich da mal so ein, wer ist da in die Türkei gegangen? Van Persie holt. Sowas in der Art, habe ich mir gedacht. So. Richtig, absolut. Und, ja, den kriegst du halt, glaube ich, nicht, wenn du als Schalke nicht in der Champions League spielst. Und ich glaube, die Bundesliga ist auch jetzt an einem extremen Scheideweg. Nee, das sehe ich nicht so schwarz. Nee. Die Bundesliga arbeitet aus meiner Sicht sehr, sehr vernünftig. Für die Bundesliga als solches ist es ein veritables und starkes Produkt, auf jeden Fall. Aber wichtiger Deal, das muss man mal ganz kurz sagen, in den USA jetzt mit Fox Sports. Also das ist echt ein großer Deal für die Bundesliga, darf man ja nicht unterschätzen. Jetzt der Heidel, wie heißt der DFL-Chef? Ist der Heidel, ne? Ich meine auch im Fußball. Der scheint ja jetzt wohl mit dem nächsten TV-Deal die 1-Milliarde-Euro-Marke zu knacken. Also, dass dann die Bundesligisten wesentlich mehr Kohle zur Verfügung haben. Und der ist auch bitter nötig, denn international schmieren die ab. Ihr seht doch, was die Türken da alles für Spieler verpflichten, was Juve für Spieler verpflichtet. Lazio Rom ist ja jetzt auch an großen Spielern dran. Anscheinend haben die irgendwie die Möglichkeiten, die Spieler zu verpflichten. Ob das irgendwie mit Summen unter dem Tisch irgendwie möglich ist oder so, keine Ahnung. Aber sind die Bundesliga ist definitiv... Sind das große Spieler, die wirklich Juve noch das... Nee, ich meine jetzt zum Podolski. Das ist mit Sicherheit ein Spieler, den ich auch bei Vereinen sehe, die in Euroleague-Rängen sich irgendwie rumtreiben. Aber das ist für mich kein Spieler, den ich jetzt zum Beispiel in Dortmund als Stürmer verpflichten würde. Oder in Wolfsburg. Oder auch ich kann mich sogar noch erinnern. Kann mich bin zu 100% sicher, dass du genau diesen Satz mal gesagt hast, dass Podolski der richtige Mann für Dortmund wäre. Aber nicht in diesem Jahr. Nein, natürlich nicht in diesem Jahr. Also ja. Ein Jahr her oder ja, ja, das, ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das waren noch andere Voraussetzungen als jetzt. Ich meine, okay. Podolski hat jetzt zwei Chancen gehabt in diesem Jahr, einmal bei Inter Mailand, einmal bei Arsenal, hat die beide nicht nutzen können, hat auch in der Nationalmannschaft nicht überzeugen können. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, bei der, kann man fast schon sagen, zweiten Saison, die so ungefähr ablief für ihn. Also klar, zu Beginn des vorletzten Jahres sah es bei Arsenal zunächst ganz gut aus, als man ja von dieser deutschen Welle da in London gesprochen hat, als ja auch noch hier Serge Gnabry und so da abgeliefert haben. Ja, ja. Richtig, aber das ging ja relativ schnell vorbei und Podolski war dann mehr oder weniger nur noch ein Bankdrücker. Und dann würde ich meine Meinung jetzt natürlich nicht mehr aufrechterhalten, dass ich einen Podolski für Dortmund verpflichten würde. Özil hat sich gefangen, ist wieder brillanter Form. Das zumindest kann ich nicht beurteilen. In der Schlussphase der Premier League wurde er sogar einmal zum Spieler des Monats gewählt. Ja, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, die Spieler, die jetzt in die Türkei gegangen sind, Van Persie ist der einzige, den ich wirklich schade finde, dass wir so jemand in die Türkei geht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann auch nicht so richtig nachvollziehen, warum Spieler wie Gomez oder Podolski da hingehen, weil es ist ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, außer bei diesen innerstädtischen Duellen in Istanbul, ja, nicht unbedingt so, dass die Liga tolle Spiele bietet und die Stadien toll sind. Es ist eher, ja, ich will jetzt nicht sagen dritte Weltfußball da, aber weißt du, wie ich meine? So, das ist schon manchmal, gefühlt wenn man schon, da so... Gefühlt schon. Warum ja, nicht ganz so schlecht. Wenn du sonst kein Blatt vom Mund, kannst du jetzt auch machen. Nee, es ist, glaube ich, so auf so einer Ebene wie Rumänien, würde ich fast schon sagen. Weißt du, so... Diese unteren Vereine, die da so rumgurken, sind, glaube ich, so damit zu vergleichen. Aber das gab schon mal so eine Phase in der Türkei, als man altgediente, bekannte Namen verpflichtet hat. Und das kann natürlich aus meiner Sicht nur über Geld funktionieren. Und sie haben ja damals ja auch Fenerbahce mit Wesley Sneijder und wer war da noch? Das war Galatasaray. War das Galatasaray? Die haben ja dann gegen Schalke damals in der Champions League gespielt. Mit Drogba, genau, ja. Und, ja. So, ja. Und da war nochmal jemand dabei, der auch einen Namen hatte. Hat er auch einen Vornamen? Da bin ich mir nicht mehr so sicher, aber eins von beiden war es auf jeden Fall. Nee, aber ich kann schon, ich sehe, warum so Vereine wie Schalke sich schwer tun, aus unserer Sicht gute, bekannte Spieler zu verpflichten. Und da muss man sich halt dann, oder da lasse ich mich mal überraschen, ob man aus vergangenen Jahren gelernt hat, damit meine ich so die Zeit um die 90er rum, also so oder die kompletten 90er, und ob man jetzt einfach so clever ist und mehr investiert in Jugendarbeit und in Scouting. Denn wenn wir solche Namen nicht verpflichten können, dann müssen wir uns halt damit zufrieden geben, was wir selber ausbilden können. Umso wichtiger ist es dann halt, gute Jugendzentren zu schaffen und gute Scouting-Abteilungen zu schaffen. Ich glaube, das ist dann halt die Chance, die Bundesliga vielleicht hat. Scheint so. Was ja auch legit ist, aus meiner Sicht. Also das ist ultimativ legit, aber bist du der Meinung, dass du mit diesem Way of Life, dass da Leverkusen, Wolfsburg oder Dortmund in den nächsten 5-6 Jahren Champions-League-Finale spielt? Ich kann es mir vorstellen, weil was war, ja, aber warte mal, was ist jetzt der große Unterschied? Hat das Ajax geschafft die letzten Jahre? Ist für mich nicht vergleichbar, weil die Liga viel zu schwach ist in Holland. Das ist für mich, kann ich nicht vergleichen. Also das ist einfach auch historisch gesehen, ist die niederländische Ehrendivision nicht unbedingt eine Liga, die jetzt groß für Wirbel sorgt, europatechnisch. Aber ich vergleiche es damit, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Da wurden von diesen angesprochenen Vereinen von dir auch nicht bekannte und berühmte Spieler verpflichtet, sondern da hat man im Endeffekt ähnlich gearbeitet. Ist ja jetzt nicht so, dass Dortmund am laufenden Band bekannte Spieler aus den europäischen Top-Ligen verpflichtet hat. Nee, die haben auf ihre Jugendarbeit gesetzt und sind so ins Champions-League-Finale gekommen. Ja, ich glaube, das war so ein Mix. Welchen bekannten Spieler haben sie verpflichtet? Die haben keinerlei bekannten Spieler gehabt. Selbst Lewandowski war so jemand, wo man gesagt hat, ja, das ist ein guter. Lewandowski haben sie aufgebaut, ja, richtig. Ja, das ist ein guter. Haben sie aufgebaut. Haben sie auch selber, also mit jungen Spielern haben die gearbeitet und haben sie gut gemacht. Şahin haben sie zum richtigen Zeitpunkt abgegeben und dann wieder zurückgeholt, um ihn einfach... Ja, sag ich mal, so ein bisschen, der hat das, glaube ich, mal gebraucht, so wie wenn du mal eine geballert kriegst oder so. So war das für den, so hier, mach mal auf, Junge, du hast alles, was du brauchst, um ein starker Spieler zu werden, jetzt mach mal auf. Aber ich glaube, dass es sich so viel gar nicht verändert hat. Die Deutschen sollen auf ihre Jugendarbeit setzen, wir haben wirklich eigentlich gute Jungs, das zeigt es ja immer wieder. Okay, jetzt die letzte EM war jetzt nicht unbedingt so von Erfolg gekrönt, ist richtig, aber... ich glaube, wir gehen den richtigen Weg eigentlich und ich würde den jetzt nicht gleich wieder verlassen und Panik schieben, nur weil es in anderen Ligen zugeht, wie auf dem Basar und jeder Spieler, der nur wirklich meine Halbsaison gut gespielt hat, für 50 Millionen da irgendwo hinwechselt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass jetzt Bayer komplett das Werk verkaufen soll und sich verschulden soll und da die größten Spieler aller Zeiten zu verpflichten. Man soll auf keinen Fall irgendwelche dummen Stunts da machen oder so, sondern ich meine nur ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Aber es wäre doch genau dieser Stunt. Leverkusen hat das doch bis jetzt auch nie gemacht und ist damit relativ gut gefahren. Also sie sind ja jetzt ein Verein, der... Ja, den Namen aus. Und Risiko ist für mich nicht gleichbedeutend mit Hals über Kopf sich verschulden. Nee, aber wen willst du denn holen? Du musst ja mal ein Beispiel bringen. Also ich wüsste jetzt nicht, welcher große Spieler gewechselt ist, der, also es gibt bestimmt ein oder zwei, wo ich mir jetzt denke, da muss Leverkusen zuschlagen. Aber so viele sind's nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine riesen Wechselarie stattfand. Also den Dzeko würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, näher. Ob der nach Leverkusen will, ist die zweite Frage. Nach Wolfsburg. Ach so, okay, ja. Oder auch nach Dortmund. Ich bin der Meinung, dass beide Vereine können diesen Spieler verpflichten und ich glaube auch, dass für beide Vereine der Spieler interessant ist. Ja, absolut. So jemand, ja, da gebe ich dir recht. Aber ich weiß gar nicht, ist der wechselwillig oder was? Das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht läuft da ja auch noch was. Wäre schön. Mag ich auch den Spieler. Finde ich gut. Prinzipiell auch. Ja, solche Spieler kann ich mir auch vorstellen. Ja, solche Spieler kann ich mir auch vorstellen, dass die sagen, ich gehe nach Dortmund, wenn die Champions League spielen würden. So sehe ich das nämlich, dass ein Dzeko halt sagt... Aber du hast in Dortmund schon die Perspektive, dass du da vielleicht mal jetzt ein mageres Euroleague-Jahr hast, aber nächstes Jahr gerade auch mit seiner Verstärkung Champions League wieder spielen wirst. Hätte ich keinen Bock als Dzeko, da ein Jahr in der Euroleague rumzugurken, mit den Voraussetzungen, dass du eigentlich die komplette Hinrunde um Abstieg oder ganz unten standst, noch teilweise in der Rückrunde um Abstieg mitgespielt hast. Jetzt neuer Trainer, Mannschaft ist in Umbruch, keine richtigen großen Spieler wurden verpflichtet. Ich bin jetzt hier der Einzige... Schwierig dann zu sagen, komm, dann spiele ich halt mal ein Jahr in der Euroleague, wenn ich mich vielleicht selber für einen etablierten Champions-League-Spieler halte. Weißt du, also er wird selber den Anspruch haben, in der Champions-League regelmäßig zu spielen. Und ich glaube nicht, dass er bereit ist zu sagen, ich gehe nach Dortmund und da kann ich mir eher vorstellen, dass er sagt, ich gehe zurück nach Leverkusen, nach Wolfsburg. Weil die spielen Champions-League, der kriegt da auch die Kohle wahrscheinlich, also die können auch am ehesten das Geld bezahlen, was er will. Und vielleicht, aber es wäre für ihn natürlich auch karrieretechnisch erstmal gefühlt ein Rückschritt. Nicht gefühlt, sondern es ist das einer. Das hört sich jetzt klugscheißerisch an, aber oft ist es dann auch ein Schritt nach vorne, weil der Typ sitzt bei City auf der Bank und bei Dortmund wäre es, glaube ich, eine tolle Nummer, muss man sagen. Gerne. Spielst aber ich glaube nicht, dass er da hinwechseln würde, weil es gibt genügend Stürmer sind Mangelware und es gibt genügend Vereine, die in der Champions League spielen, die lechzend nach Stürmer suchen. Nach guten Stürmern suchen. Und dann hast du natürlich als Dortmund mit der Saison, die du zuletzt gezeigt hast, eher schlechte Karten. Gute Neuner und Links- und Rechtsverteidiger sind die Positionen, die sowas von dermaßen gefragt sind. Ja. Und da hat auch Dortmund einen guten Move gemacht mit dem Gonzalo Castro. Der kann ja rechts hinten spielen, im rechten Mittelfeld auch ein bisschen zentraler. Das war ein sehr, sehr guter Move. Schalke, auch bisher noch nicht so in Erscheinung getreten mit ihren Transfers, ne? Oder? Sind wir doch bei Schalke? Transfers nicht. Ach so, ja, stimmt. Wir sind nur bei Schalke. Ich glaube völlig mit alles. Die Santo jetzt das letzte Ding, was sie da verpflichtet haben. Dann haben sie diesen Junior Garcia verpflichtet. Soll wohl ein sehr, sehr talentierter Bursche sein. Das ist nur mein Sky-Wissen, was ich da aufgeschnappt habe. Ansonsten auch da jetzt nicht der große Spieler dabei. Jefferson Fofana für 7 Millionen Euro nach Al Jazeera gewechselt. Viel Spaß dort. Ansonsten, was ist eure Prognose für die kommende Saison? Also ich glaube in erster Linie mal, dass Schalke sehr viel Probleme haben wird, wie ich auch schon vorher mal gesagt habe in der Sendung, mit der Trainerposition. Ich glaube nicht, dass der richtige Trainer für Schalke ist. Ich glaube, der ist einfach zu lieb für Schalke. Und der ist zu nett für Schalke. Wo die Breiten weiter. Genau, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, genau sowas braucht Schalke mal, um da Ruhe reinzubringen und so weiter. Aber du hast auf Schalke niemals Ruhe. Und es wird dann auch weiterhin so sein, dass du irgendwann hingehst, oder meiner Meinung nach wird es so passieren, vielleicht können wir uns dann nochmal darüber unterhalten, das habe ich auch schon mal prognostiziert, dass Schalke am 7. Spieltag oder dann spätestens am 8. einen neuen Trainer haben wird. Weil der Erfolg muss sich auf Schalke sofort einstellen und nicht erst innerhalb von 2 oder 3 Monaten oder beziehungsweise einer Halbserie. Man sieht ja, dass selbst Trainer gefeiert werden auf Schalke, die die beste Rückrunde seit Jahren spielen, um dann irgendeinen Trainer zu holen, der ständig Misserfolg hat. mit wie Di Matteo. Ich glaube, dass Schalke vor einer schweren Saison steht. Ich glaube, dass Schalke vor einer sehr richtungsweisenden Saison steht für die nächsten Jahre. Denn diese Saison mit der Art und Weise und auch mit der letzten Chance, die sie irgendwie haben, sich wieder richtig reinzumoven in die Top 4 vielleicht der Bundesliga, ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Und ich glaube eher, dass sie genauso oder vielleicht sogar ein, zwei Plätze schlechter landen werden als in der letzten Saison. Heißt Platz 6. Platz 6. Ich sag Platz... Ich will nicht schon wieder dasselbe sagen. Andererseits... Wenn du es findest, dann musst du es sagen. Andererseits sagt man dann... Was ist denn da eigentlich der erste Gegner? Weiß man das? Ja, weiß man. Nee, ich sag Platz 5. Ich glaube, sie... Was ist der erste Gegner? Das weiß ich nicht. Aber man weiß es. Werder Bremen. Ich glaube, ja, aber du wirst es ja jetzt nicht vom ersten Gegner abhängig machen, wo ein Verein am Ende der Saison landet. Absolut richtig, dennoch hat es mich interessiert. Ja, okay. Also ich glaube, dass die wieder auf Platz 4 landen werden. Ich habe sogar kurz mit dem Gedanken gespielt, Platz 3 zu sagen, ganz ehrlich, weil ich, und das haben wir überhaupt nicht angesprochen, Hoffnung habe, dass der Breitenreiter der richtige Trainer ist für diesen Club. Ja. Es ist eine neue Type, die sie ausprobieren da in Dortmund. Oder, wenn ich mal so rekapituliere, ist das, so einen Typen haben sie jetzt die letzten Jahre nicht mehr gehabt. Und alles andere ist gescheitert. Vielleicht ist dann genau dieser bodenständige Typ, der mich so ein bisschen an so einen, obwohl man hatte mit, ach, wie hieß er denn nochmal hier, Büskens, war vielleicht so ein ähnlicher Typ. Vielleicht noch ein bisschen proletarischer als Breitenreiter, aber Breitenreiter wirkt ein bisschen mittelständiger. Vielleicht klappt das. Und das ist so die Hoffnung, die ich für Schalke habe, dass sie mit dem Trainer den richtigen Weg einschlagen. Wie sieht es eigentlich aus? Hat man sich von Boateng jetzt endgültig getrennt? Ist nee, der ist leider noch da und den kriegt man nicht, wird man nicht so richtig los. Auch da scheint wohl jetzt die Emirate die Destination zu sein. Okay, aber es sieht zumindest danach aus, dass man den irgendwie aufs Abstellgleis dann stellt. Noch also der wird mit Sicherheit... Man möchte wohl 14 Millionen Euro für ihn haben. Also dann darf man nicht vergessen, dass Schalke immer noch hervorragende Talente hat in ihren Reihen. Also Max Meyer, Draxler natürlich auch. Also der Draxler, ganz ehrlich, ich würde, man hat ja manchmal das Gefühl, dass man den schon aufgegeben hat als Talent. Also manchmal kommt mir das so vor, dass man... Der spielt ja nie. Naja, aber es ist doch normal, dass so junge Spieler auch mal so Phasen haben. Da sind wir wieder bei dem Thema Schein. Der hatte ja auch solche Durchhänger, sage ich jetzt einfach mal, in seiner Entwicklung. Und also ich kann mir vorstellen, dass Schalke Platz 4 wieder erreichen kann nächstes Jahr. Gut, ist notiert. Dann wird es jetzt aber ganz spannend, ganz heiß. Was haben wir denn jetzt? Augsburg. Mit meinem Herrn Weinziel, den mag ich ja sehr gerne, ne? Kann ich mir auch irgendwann mal vielleicht bei Bayern vorstellen, muss ich wirklich sagen. Aber nicht, noch nicht. Haben wir erwartet, keine großen Transfers gemacht, aber ich glaube, das müssen sie auch nicht. Denn auch da ist irgendwie der Trainer Star der Mannschaft. Sie haben für 1,4 Millionen Euro Dominik Kor geholt. Von Bayer Leverkusen, sagt mir was, der Junge. Und ansonsten große Abgänge gab es auch nicht. Trochowski ist halt noch der bekannteste Spieler, den sie verpflichtet haben. Ja, hat sich jetzt erstmal schön ins Außenband gerissen. Ja, wahrscheinlich 6 Wochen weg jetzt erstmal. Ja, Das sogar noch ein bisschen länger sein, kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen länger wird. War das Innenband 6 Wochen dann oder so? Was war das? Dann wo ist Innenband, ist er. Okay. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das natürlich ein bisschen blöd, aber ja, Trochowski ist auf jeden Fall, das ist auch wieder so ein Spieler, das macht ja Augsburg gerne mal, dass sie solche Leute holen, wo man eigentlich denkt, ach so, den gibt's ja auch noch. Den Bobadilla haben das genauso gemacht. Ja, und Altintop. Vor 2 oder 3 Jahren. Bobadilla, beide haben eingeschlagen, muss man sagen. Finde vielleicht ist das die richtige Umgebung für solche Spieler, die dann in Ruhe da arbeiten können. Die Frage ist halt immer, wenn es mal nicht so gut läuft von Beginn an, wie geht dann diese Mannschaft damit um und der Trainer? Wenn sich Panik im Umfeld breit macht und so. Vielleicht nicht gleich Panik, aber so... Erzähl mal kurz ein bisschen über Augsburg, ich muss mal Pipi machen gehen. Ja, vielleicht, wenn man einfach so merkt, okay, es läuft nicht mehr ganz so leicht, aber gleichzeitig gewöhnen sich, glaube ich, dann die Fans an ein gewisses Level, das man da abliefert, Spiel für Spiel, und sind dann auch vielleicht schneller enttäuscht als zum Beispiel zur Aufstiegssaison, als alle nur gesagt haben, Mensch, uns reicht's im Endeffekt, wenn wir auf Platz 15 landen, wenn wir auf Platz 15 landen, Hauptsache nicht absteigen, das wird natürlich jetzt nicht mehr reichen, aber Pocho, da bin ich echt mal gespannt, was du dazu sagst, weil Augsburg, letztes Jahr habe ich immer so gesagt, ja, irgendwann ist dieser Trend nach oben, ist wieder irgendwann vorbei und dann stürzen sie wieder ab und ich tendiere dahin zu sagen, dass sie in dieser Saison sich da wiederfinden, wo man sie eigentlich verordnet, sage ich jetzt mal, weil gerade mit dieser Doppelbelastung Euroleague, DFB-Pokal dann noch, je nachdem wie weit sie kommen und Liga. Bin ich mal gespannt, was denkst du? Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ich glaube auch, dass die Dreifachbelastung, Doppelbelastung oder halt, wie man es auch immer nennen will, wirklich ein Problem wird für die Augsburger, weil halt da nicht dieses Spielermaterial, um es mal so zu nennen, hintersteht hinter der Mannschaft, die das halt auffangen kann irgendwie. Andererseits glaube ich, dass auch so eine erstmalige Qualifikation für die Euroleague sehr viel Motivation und Schub mitgeben kann. Denn irgendwo ist es ja doch so, dass man es schon so merkt, dass Vereine, die dann irgendwie mal ein Jahr auf zwei in der Euroleague spielen, sich dann auch halten können. Die Gefahr aber, dass sie wieder abstürzen und dass sie sogar sehr weit abstürzen, damit meine ich vielleicht sogar dann um den Abstieg spielen oder sonst irgendwas, nicht um den Abstieg, sondern dagegen, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, die nächstes Jahr besteht. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, welche Positionen ich noch frei habe von meinen Prognosen an Mannschaften, aber ich glaube, dass Augsburg den weitesten Schritt zurück macht von den Positionen, denn es wird unfassbar schwer für die, diese Qualität zu halten. Ich gebe Chris auch recht, dass das ein fantastischer Trainer ist, der meiner Meinung nach ja nebenbei auch Formel 1 fährt in Form von Jenson Button. Der sieht ihm so ähnlich, das gibt's gar nicht. Aber ich glaube, dass wirklich dieser Abstieg von Augsburg jetzt nicht unbedingt prognostiziert werden muss. Das heißt, sie werden nicht 17. oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein unterer Teil ist der Tabelle, den sie erreichen werden. Ja, es wird spannend sein, wie die anderen Vereine natürlich sich, sag ich mal, festigen können, weil das hat natürlich auch so ein bisschen Augsburg in die Karten gespielt. Die hatten ja so zum Ende der Saison hin so eine Phase, wo sie eigentlich auch nichts mehr gerissen haben, aber alle anderen auch nicht. Also, obwohl sie dann nicht so gut gespielt haben. Ja, sowieso, ne? Irgendwo. Ja. Also, die haben wirklich nicht so gut gespielt dann mehr und trotzdem haben sie sich da in Euroleague-Rängen halten können. Ja, ich irgendwie gönne ich es aber dem Verein, dass er sich schon da noch Mittelfeld breit machen kann. Ja, aber es ist schwierig zu sagen. Eigentlich machen sie genau das, was ich mir von so einem Verein erwarten würde, dass man keine großen Sprünge macht, dass man sich die Spieler holt, die zum Verein passen, die etabliert sind und auch Ahnung haben und halt einfach schon so ein bisschen was auf dem Kerbholz haben. Gleichzeitig setzen sie auf junge, regionale Talente. Das ist eigentlich genau der richtige Weg. Dennoch, ich habe das Gefühl, immer bei Augsburg, jetzt geht's aber nach unten. Das ist bei mir immer so das Gefühl. Ähnlich wie bei Mainz so das Gefühl, ne? Bei Augsburg ist es noch gravierender, weil, also bei Mainz habe ich mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, dass die überraschend mal oben kurz mitspielen können. Oben meine ich jetzt, ja, die Plätze, weiß ich nicht, 4 bis 6 oder so. Aber bei Augsburg wirkt das, wenn man da drauf guckt, dass die Fünfter geworden sind und Schalke, Dortmund, Hoffenheim, und was weiß ich was alles hinter denen gelassen haben. Stuttgart sowieso, Hamburg. Das sind halt alles Vereine, die ich eigentlich vor Augsburg sehe. Ja, also das ist schwierig, sich vorzustellen, wie Augsburg zum dritten Mal so eine Saison spielen will. Weil die Saison im Vorjahr war ja auch gut. Absolut, ja. Umso mehr interessiert mich, was eure abschließende Tabellenprognose für diesen charmanten süddeutschen Fußballverein denn ist. Hast du denn keine Meinung zu Augsburg? Habe ich schon gegeben auf der Toilette. Habt ihr leider nicht zugehört. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie Position zeitlich... Nein, hier ist alles gut. Wir haben alles gefixt. Okay. Ich habe nur... Pocho? Was ist denn die niedrigste Position, die ich noch habe? 19. Ja, der war gut. 9. Ach, Quatsch. 9. Ja, dann werden sie mir auch. Ja, ja, ich habe mir auch schon die Platzierung 9 überlegt für Augsburg. 9. Dann werden sie 9. Ich sage, sie werden 6. Weil ich glaube, die haben sich so ein bisschen wie Mainz irgendwie eingegroovt. Der Weinziel, da gibt es noch nicht diesen Klopp-Effekt, dass der irgendwann oder dass die Mannschaft oder der Club irgendwie diesen Effekt über hat, sondern der wirkt noch, der Trainer, und der ist auch sehr gut. Ich mag ihn. Und die Mannschaft ist wirklich stabil, denke ich mal. Gab keine großen Abgänge. gab keine großen Zugänge. Warum nicht wieder um diese Region mitspielen? Ich sag Sechster, warum denn nicht? Mensch, Augsburg. Dann haben wir, oh, jetzt wird's aber spannend, ne, Kinder? Leverkusen. Jetzt komm, nee, sag mal den Gag, komm. Wie heißen die? Kommen wir zu Leverkusen. ein Verein mit einem Trainer, der polarisiert. Roger Schmidt. Besonders die Frisur. Frisurentechnisch, ich wollte es gerade sagen, Poccio, da bist du ja gerade in den letzten Monaten und Jahren auf Kriegsfuß mit ihm gewesen. Roger Schmidts Frisur hatte sich geändert jetzt im Sommer. Die hat sich erstens nicht geändert und zweitens ist es ja so, dass er sie auch noch mit Stolz trägt, wie ich das immer das Gefühl habe. Ich weiß nicht, ob der morgens aufsteht und erstmal seinen Kopf in die Fritteuse steckt. Gehen Bruno Hübner und Roger Schmidt zum selben Friseur? Zum selben sogar in den gleichen Saunaclub, glaube ich. Ja, weil... bitte? Das kann sein. Das kann sein. Also, erstmal zur Person Roger Schmidt. Es ist sicher nicht der schlechteste Trainer für Bayern 04 Leverkusen, weil er wirklich eine neue Art Fußball zu spielen macht. Er macht auch einen sehr attraktiven Fußball, den er spielen lässt. Sehr geradlinig nach vorne, sehr, sehr schneller Fußball, Umschaltfußball vom Feinsten. Und sie sind ja auch nicht umsonst Vierter geworden unter ihnen und haben auch in der Champions League klasse Spiele abgeliefert. Das darf man einfach nicht vergessen. Allerdings ist es so, dass Leverkusen ja dazu verdammt ist, irgendwo immer unter den ersten 3, 4 Plätzen zu landen. Ja. Und das Heftige ist, sie schaffen es ja auch immer wieder. Sie haben eine sportliche Führung, die ich nicht als unbedingt sympathisch bezeichnen würde, mit Völler und so weiter. Sie machen aber auch sie smarte haben Leute, Transfers. Sie haben Leute, die da einfach Ahnung haben, die da wirklich auch mit Geld natürlich ein bisschen um sich werfen können, ja, aber auf der anderen Seite auch mit Überredungskunst anscheinend wirklich gute Spieler zu Leverkusen holen. Sie machen Transfers, die sich nicht unbedingt jeder leisten kann. Jetzt Jonathan Tah, der jetzt vor ein paar Tagen, was war das, das Purple Heart bekommen hat vom DFB, für 10 Millionen Euro ein Spieler, der in der zweiten Liga seinen Namen jetzt wirklich gemacht hat. Und den Spieler bekommt nicht jeder für 10 Millionen Euro. Andererseits ist Bayern 04 Leverkusen auch ein Verein, der immer oben mitspielt, aber auch dennoch immer noch ein Sprungbrett ist. Wie man bei Arturo Vidal 2011 gesehen hat. Nee, da ist er dahin gewechselt, ne? Oder ist er da gegangen? Er hat die letzten vier Jahre gegangen. Juventus gespielt. 2007 von Colo Colo, glaube ich, gekommen. Ich lese gerade die Biografie von Arturo Vidal. Ja. Und das ein Stück weit auch ein Sprungbrett. Es wird auch definitiv so sein, dass Çalhanoğlu irgendwann den Verein verlassen wird. Denn ich glaube, er wächst da so ein bisschen raus, aus diesem ewiger Dritter, ewiger Vierter zu sein. Ich halte ihn den Typen menschlich für eine absolute Pfeife, aber spielerisch absolut brillant, den Çalhanoğlu. Dann haben sie den Admir Mehmedi geholt, hat für mich ein Transfer, der schwierig ist. Ähnlich wie der Transfer von eurem Drimmic. Beide großartiges Potenzial, aber die müssen sich jetzt definitiv beweisen, die Burschen. Auf jeden Fall. Ja, und es wird halt auch unglaublich schwierig für die Leverkusener dann zu sagen, man geht hin und sagt, wir wollen immer das Gleiche erreichen und holen aber nicht diesen absoluten Superstar, denn den haben sie immer noch nicht geholt. Und von daher glaube ich auch, dass das Leverkusen zwar wieder, und damit auch greife ich auf meine Prognose zu, Dritter werden kann. Das glaube ich schon. Aber es wird sicher eine schwierigere Saison für die Leverkusener als im letzten Jahr. Gab es denn große Abgänge? Das hat nichts mit den Abgängen zu tun, sondern einfach nur damit, dass sich die Leute irgendwie oder beziehungsweise die Mannschaften auf diese Art und Weise von Roger Schmidt mittlerweile einstellen können. Ja, aber nichtsdestotrotz kann man mit Sicherheit rauslesen, wie Roger Schmidt spielen lässt. Aber das ist schon eine gute Truppe. Also die bei Robben weißt du auch, dass er immer eine Außenbahn Langbrett hat, danach in die Mitte zieht und abschließt. Aber kannst du halt nicht stoppen. Das ist ja gar kein Vergleich. Das ist ja überhaupt kein Vergleich. Du kannst ja in Topform nicht damit vergleichen, wie Leverkusen Fußball spielen. Das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, du sagst es. Fußball ist eine schwierige Materie. Ja, aber abschließend, wie gesagt, Platz 3 auf jeden Fall. Und das wird auf jeden Fall der Platz sein, den Leverkusen erreichen kann und will. Castro, Drimmic und Wollscheid, die drei großen Abgänge bei dem Club. Schon gravierend, glaube ich. Ja, Drimmic hat jetzt auch in der Rückrunde jetzt nicht so die große Rolle gespielt. Aber es ist halt nicht immer einfach, dann auf Schlüsselpositionen Spieler zu verlieren. Das kenne ich aus Gladbach ganz genauso. Aber man jetzt kann mit Kramer auch wieder, ne? ich meine, ein Christoph Kramer geht jetzt nach Leverkusen als Weltmeister und gestandener Bundesliga-Profi. Das darf man halt nicht verachten. Nein. Kramer, bin sehr gespannt, wie er jetzt bei Leverkusen da aufspielt. Der Rolfes hört auf, ne? Der Reinartz hat den Verein gewechselt. Wer ist denn da noch auf der 6? Der Bender. Ja, Bender, aber dann mit Kramer zusammen, ne? Ja, Bender und Kramer kann man absolut machen. Das würde ich sogar fast sagen, das ist mit das Beste, was du so in der Bundesliga sehen kannst. Mit Bayern vielleicht noch. Jedenfalls was und deutsche Stuttgart Spieler. Natürlich. Gentner, auf, muss man da noch sagen. Gentner. Und hier, Chaka, wollte ich gerade sagen. Wollte ich natürlich gerade mal was mit ohne Ironie sagen, dann kommt der. Der ist super. Hast du den mal den? Ich finde den brillant. Das wollte ich ja gerade sagen. Ohne Scheiße. Okay. Chaka ist für mich ein absoluter nicht europäischer Chaka. Den finde ich auch gut. Aber der Die von Stuttgart, der ist stark. Da haben sie sich einen guten geholt in der Winterpause. Der ist richtig gut. Der ist mir noch nicht so aufgefallen. Ja, du guckst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so regelmäßig VfB-Spiele. Also Zusammenfassung. Und ich kann es dir nicht verübeln. Es ist nicht unbedingt leicht, sich so ein 90-minütiges VfB-Spiel anzugucken in der letzten Saison. Da muss man schon irgendwie ziemlich geisteskrank sein. Das ist wie so ein Indie-Wrestling-Match. Aber mit ganz schlechten Wrestlern. Ja. Wieso haben wir eigentlich zu Schalke keine Platzierung gemacht? Haben wir? Ja, also du vielleicht nicht, aber ich habe gesagt 4, Pocho glaube ich 6, oder? Ja. 4, 6. Schalke. Und du hast glaube ich sowas ach, wie 5 nee, ja, gesagt, ich habe nochmal S04 geschrieben, nicht B04. Ah, klar. Ah, da war ein kleiner, aber na gut. Leverkusen kann ich vielleicht mal ganz kurz was sagen, weil ich bei Leverkusen immer so das Gefühl habe, also die richtig fetten Namen haben sie nie dabei, aber immer eine sehr gute Truppe und auch, ich meine, sie haben jetzt zwar ein paar Spieler verloren, aber ich. Klar, der Castro, das finde ich, ist ein heftiger Wegfall. Ist ein Verlust. Sehe ich auch so, weil der ja vor allem so vielseitig einsetzbar war. Das darf man natürlich nicht unterschätzen, wie viele Positionen der bekleiden konnte. Und das hilft dir auch dann in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Dann kannst du halt so einen Castro einsetzen, der dann hinten rechts, wo hat er gespielt? Hinten rechts hat er auch schon gespielt. Pocho, oder? Rechts war es hinten. Ja. Der hat auf der rechten Seite gespielt, ja. Mit wem habe ich den jetzt verwechselt? Die hatten da nochmal einen, der auch links. Das ist aber schon länger her, der Cutlets damals, der konnte auch links defensiv und Mittelfeld spielen. Der konnte das auch. Aber zurück zu Castro, der wird fehlen, weil der halt wirklich im Mittelfeld überall einsetzbar war, defensiv wie offensiv. Das ist auch immer so eine Taskforce gewesen, ne? Wo es gebrannt hat, kannst du den Typen dann mal ruhig spielen lassen. Der hat es immer gut gemacht. Und wenn der fehlt, oder wenn so ein Spieler fehlt, könnte es eng werden. Jetzt spielen sie wieder Champions League, da muss man auch mal abwarten, wie diese Belastung für so einen Verein ist. Denn so einen riesen, breit aufgestellten Kader haben sie nicht. Aber dennoch, ich sehe für Leverkusen überhaupt nicht schwarz. Ich glaube, dass Leverkusen eine Rolle mitspielen kann in der Bundesliga, eine gute Rolle mitspielen kann in der Bundesliga und definitiv auch um Champions League Plätze mitspielen wird. Aber es ist echt schwierig einzuschätzen. Ich tendiere immer dazu, die zu unterschätzen, ja, und bin dann überrascht, dass die sehr solide zuletzt gearbeitet haben. Aber man darf nicht vergessen, es ist noch gar nicht so lange her, da war Leverkusen dafür bekannt, starke Hinserien zu spielen und dann in der Rückrunde sich alles zu verspielen. Aber jetzt? Das haben sie ja so ein bisschen abgestellt, wie es jetzt aussieht. Was sagst du zu Roger Schmidt? Jetzt mal egal, ob wie die Frise aussieht. Nee, das ist mir auch alles scheißegal. Darauf gebe ich überhaupt nichts. Aber ganz ehrlich, ich finde den, gut. Ich finde den, das, was er macht, ähnlich wie bei Tuchel. Den Typen finde ich schwierig. Aber die Art und Weise, wie er Fußball spielt, das ist sehr attraktiv und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, ist auch nicht unerfolgreich. Attraktiv und erfolgreich, warum nicht? Ich finde die Art von ihm auch nicht so schlimm wie bei Tuchel. Aber das ist natürlich jetzt so eine persönliche Geschichte. Ich meine, das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, ist mir das scheißegal. So, ich finde, wie er da seine Arbeit leistet, finde ich, braucht man überhaupt nichts sagen. Er macht das hervorragend. So, Punkt. Bislang spielt Leverkusen einen besseren Fußball, als ich erwartet habe, seitdem er Was heißt bislang? Seitdem Roger Schmidt da ist, oder wie? Ja, seitdem er das alleine macht. Der hat ja vorher mit dem anderen Eierkopf da zusammen, oder? War er nicht mit dem... Nee, Quatsch, das war... Nee, das verwechsel ich jetzt. Ja, Das war der Ja, dieser komische Typ, ja. Aber also seitdem ich da Roger Schmidt Sascha so richtig... Sascha Lewandowski, ne? Ja, genau, so hieß er richtig. Aber das war ja damals auch mehr oder weniger so ein unbekanntes Gesicht, wie der Roger Schmidt auch. Also der ist ja mehr oder weniger aus dem... Danke, was ist das denn? Batman. Danke, machst du die Tür bitte zu? Ja, danke nicht. Ja. Was ist denn das? Das ist ein Sprite mit einem Eiswürfel. Ja, zum Wohl. Danke. Willkommen. Tschüss. So, Platz 3. Oder was? Ich sage auch Platz 3. Ich glaube, das ist eine gute Tendenz. Pochi, legst mal das Handy aus der Hand und konzentrierst dich wieder hier bei uns. Nicht mal. Leck mich am Arsch, Alter. Guck doch, was du da machst. Was ist denn jetzt los? Ja, da kann ich auch mal anders. Hau rein, da. Nee, du musst reinhauen. Warte, jetzt zu Glamour oder was? Nein, du bist ja völlig das Falsche. Ich hab doch schon lange meine Platzierung gesagt, hör mir doch mal zu, verdammt. Du hast ja wieder eine Marihuana-Nadel da unten im Arsch stecken oder so. Du hast doch wieder eine Marihuana-Nadel gezogen. Ja, genau. Eine Marihuana-Nadel gezogen. Aber ich hab die Platzierung doch schon gesagt, schon vor einer halben Stunde. Dann sagst du doch nochmal für uns Behinderten. Drei! Jetzt haben wir alle hier Platz drei, das kann ja nur was werden. So, jetzt kommen wir zum Drittplatzierten. Jetzt wird es ganz interessant. Borussia Mönchengladbach. Ich habe gelernt von einem Native Speaker, man spricht das Gladbach aus. Gladbach, und ja. Ricky, in den letzten Wochen, ich möchte sogar schon sagen Monaten, gab es die ein oder andere Dissonanz zwischen dir und dem ein oder anderen Gladbach-Fan. Ich finde es ja wirklich, Gladbach, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich mag den Verein, ich mag den fetten Eberl, der war ja bei mir auch schon essen. Find ich. Aber war der Eberl eigentlich bei dir essen mal irgendwann? Der war bei mir essen. Ah, okay. Das ist ja eine spannende Geschichte, habe ich noch nie gehört, die Geschichte. Nee, habe ich keinen Bock mehr. Wirklich, bei solchen Momenten habe ich wirklich das Gefühl, einfach zu gehen, das ist mir scheißegal. Da sitzt da und lacht. Ach Jungs, jetzt hört doch nicht, jetzt fangt doch nicht an bei meinem Verein. Hier, dann mache ich, obligatorisch mache ich den hier. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht in der Kamera hast, schlage ich zu, das Buch. Das Buch. Das Sender, den Sendeablauf unterbricht nee, er hiermit. Das ist ja Sportalmanach, ist das. Dafür liegt er aber oft falsch. Es gab genau vier Vereine, auf die ich mich gefreut habe, mit euch zu reden. Das war Stuttgart, Bayern, Gladbach. Es waren nur drei Vereine, auf die ich mich gefreut habe. Und da versuche ich wirklich ernsthaft mal über diesen fetten Maxi Eberl zu reden und wie sympathisch und charmant ich diesen Verein finde. Und dann kommt wieder so eine Scheiße. Ja, mein Haupt in Asche, Entschuldigung. Ja, dein Haupt in Aschenbecher, sage ich dazu nur. Naja, jetzt haben wir es ja wieder gut gemacht mit diesem Affront. Ja, dann erzählt. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe doch überhaupt, Pocho, was haben wir denn für Meinungsverschiedenheiten gehabt? Naja, man muss doch ganz klar sagen, dass der Pocho ab und zu den Bogen überspannt zwischen spring auf diesen charmanten Train auf. Alter, ey, ihr habt's echt geschafft. Ich spiele Champions League seit gefühlten 180 Jahren. Ey, super gut. Alle freuen sich für dich und alle freuen sich für deinen Verein, weil er wirklich sympathisch ist und der Lucien Favre wirklich ein netter alter Opi ist. Aber bei Pocho denke ich mir dann manchmal, ich glaube, das ist bei Ricky extrem, dieses Gefühl, ja, in Wirklichkeit hätten wir aber noch viel besser sein können als der dritte Platz. In Wirklichkeit war die Meisterschaft dann und wann schon drin. Ich erinnere nur, als es vor zwei Jahren diese Podcast-Ausgabe gab, zum Liga-Total-Cup, wo er noch große Töne gespuckt hat. Hier, jetzt klatschen wir die Bayern weg und dann gab es ein 5-1 oder so. Also manchmal sprüht es aus Pocho raus, dass er dann doch ein bisschen größenwahnsinnig wird. Pocho, ich rate dir, ich als Typ, der seit 29 Jahren Understatement vorlebt, ja, sei so sympathisch und fahr einfach mit. Ihr habt so einen sympathischen, tollen Verein. Einen attraktiven Verein. Schöne Trikots, schöne Spieler. Spring da auf und sei nicht größenwahnsinnig. Pocho, ich überlasse dir mal ganz kurz nicht den Vortritt. Und zwar, ich will nur kurz eins sagen. Ich sehe nur Parallelen. Alter Ficker. Ich sehe nur Parallelen. Von Gladbach zu Stuttgart, ich habe das miterlebt, wir waren ganz oben und dann ging es ganz schnell bergab. Und ich habe das Gefühl, ins Loch. Danke, hast du mir ein Brot gemacht. Du bist ja also ein ganz liebes Mäuschen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Gladbach über ihren Möglichkeiten spielt und dass es ganz schwierig ist, damit umzugehen, glaube ich, für so einen Verein wie für Gladbach, dass sie jetzt Nee, nee, da, als Fan ist es das Tollste, was du gerade miterleben kannst. Dann, du gehst in so eine Saison und gehst davon aus, hey Leute, wenn wir wirklich richtig viel Glück haben, dann landen wir vielleicht auf Platz 4, aber da drehen wir schon total am Rad und plötzlich stellst du während der Saison fest, ey, wir sind der einzige Bayernjäger. So war es ja zeitweise. Und das ist schwierig, dann einfach sich mal wieder so zu erden und mal festzustellen, okay, vielleicht spielen wir hier gerade über unsere Möglichkeiten. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass Gladbach über ihren Möglichkeiten spielt, aber eine sehr gute Mannschaft hat. Und vor allem glaube ich, dass sie den bestmöglichen Trainer haben, der diese Situation gerade richtig einschätzen kann und nicht völlig durchdreht, weil Gladbach jetzt in der Champions League spielt. Ich glaube, der Favre weiß ganz genau, wir haben eine gute Truppe, aber wir sind nicht die drittbeste Mannschaft der Bundesliga. Das ist meine Meinung. Also, wen seien denn auch sonst, wa? Wenn ich so sage. Was ich immer wieder verwunderlich finde, ist, dass Seriosität nur dann rüberkommt, wenn es um Themen geht, oder um Mannschaften geht, die ich bevorzuge. Aber dann mache ich es jetzt auch seriös und sage einfach, dass du eine dumme Sau bist. Nein, aber es ist einfach so, dass gar nicht. Also ein Affront gewesen. Wenn ich es nicht machen darf, wenn Gladbach zweimal die Bayern schlägt in einer Saison, wenn ich es nicht machen darf, wenn Gladbach am Ende Dritter wird und ich mir dann mich darüber freue, dass wir zum ersten Mal Champions League spielen darf, wenn ich es nicht machen darf, wenn Gladbach meiner Meinung nach in der letzten Saison teilweise den attraktivsten Fußball der Bundesliga gespielt hat, wann darf ich es denn dann? Und auf Understatement beziehungsweise auf Sympathie zu machen als Bayern-Fan, das geht mir so erstmal gar nicht. Ja, das ist kein Affront, das ist einfach nur gequirlte Kacke. Und nichts anderes. Und wenn man dann davon ausgeht, ja, dass mir hier vorgeworfen wird, dass ich irgendwie oder meine Mannschaft über ihren Verhältnissen lebt. Ja, Herr Poggio, willst du mir jetzt sagen, dass ihr eine bessere Mannschaft habt als Schalke? Ja. Definitiv. Ja, dann nimm doch mal die ersten 11 von Schalke und nimm die ersten 11 von Gladbach. Da sehe ich doch eine bessere Mannschaft, also, Ricky, bevor du loslegst, immer wenn ich an Gladbach denke, dann denke ich komischerweise an Toni Janschke. Ja, Mann, das ist doch auch eine Figur, die du darstellen kannst. Aber wahrscheinlich sagst du mir jetzt, dass das ein schlechter Spieler ist. Nee, es ist mit Sicherheit kein schlechter Spieler, aber es ist doch kein Spieler, wo du jetzt denkst, er hat doch keine Champions-League-Qualität. Aus meiner Sicht nicht. Vielleicht beweist er auch das Gegenteil, aber so vom Gefühl her... Das ist ein guter Mann. Das ist so ein Hinkel, ist das. Wie für mich damals in Stuttgart so ein Andreas Hinkel war. Sogar recht. Das kann ich vergleichen. Ich finde die Jungs wirklich gut, die Gladbacher. Ich glaube, du verstehst mich da so ein bisschen falsch. Ich finde die Gladbacher Spieler. Natürlich verstehe ich dich richtig. Ich finde die Janschke super. Der ist doch Rechtsverteidiger, oder? Der ist Rechtsverteidiger. Und genau. Innenverteidiger kann er aber auch. Mit Sicherheit besserer Mann als Lyoto Uchida. Mördergag auf der rechten Verteidigerposition von Schalke 04. Ja. Ricky hat. Der ist so dumm, der Typ. Was soll ich denn machen, deiner Meinung nach jetzt? Lyoto Uchida, das ist ja wohl ein Mördergag. Lyoto Uchida? Also, Poggio, das ist schon relativ schwer, da jetzt zu sagen, dass im Mann-gegen-Mann-Vergleich Gladbach auch besser besetzt ist als die Mannschaften, die hinter ihnen stehen. Da meine ich jetzt nicht unbedingt Schalke, sondern da meine ich auch Clubs wie Leverkusen und Dortmund. Aber der Meinung bist du ja auch anscheinend. Jetzt mal einen Moment. Du redest davon, dass Dortmund, Leverkusen, okay? Du redest davon, dass Dortmund die besseren Spieler hat. Ich gebe dir recht, dass es bestimmt Positionen gibt, auf denen Dortmund bessere Spieler hat als Gladbach. Andererseits ist es aber genauso, dass Gladbach auf verschiedenen Positionen bessere Spieler hat als Dortmund. Ja, und in der Mischung, pass auf, ich kann es mal ganz einfach unterbrechen. Ich möchte jetzt kurz wissen, welche denn. Ja, dann gib mir doch mal 11 Spieler von Dortmund, dann sage ich dir, ob da irgendwo ein besser ist als in Gladbach. Im Sturm hattest du letztes Jahr sicherlich bessere Spieler in Gladbach als Dortmund, alle zu Stürmer zusammen. Also den Aubameyang halte ich für einen absolut... Er ist kein Stürmer, der ist außen. Nein, ist er nämlich nicht, er ist Neuner. Er ist jetzt Neuner. Ach, der ist doch kein Neuner. Im letzten Drittel der Saison ist er nominell Nummer 1 Neuner. Chat, wo gibt's hier einen Chat? Haben wir einen Chat? Ja, haben wir. Sag mal, Chat. Was soll der Chat sagen? Formuliere die Frage. Jetzt Neuner ist, officially. Also, lieber Chat, bitte um Antwort. Danke. Dauert immer ein paar Sekunden. Das ist völlig natürlich okay. Ist Aubameyang ein klasse Spieler, der sicher über dem Niveau von Gladbach-Spielern steht. Aber es gibt Hummels, genau Subotic. Was? Subotic. Sind beide. Was habt ihr denn für den Dominguez? Habt ihr? Wir wollen doch dich jetzt hier nicht an den Pranger stellen. Das finde ich auch kacke. Was ich kacke finde, ist überhaupt die Diskussion jetzt Spieler für Spieler. Ich sag doch, was ich einfach nur zum Ausdruck bringen will. Ich kann jetzt nur für mich reden. Weiß nicht, ob du dasselbe meinst, Chris. Ist das Gladbach eine hervorragende Saison gespielt hat. Was ich meine, nominell ist, dass aber Gladbach über ihren Verhältnissen gespielt hat. Was nicht bedeuten soll, dass Gladbach eine scheiß Truppe hat oder so. Nee, was ich auch nicht bedeuten soll, dass sie nicht dieses Jahr auch wieder über dieses Jahr Meister wird. Du hast doch gerade meine Mutter beleidigt. Also Superkartoffel schreibt gerade, dass der nur Neuner war, weil die anderen Neuner eine Katastrophe sind. Richtig. Und jetzt haben sie sogar noch viel weniger Neuner, weil sie alle verkauft haben. Nein, aber ganz kurz nochmal, lass uns mal bei Gladbach bleiben. Pocho, nee, jetzt möchte ich mal von Pocho jetzt mal klipp und klar hier hören, was seine Aussichten für dieses Jahr sind. Zum ersten Mal mit Champions League, was seine Erwartungen sind, was er glaubt, wie seine Mannschaft sich da schlagen wird. Das interessiert mich, weil du sitzt da in Grevenbroich und bist Fan. Du kriegst jeden Schnipsel da mit aus Gladbach. Das interessiert mich viel mehr, als was Chris zu sagen hat und vor allen Dingen, was ich weiß, nämlich ich weiß gar nichts. Deswegen erzähl du mal. Also, erstmal davon auszugehen, dass es schwierig wird, so eine Saison zu bestätigen, ja, ist ganz klar. Besonders, weil du natürlich mit der Belastung und so weiter mit in der Champions League sehr, sehr viel mehr hast. Andererseits, und da greife ich ein bisschen vor auf meine Platzierungsdenken, glaube ich, dass sie wieder den vierten Platz erreichen können in der nächsten Saison. Ich glaube, dass deswegen, weil wenn du die Entwicklung in Gladbach siehst seit der Verpflichtung von Favre, dass da nicht nur ein anderes Spielkonzept in Gladbach vorherrscht, sondern auch eine ganz andere Einstellung in Gladbach vorherrscht. Und ich glaube, dass es auch Gladbach verkraften kann, wenn sie nach den ersten 6 Spielen in der Champions League als Vierter rausfliegen. Das ist mir sogar egal, sage ich dir ganz ehrlich. Dass ich mit meiner Mannschaft, die 2011 so kurz vom Abstieg stand, 4 Jahre später in der Champions League spielen kann, da kriege ich so ein Rohr von. Lass mich doch mal ausreden. Da kriege ich so ein Ruhe jetzt. Pocho redet. Wer redet? Pocho. Und wenn ich dann sehe, dass sich Spiele auch entwickeln in Gladbach, und dann nenne ich dir wieder das Beispiel Xhaka, der gekommen ist und eine sehr, sehr schwierige Zeit in Gladbach hatte unter Favre, der ihn nicht berücksichtigt hat, der sich besser fühlte, als er vielleicht zu der Zeit war, aber jetzt zu einem Leader geworden ist und das dann dein Verein, als der deutsche Verein hingeht und angeblich an Xhaka dran ist und, was ich noch absurder fand, an Raphael dran ist. Ruhig jetzt, Pocho redet. Bitte? Du sollst reden, ich will jetzt nur dich hören. Chris, du kannst dich nachher mal äußern. Das interessiert mich jetzt, was Herr Pocho sagt. Ja, dann will ich mich vielleicht gar nicht mehr äußern. Du schreibst ja auf den Zettel. Ich sehe es halt wirklich so, dass es eine sehr schwierige Saison wird. Ich sehe aber keinen Einbruch bei Borussia. Ich hoffe natürlich auch auf keinen Einbruch als Fan. Ein Einbruch wäre es ja schon, wenn sie nur 8. 9. werden würden. Muss Richtig. Man ja sagen, wie es ist. Ja. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir diese Saison zwar nicht bestätigen können mit dieser kontinuierlichen Klasse, die wir in der letzten Saison dargestellt haben, denn da muss man ja auch mal sagen, wie es ist. Es ist als Fan einfach unglaublich befreiend. Vielleicht muss der mich auch deswegen verstehen, dass ich manchmal da überheblich wirke, wenn du jahrelang immer sagen musst, wir denken von Spiel zu Spiel. Und einfach jetzt mal sagen kannst, nee, wir spielen Champions League, Punkt. Nee, ihr müsst jetzt nicht von Spiel zu Spiel denken, sondern was eure Mission jetzt ist, ihr müsst jetzt von Spiel zu Spiel genießen. Du glaubst doch gar nicht, wie geil das ist. Du glaubst nicht, wie geil das ist, wenn du jetzt in einigen Wochen die Champions League-Auslosung siehst und mit was für geilen Mannschaften du da Gruppenphase spielst. Das ist so geil, auch für mich immer noch. Jedes Jahr. So geil. Ich finde es so geil. Ich habe gerade auch nochmal über Twitter was gekriegt, was man echt aufnehmen muss. Dann vergleich doch mal die Position Kampel und Hermann. Wer sind da besser? Kampel ist ein Ersatzspieler von Borussia Dortmund. Das ist ja der lämste Vergleich der Welt. Warum ist das ein Ersatzspieler von Borussia Dortmund? Weil er nie gespielt hat. Mal eine Viertelstunde da reingekommen. Dann habe ich das anders wahrgenommen. Also ich habe ihn da schon überspielt. Nee, der Hermann ist der legiteste bei euch auf dem Flügel überhaupt. Ne, und ich bin auch der Meinung, auch wenn er alt ist, ich bin auch der Meinung, dass ein Stranzl einfach eine unfassbar gute Position hat. In der Mannschaft. Stranzl ist eine Legende, Lilly. Siehst du, und das meine ich. Wie soll ich mich da ernst genommen fühlen? Soll ich dir auch nachher mal meinen Penis zeigen, wenn wir über Bayern reden, oder? Alte Fick-Frikadelle. Du hast auch noch die Blassbote mit dem Teufel getanzt, oder? Wenn du nicht mehr weiter, weil zitierst du den Joker, oder wie? Aber so. Wir wollen dir doch gar nichts Böses, Pocho. Nee, ich hab ganz kurz mal was aus dem Chat. Pocho, Frage an dich. Wie ja. siehst du das, wenn sich jetzt da mal ein, zwei Leistungsträger verletzen? Also das soll jetzt wirklich nicht sein, dass ich dir damit wirklich, wie der Chris schon sagt, wir möchten dir, glaube ich, wirklich nicht an die Karre pissen, aber das ist so die Sorgen, die ich mir mache, wenn sich bei Gladbach Spieler verletzen, wenn es denen vielleicht ähnlich ergeht wie in der letzten Saison Dortmund, wo sich auch viele Spieler verletzt haben, wird es, glaube ich, schwierig, das zu kompensieren. Und ich glaube, das meine ich damit, wenn ich sage, die spielen über ihren Verhältnissen. Ich meine, wenn alles perfekt läuft, dann spielen die so eine Saison wie diese Saison. Und deswegen sehe ich, das ist der Punkt, wo ich einfach Gladbach ein bisschen schwächer sehe in diesem Jahr, dass sie jetzt nicht nur ihre Ligaspiele haben und DFB-Pokal, sondern eben diese Champions-League-Spiele haben. Und natürlich ist das ein Bonus und für die Fans sowieso toll, aber für... Also, wenn es mal nicht so gut läuft, ist es, glaube ich, das Blödste, was dir passieren kann. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, wird sich herausstellen. Und ich gönne, ich sage das nochmal, ähnlich wie Köln, ich liebe diese Vereine wie Gladbach, wie Köln, wie Dortmund, ich finde es toll, weil das natürlich dann, so viele Leute identifizieren sich mit ihren Clubs oder mit dem Club und das finde ich klasse. Und dann habe ich lieber einen Borussia Mönchengladbach in der Champions League als einen Hoffenheim. So, ganz klar. Richtig. Deswegen gönne ich das dir und deinem Verein vom Herzen, aber gefühlt ist das sowas wie gesagt, wie wir in Stuttgart auch erlebt haben. Auf einmal ist man in der Champions League und denkt sich so, hä, wir gehören doch hier gar nicht hin. Also, so fühlt sich das für mich an, aber gönnen. Ich hätte damit ja auch nicht gerechnet. Ich hätte damit ja niemals, ich hätte sogar nach dem 20., 25. Spieltag nicht damit gerechnet. Nee, kann man ja auch nicht, wenn man Gladbach-Fan ist, ehrlich gesagt. Ne, du musst ja auch so sehen, der dritte Platz ist so viel besser für Gladbach als der vierte, um halt diese Qualifikation zu umgehen. Planungssicherheit bedeutet das, absolute genau. Planungssicherheit. Und das Beste für Gladbach ist sowieso, glaube ich, dass man mit Favre sich jetzt einigen konnte, oder? Da gab es doch mal irgendwie die Diskussion, dass der mal darüber... gab es nicht irgendwie die Diskussion, dass der vielleicht als Trainer in der Schweiz oder so, als Nationaltrainer im Gespräch war, oder war das letztes Jahr? Es gibt verschiedene Diskussionen in den letzten Jahren. Es gab mal die Diskussion, dass er nach Marseille wechseln würde. Es gab die Diskussion, dass er Nationaltrainer in der Schweiz wird. Es gibt immer wieder die Gespräche darüber oder die Themen, dass Favre gegebenenfalls jemand ist, der auch ein Bayern-Trainer werden kann, was ich nicht glaube, weil Paris war auch mal an ihm dran, dass Bayern irgendeinen Trainer sucht, der in dem Alter ist, glaube ich einfach nicht. Ich glaube, die gehen eher auf jüngere Trainer in Zukunft. Allerdings, nichtsdestotrotz sehe ich die Gladbacher am Ende der Saison nächstes Jahr auch auf dem Platz 4, egal ob sie nach 6 Spielen, wie gesagt, sang- und klanglos international ausscheiden. Aber dann 6 Spiele zu sehen oder ein paar Spiele zu sehen im Borussia-Park, die gegen Gegner sein werden, die richtig groß sind, denn sie werden große Clubs in die Gruppe gelost kriegen. Darauf freue ich mich einfach. Und diese Euphorie lasse ich mir auch von keinem wegnehmen. Aber nicht hast du das Gefühl, dass wir dir diese Euphorie wegnehmen wollen? Um Gottes Willen, nein, Quatsch. Okay, aber das war mir nämlich wichtig, weil darum geht's mir nicht. Mir geht's einfach nur darum, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Gladbach da so von der Qualität des Kaders hinpasst. Ja. Und zur Qualität gehört halt auch die Tiefe des Kaders. So. Und da lasse ich auch wirklich gerne mit mir diskutieren, ob Dortmund da jetzt in der Tiefe besseren besetzten Kader hat. Das sehe ich vielleicht, oder nicht vielleicht, das sehe ich vielleicht. Obwohl, wenn ich mir das so überlege, man hat dann in der Hinterhand nochmal Spieler, die finde ich dann, glaube ich, oder die kenne ich halt eher als welche von Gladbach. Ich kann noch nicht mal einschätzen, ob Gladbach in der Tiefe besser besetzt ist, weil ich die Spieler gar nicht kenne, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, ist auch völlig in Ordnung. Jetzt mal die Namen. Man hat Thongor Azar fest verpflichtet. Für mich ein absoluter Mega-Move. Muss man wirklich sagen. Für 8 Millionen sowas? 10? 8 bis 10, sowas habe ich gelesen, ja. Bei Drimmitsch habe ich gerade schon gesagt, wird mega interessant. Der ist gefühlt niemals 10 Millionen Euro wert. Ist ein junger Bursche, 22 Jahre alt. Da gibt es mit Sicherheit noch Entwicklungspotenzial, aber er hat in Nürnberg damals gezeigt, dass er ein Wahnsinnsknipser ist, aber in Leverkusen hatte er mit Sicherheit auch oft die Chance gar nicht zu stürmen wegen Kießling etc. Und dann hast du natürlich Lars Stindl. Für mich ein absoluter klasse Spieler in der Bundesliga. Der wird da bei euch im Mittelfeld auf der 8 oder wo wird er denn bei euch spielen? Wird er auf der 10 oder auf der 6 spielen? Ich glaube, also er ist eigentlich so ein Mittelding, so ein Thiago. Du musst einfach mal sehen, dass mich diese Position Stindl und er ist ja geholt worden, um den Stamm zu spielen. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass er irgendwie so eine Art Kramer-Ersatz auf der 10 ist. Aber wenn du die Testspiele verfolgst, dann wird es noch stranger. Dann wird es noch stranger, weil Favre den zwischenzeitlich als hängende Spitze eingesetzt hat. Und ja, er hat in der Schlussphase von Hannover 96 in der letzten Saison mit Jimmy Briand tolles Offensivgespann gegeben. Das kann der. Er hat die wichtigsten Tore im Abstiegskampf geschossen. Ohne Frage. Der Typ ist wirklich ein Typ auf dem Platz. Und spielerisch ist er wirklich Bombe. Also auch offensiv ist der klasse. Abräumer, offensiv ist wirklich eine Allround-Waffe. Super Transfer, wirklich. Ich gehe einfach davon aus und ich nehme jetzt die letzten 4 Jahre, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben in den letzten Jahren immer unsere besten Spieler abgegeben. Ne? Dante, Reus, Ter Stegen und all sowas zu machen. Ja. Aber wir sind in den letzten 2 Transferperioden dahin übergegangen, dass wir gleichwertigen oder adäquaten Ersatz holen. Und besonders Jan Sommer. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich das absolute Premium-Beispiel eines adäquaten Ersatzes. Ich war unendlich, traurig ist das falsche Wort, aber und enttäuscht auch. Natürlich, wenn du von Barcelona ein Angebot kriegst als junger Mann, dann gehst du nach Barcelona. Da gibt es gar keine 2 Meinungen. Oder von Bayern oder von Dortmund. Aber ich war unglaublich enttäuscht, als er wegging. Und ich hatte auch am Anfang der Saison, als die Sommer noch so ein bisschen den Durchhänger hatte, ein bisschen Angst, dass das so gut wird. Aber wenn du siehst, was Jan Sommer in den letzten, sagen wir mal, 20 Spielen geleistet hat, was das ein guter Torwart ist, was der Sicherheit auf die Abwehr überträgt, dann habe ich einfach ein gutes Gefühl, dass die Transfers, die auch jetzt getätigt worden sind, und auch die Transfers, wo man so ein bisschen, die Augen ein bisschen zumacht mit Drimmitsch und so weiter, dass da echt was bei rauskommen kann. Weil eben Favre ein Trainer ist, der jeden Spieler besser macht. Und das ist in den letzten Jahren ultra auffällig. Raphael, der nach einer Zeit in Kiew und auf Schalke zurückkommt und einfach die Leaderposition übernimmt. Dann hast du Spieler wie Dominguez und so weiter, die irgendwo auch ansatzweise von einem Top-Club kommen und dann auf einmal 2 Positionen spielen anstatt nur einer. Also ich glaube, dass der Trainer und das Management einen sehr guten Job macht und hinterher dann auch eben diese Mannschaft das darstellen kann, was ich mir erhoffe und was sie sich auch selbst erhoffen, nämlich eine kontinuierliche Qualifikation für den Europapokal, sei es Champions League oder eben Europa League. Das muss unser Ziel sein und das erwarte ich auch und von weniger spreche ich auch nicht mehr, weil alles andere wäre enttäuscht. Ich denke auch, selbst wenn ihr nur in die Euroleague kommt, wäre das keine große Enttäuschung. Finanziell ist es jetzt gefährlich, dass ihr euch nicht an die 20 Millionen jedes Jahr gewöhnt, denn da kann man schnell in so einen Teufelskreislauf kommen. Absolut. Wie es bei den Bremern war, ne? Und man darf auch natürlich den Kruse-Abgang auch nicht zu niedrig hängen, ne? Auch wenn es jetzt gerne gemacht wird von uns Gladbach-Fans, ihn dann zu verpönen mit der Art, er wollte ja nur mehr Geld und so weiter. Aber auch das ist völlig legitim, weil wenn er mehr Geld angeboten kriegt, muss er ja nicht sagen, nö, mache ich nicht. Aber ich glaube halt, und das als Zusammenfassung meiner Meinung, ich glaube, dass wir in den letzten 2 Jahren und besonders jetzt in diesem Jahr versuchen, adäquaten Ersatz zu holen und es vielleicht sogar schaffen. Von daher wird die Mannschaft meiner Meinung nach nicht schlechter. Und ihr seid ja im Prinzip so ein bisschen der Farmclub vom FC Chelsea. Ne? Da habt ihr jetzt diesen Christiansen. Ja, genau. Ich habe da ein bisschen Angst vor diesem Vergleich, weil das hat man in Hamburg ja auch mal versucht. Stimmt. Was richtig in die Hose gegangen ist. Aber wie du auch sagst, ich finde Hazard ist ein ganz toller Spieler und du weißt, wie ich dazu stehe, wenn Spieler bei einer Mannschaft die Nummer 10 bekommen, dann ist das für mich immer eine ganz große Sache. Und Hazard hat im nächsten Jahr in Gladbach die 10 und dann hoffe ich, dass er die auch mit Würde und entsprechender Leistung tragen kann. Absolut, denke ich auch. Wird, glaube ich, über kurz oder lang der Dreh- und Angelpunkt eures Spiels, ne? Ich glaube, das soll so werden und ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen natürlich ein Spieler wie Raphael, der ihn in diese Position ein bisschen einführen kann, ein bisschen an der Hand nehmen kann, sicher eine gute Sache ist. Das kann sehr gut funktionieren. Ricky, du noch irgendwas zu Gladbach? Ich finde das eine der spannendsten Geschichten der kommenden Saison. Ich kann ja nicht viel mehr sagen, als was Potsche schon gesagt hat, weil Potsche sitzt halt nebendran, mehr oder weniger. Ja, ich Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Gladbach, wenn ich ehrlich sein soll. Ich kann ja schon mal meine Tabellenplatzierung hier preisgeben. Genau, sag mal deine Tabellenplatzierung und dann sag mal, warum das dann deine Sorge ist. Denn so viele Platzierungen weit hinten sind ja nicht mehr übrig. Mit weit hinten meine ich 5, 6. Nee, ich habe noch eine 8 übrig und da landet Gladbach bei mir. Ich weiß, Pocho wird gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich glaube, dass Gladbach dieses Champions-League-Problem bekommen wird. Also bist du auch der Meinung, dass es tatsächlich diese Doppelbelastung gibt? Es ist nicht alleine die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung. Es ist so ein Mix aus Verletzungen, die dann zustande kommen und Spieler, die dann ausfallen und unter Umständen, das bleibt abzuwarten, nicht kompensiert werden können. Davor habe ich oder mache ich mir Sorgen. Ja, weil ich glaube noch nicht mehr so sehr, dass das große Problem ist, dass du jetzt ein Spiel oder wie viele Spiele sind das? 6 Spiele, erstmal 6 Spiele mehr hast. Ich glaube wirklich, dass es halt dann dazu kommt, dass die Spieler so hohe Belastungen haben, sich dann schneller verletzen können. Und selbst wenn du in der Hinrunde dann ausscheidest in der Champions League, selbst dann, glaube ich, macht sich das noch in der Rückrunde bemerkbar, weil die Spieler einfach an gewisse Grenzen gehen, die sie so nicht gewohnt sind. Denn man hat jetzt hier keine erfahrenen Champions League Spieler mit in der Mannschaft. Klar, Gladbach spielt Euroleague oder hat Euroleague gespielt, da ist man das schon so ein bisschen gewohnt von der Mehrfachbelastung. Aber Champions League ist nochmal eine andere Sache, vor allem auch eine andere mentale Sache. Du stehst dann vielleicht an einer Position in der Liga, an der du dich nicht selber siehst. Nehmen wir mal an, es läuft nicht so gut, ich stehe auf Platz 8, 9, jetzt spielst du Champions League. Das ist, ich glaube, vom Kopf her manchmal ein bisschen schwierig, alles in den Griff zu bekommen. Dann fällt dir vielleicht ein Spieler aus, weil er sich einen Muskelfaserriss geholt hat im kalten Moskau. In unkomfortablen Situationen in der Liga und dann kriegst du Worst-Case-Szenario Barcelona und kriegst von denen mal so richtig 6, 7 Stück in die Fresse und dann kommst du, glaube ich, mal richtig in so einen Abwärtstrend. Ich glaube, dass solche Spiele gegen Barcelona und so gar nicht so wichtig sind. Nicht ich glaube, dass wenn du am Mittwoch ja, weiß 7 ich nicht. Buden mal kriegen solltest und dann am Samstag es für dich darum geht, 9. oder 10. gerade zu werden, irgendwie, also das kann ja, schon scheiße sein. Das kann, ja, gut wird es nicht sein, ist mir schon klar. Also das ist nicht so, dass ich jetzt glaube, dass wenn du nach einem 8-0 gegen Barcelona dann am nächsten Wochenende da in der Liga rumgurken musst, dass du da mit einer breiten Brust aufläufst. Das meine ich jetzt nicht. Dass Gladbach gegen Barca jetzt irgendwie 7-6-0 verliert. Das kann jedem passieren. Aber ist ja nicht unrealistisch, dass es passiert. Nein, aber das Selbstverständnis einer Mannschaft wie Gladbach ist ein anderes, wenn sie jetzt, sag ich mal, nach Moskau reisen und da in der Champions League spielen, als wie wenn sie nach Barcelona reisen. Ich meine, in Gladbach wird keiner enttäuscht sein, wenn sie gegen Barcelona 6-0 oder 4-0 verlieren, aber halt einfach nicht mithalten konnten, sage ich jetzt mal. Das hängt so in den Klamotten, so eine Niederlage. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, so eine Niederlage ist nicht so schlimm wie ein spätes 3-2 gegen Moskau. Ja, wo du mitspielst, vielleicht 2-0 führst und dann weißt du, sowas, glaube ich, das tut viel, viel mehr weh, als wenn du gegen Barcelona verlierst, weil damit rechnet, glaube ich, niemand in Gladbach, dass man so eine Mannschaft steht. Aber ist auch egal. Ich glaube einfach, dass diese Dreifachbelastung, diese mentale Belastung, die du als Spieler hast in der Champions League, dass die dazu führen könnte, ja, dass Gladbach in dieser Saison Probleme bekommt. Aber ich wünsche mir, wenn ich wieder einen Wunsch frei hätte, wünsche ich mir und gönne es einem Pocho, dass diese Mannschaft ähnlich gut weiterspielt wie bislang. Ey, das ist ja für mich auch toll, wenn ich mit euch darüber reden kann, wie eure Vereine da sich gegeneinander battlen. Ich meine, ich bin wirklich geplagt in den letzten Jahren gewesen mit meiner Truppe da. Von daher würde ich mir natürlich wünschen, wenn Gladbach eine wichtige Rolle in der Liga mitspielt. Absolut. Aber gefühlt Achter. Gefühlt Achter. Pocho? Ich habe ja schon gesagt, ich denke, dass es wieder auf nicht auf Platz 3 unbedingt dafür reichen wird, weil da habe ich ja Leverkusen auch schon, nee, Dortmund habe ich da genannt, die da halt mit oben reinrutschen. Aber ich glaube, dass der Platz 4 auf jeden Fall drin ist. Platz 4. Habe ich auch gesagt. Thema Gladbach damit beendet oder ich glaube, wir haben relativ kontrovers über diesen Verein geredet. Aber ich bin gespannt. Ich habe es schon gebetsmühlenartig oft gerade in den letzten Stunden gesagt. Eines der interessantesten Dinger in der kommenden Saison. Gladbach. Freue ich mich sehr drauf. Anderes interessantes Thema. VfL Wolfsburg. Tabellenzweiter letztes Jahr. Theater um De Brünne heißt er ja, glaube ich, reißt nicht ab. Jetzt gibt es ja sogar die kuriosesten Verrechnungsgeschichten mit Götze, dass man De Bruyne zu den Bayern schickt, Götze zu den Wolfsburgern plus 25 Millionen, habe ich da jetzt gehört. Halte ich nichts von, glaube ich, ist totaler Bullshit, weil in den letzten 24 Stunden relativ wenig fußballmäßig passiert ist, außer dass Michel Platini für die FIFA kandidiert. Ansonsten passiert momentan relativ wenig. Aber VfL Wolfsburg hat mich dahingehend ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt vor allen Dingen auch, dass das Financial Fair Play außer Kraft gesetzt ist. Ich möchte jetzt nicht, dass der VfL Wolfsburg sich da irgendwie animiert fühlt, irgendwie irgendwelche fetten Transferdeals unter Dach und Fach zu bringen, sondern da ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Natürlich der Transfer, der schon am Ende der letzten Saison über die Bühne ging, Max Kruse, Pocho. Alle warten, Chris, ich muss kurz sagen, alle warten natürlich auf Rüdiger. Ist klar, das ist der Transfer, der in Wolfsburg mit Sicherheit am meisten diskutiert wird. Das ist auch ein Transfer, den dieser Verein jetzt versucht gerade irgendwie zu stemmen und alles in die Waagschale wirft. Und dann sieht es natürlich, sieht's natürlich wieder ganz anders aus. Dann sprichst du vermutlich auch ganz anders über diesen Verein. Über diese komplette Liga spreche ich dann ganz anders. Ja, Rüdiger ist ein Key Factor, absolut. Rüdi. In der Liga. Ja, klar, das würde auch nochmal, ich glaube, in der Bundesliga einfach auch nochmal Ausdruck verleihen, dass so ein Spieler in der Liga gehalten werden kann. Absolut. Das ist ja. Ich denke auch. Aber wir hatten in unserer tollen Kicker-Umfrage, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, die wir vor einigen Wochen hatten, da wurde gefragt, Ricky, jetzt möchte ich die Frage mal an dich stellen, glaubst du, dass Max Kruse die Offensive vom VfL Wolfsburg wirklich signifikant stärker macht? Ich glaube, dass Bas Dost diesem Jahr Probleme kriegen wird. Ich weiß nicht, seid ihr von Bas Dost überzeugt? Ich irgendwie nicht so. Genau, so geht es mir auch. Schürrle hat so ein bisschen abgekackt in dem Halbjahr. Naja, es waren keine Startschwierigkeiten, der hat nie einen Tritt gefunden beim VfL. Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Und deswegen glaube ich, dass er die Offensive weiterbringen wird, weil die anderen beiden abkacken werden. Mhm. Die da so zur Auswahl. Schürrle ist jetzt nicht ein klassischer Stürmer, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass das auf lange Sicht der Kruse für Gladbach wichtig werden, für Wolfsburg wichtig werden wird. Also ich aufgrund seiner Flexibilität. Nicht nur das, sondern weil ich halt einfach ein Bas Dost, auch hier wieder, die spielen jetzt in der Champions League, so ein Bas Dost, er wirkt für mich wie so ein Nürnberg-Stürmer irgendwie. Also ich weiß auch nicht warum. Ja. So richtig geil finde ich den Typen nicht. Der profitiert natürlich auch davon, weil, ich meine, es gab mal eine wahnsinnig berühmte Szene hier bei uns im Ort, als mir Tobi eine Flanke direkt auf den Kopf geschossen hat und dann ging der Ball ins Tor. Also im Endeffekt hat Tobi da seine Qualitäten als spricht Nötting jetzt noch von, ne? Ja, da hat Tobi seine Qualitäten als Bandenspieler eigentlich unter Beweis gestellt und ich glaube, dass das ähnlich bei Wolfsburg ist. Die knallen dem Bas Dost halt die ganze Zeit die Bälle vor den Latz und der kann nicht rechtzeitig wegspringen. So wirkt das auf mich. Also ich bin gespannt, ob ja, aber Gomez, also früher fand ich, war Gomez nochmal eine Stufe besser als Bas Dost. Aber es ist schwierig zu sagen, weil er hat ja seine Buden gemacht, daran wird er gemessen und das war okay. Aber ich glaube, dass Max Kruse, also ich hätte ihn anstelle von Wolfsburg auch verpflichtet, wenn ich die Möglichkeit habe. Deswegen glaube ich, dass er dem Verein was bringen könnte. Es ist schwierig zu sagen. Aber wir waren auch skeptisch, als er nach Gladbach gegangen ist. Absolut, aber... Ja. Hat es dann aber unter Beweis gestellt, dass er damit zurechtkommt und seine Leistung zeigen kann. Warum soll er Nationalspieler geworden, also was willst du mehr? Ja, also ich glaube, dass das schon okay ist, sich den Mann zu krallen. Gerade, man muss es wieder sagen, mit Hinblick auf Dreifachbelastung. Bin ich froh, glaube ich, als Coach, wenn du noch so einen Typen, sollte er auf der Bank sitzen habe oder sei es dann in Schürrle oder so. Ich bin froh, wenn ich dann solche Namen da sitzen habe und nicht weiß der Kuckuck, wen sonst. Maxim. Moment mal. Bleibt er jetzt eigentlich? Es sieht so aus, aber er wird nicht von Beginn an spielen. Stuttgart wird gerade die Davi umjubelt, wie nichts Zweites. Dida, wie wir ihn nennen. Also nur wir natürlich nennen ihn Dida, sonst niemand. Er muss wirklich hervorragende Leistungen gezeigt haben und ich freue mich sehr auf Samstag und habe die Befürchtung, dass er aber nie in der Bundesliga seine Leistung zeigen kann, weil er sich irgendwie wieder ein Bein abreißt oder so im Vorfeld. Ist er ja bekannt für. Leider. Pocho, VfL Wolfsburg, jetzt ja auch wieder so ein Verein, ist nicht so unbedingt dein Beuteschema, ne? Ist bestimmt nicht mein Beuteschema als Fantum, da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz hat Wolfsburg besonders unter Dieter Hecking auch unglaublich starke Entwicklungen hingelegt. Auch nicht nur spielerisch, sondern auch von den Positionen, die sie in der Tabelle vorher bekleidet haben. Es war ja vorher so, es war ja vorher so, dass Wolfsburg eine Zeit lang wirklich nach der Meisterschaft und alles ziemlich weiter nach unten gerutscht ist, sogar sehr weit nach unten gerutscht ist. Und dann auch natürlich, wenn so ein Verein, der so viel Geld zur Verfügung hat, weiter nach unten rutscht, dann ist es immer schwierig, weil dann wird immer gesagt, dass irgendwas falsch läuft. Ich glaube, dass besonders mit dem Trainer Hecking und mit der Verpflichtung von Alofs genau das Richtige in Wolfsburg gemacht worden ist, nämlich Kompetenz verpflichtet wurde, die irgendwo auch nach außen eine sehr gute Darstellung des Vereins übermitteln kann. Besonders was Schalke nie geschafft hat. Ganz genau, besonders eben von Alofs und auch von einem Hecking, der wirklich aussieht wie so ein ganz böser Mensch, da bleibe ich ja bei, diese Husky-Augen und so weiter, die machen mir richtig Angst. Aber was die letztes Jahr gezeigt haben, und es wird auch ein Kevin De Bruyne nicht umsonst Fußballer des Jahres in Deutschland, was der gezeigt hat und so weiter, das sind Entwicklungen, die man natürlich auch am Verein und an der sportlichen Leitung festmachen muss. Deswegen sage ich, auch wenn ich nicht bestimmt nie VfL Wolfsburg-Fan werde, auch wenn ich schon in der Autostadt war und so weiter, glaube ich und denke auch, dass Wolfsburg ihre starke Leistung bestätigen kann, vielleicht sogar noch ein Stückchen näher rankommt an die Bayern und gegebenenfalls dann im nächsten Jahr wieder Zweiter wird mit einem geringeren Abstand zum Erstplatzierten des FC Bayern. Mit einem geringeren Abstand? Ja. Aber bist du auch so ein bisschen enttäuscht, dass da der große Name bis jetzt noch nicht gekommen ist? Dzeko, es wird ja immer wieder gehandelt. Ich habe in Wolfsburg, du musst einfach sehen, was in Wolfsburg in den letzten Jahren einfach so nebenbei und in der Winterpause einfach mal geholt wird. Da wird Luis Gustavo aus Bayern geholt, einfach mal so, im Vorbeigehen. Ja. Wie so ein Quengel oder Impulsartikel, wie man es nennt, an der Kasse. Der wird einfach mitgenommen. Und ich glaube, dafür ist Wolfsburg immer gut. Dafür ist Wolfsburg auch am 31. oder am 30. August immer noch gut. Und damit ist Wolfsburg auch Wolfsburg in der Winterpause noch gut. Also lass uns da abwarten. Aber ich glaube, das ist sehr starke. Bitte? Wird durch diese Transfers nicht auch so ein bisschen die Offiziellen denunziert, weil sie dann immer irgendwelche Patches kaufen müssen in der Winterpause? Ganz bestimmt. Aber es tut ihnen ja nicht schlecht. Sie holen Spieler, Luis Gustavo, sie holen die Brünner aus Chelsea, sie holen Max Kruse aus Gladbach, weil er gerade eine günstige Ablösesumme hat. Sie holen andere Spieler, die wirklich Qualität haben und haben halt eine sportliche Führung, die auch damit umgehen kann. Also meine Prognose, Platz 2, geringerer Abstand. Platz 2 sage ich auch, geringer Abstand sage ich auch. Ricky? Breaking News hier aus Stuttgart. Unser Präsident, der Herr Wahler, hat gerade eben bekannt gegeben, dass Rüdiger in Stuttgart bleibt. Ich habe gerade hier, währenddem wir die Sendung aufnehmen, recherchiert und sehe, hier steht 16.19 Uhr am 30.07. Wahler sagt, Rüdiger bleibt in Stuttgart. Also, und Wahler sagt nicht viel. Das heißt, also was, wenn mal Wahler was sagt, dann ist wirklich, also, Kacke am Dampfen, sag ich dir. Freust du dich oder hättest du lieber die Millionen? Also, Stuttgart muss noch irgendwas defensiv tun, deswegen glaube ich, dass vielleicht, schwierig, wenn Rüdiger gut drauf ist, ist es ein guter Mann und wenn er sich verletzt und nicht so gut drauf ist, haben wir ein Problem. So, also vielleicht könnte man sich für die Millionen zwei Spieler holen, die perspektivisch mehr reißen könnten. Ich freue mich, dass er bleibt, weil ich glaube, dass Stuttgart auch so ein bisschen Kontinuität braucht. Einerseits, andererseits, wenn er weg will, muss er weg. So, das ist meine Meinung. Jetzt aber zu Wolfsburg. Ich bin gespannt, wie Wolfsburg die Saison jetzt hier bestreiten wird, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, ob die Möglichkeit haben, mit Bayern irgendwie mitzuhalten. Weißt du, so besteht da die Möglichkeit, dass es da halt zwei Vereine gibt, die alles andere platt machen in der Liga und dann letzten Endes ist dieses große Duell zwischen Bayern und Wolfsburg dann gibt, wenn die beiden aufeinandertreffen. Bei Wolfsburg kann Bayern in 90 Minuten immer schlagen, aber nicht 34 Spieltage lang. Das ist nämlich genau das, was ich mir eigentlich auch denke, weil insgesamt gesehen ist diese Mannschaft nicht so stark, also auch die Top-11, die sie da aufbieten können, finde ich, da gibt's noch genügend Baustellen. Ich sehe zwar, dass die eine gute Defensive haben, aber so Naldo ist halt auch keine 20 mehr, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das mit dem Rodriguez? Der wird ja total gehypt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der immer mit so ein bisschen... Mit dem Bruder, den sie geholt haben von ihm, oder was? Nee, ich habe das Gefühl, dass der immer so ein bisschen über seine Möglichkeiten gerade spielt. Also der da ist, liest man ja auch immer, dass Real Madrid und Arsenal dran sind. Aber findest du, dass der jemand ist, der ist der wirklich so gut, wie alle tun? Oder ist das halt einfach, hat der auch so einen kleinen Lauf einfach nur gerade? Nö, der ist schon sehr, sehr gut. Aber okay. Ich glaube nicht, dass das ein Typ ist, der den Karren zieht. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber er ist schon ein sehr, sehr guter Verteidiger, Linksverteidiger. Ich bin davon überrascht, dass er so gut geblieben ist, nachdem Alberto Del Rio ja aus der WWE geflogen ist. Stimmt, hätte ich auch gedacht, dass es da einen gewissen Leistungsabfall gibt. Zumindest sprachlich. Genau, bei Lucha Underground wirkt er immer noch gut, Ricardo Rodriguez. Nee, da macht er nicht mit. Ach, da macht er nicht mit. Wo ist Ricardo Rodriguez eigentlich? Wo ist der eigentlich geblieben? Der ist jetzt, glaube ich, okay, auch bei AAA. Ich wollte es wirklich beantworten. Okay. Ich glaube, der ist auch bei AAA. Also, er kann ja wrestlen. Ja, kann er. Aber zurück zu Wolfsburg. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, was die Defensive angeht. Ich meine, der Knoche, die sind alles gute Leute, aber ich kann es nicht so richtig ausdrücken. So die Defensive hätte ich gedacht, deswegen wollen sie wahrscheinlich auch so einen Typen wie den Rüdiger halt noch, dass sie da ja, noch ein bisschen was gebraucht haben. Ja, 18 Millionen für Rüdiger ausgeben, das hat ja der alles schon gesagt. Das aus meiner Sicht völlig Banane, ja. Aber wenn's ein Verein macht, dann die wahrscheinlich. Also, ja, ich freue mich wirklich auf den De Bruyne. Ich hätte wirklich Bock, den bei so einer Truppe zu sehen, wie, ich weiß nicht, aber irgendwie in Wolfsburg, da will ich den nicht sehen. Ich will den in Dortmund oder in München, da will ich den sehen. Rüdiger. Nein, De Bruyne. Auf den freue ich mich so. Das ist der Spieler, auf den ich mich wirklich mit am meisten freue in diesem Jahr, weil ich finde den großartig. Aber ich habe das Gefühl, dass der in München würde wahrscheinlich, vielleicht braucht er auch diese Rolle, die er da in Wolfsburg hat als Superstar und in München. José Mourinho hat gesagt, ist einer von viele. José Mourinho hat gesagt, einer der begnadetsten Fußballer, die er in seiner Karriere trainieren durfte, aber er ist alles, aber kein Kämpfer. Also er kann sich nicht durchsetzen. Wenn es Spieler gibt, die dasselbe Potenzial oder ein größeres Potenzial haben, dann taucht er ab. Aber wenn er weiß, dass er einfach da die Shining Person ist in dem Kader, dann kann er einer der besten Europas werden. Sagt Mourinho über jemanden, der 22 Jahre alt ist. Mourinho sagt auch, dass Rafa Benitez eine Diät braucht. Und da hat er auch recht. Mourinho kann aber auch mal einfach nur die Fresse halten und am besten mal einen Verein trainieren, bei dem er nicht so viel Geld ausgeben kann, wie er will. Dann bin ich von ihm überzeugt als Trainer. Aber wenn ich jedes Mal bei einem Verein trainieren darf, wo ich im Endeffekt eine Wunschliste abgebe und mir wird jeder Wunsch erfüllt, und dann tue ich so, als wäre ich der geilste Trainer der Welt, bin's aber eigentlich gar nicht. Dann einfach mal die Fresse halten und sich irgendwie verpissen. Weil solche Typen gehen mir auf den Sack, die der Meinung sind, ständig jetzt hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und über jeden Spieler die beste Meinung äußern zu können, das sehe ich nicht so. Mit dem FC Porto 2004 auch Schalke Champions-League-Sieger geworden. Ja, das hat Klopp auch schon mal erreicht mit seiner Truppe. Champions-League-Sieger zu werden? Ja. Das wurde, weißt du das nicht mehr? Das ist mir leider entfallen, muss ich sagen. Die haben doch gegen Bayern München gespielt. Richtig, ja, aber... Verloren, wa? Mhm. Ist man dann nicht Champions-League-Sieger? Nicht ganz. Okay, dann Fehler meinerseits. Ich rudere zurück, aber dennoch hoch anzurechnen, diese Finalteilnahme. Naja, gut, dann hat Mourinho recht. So. Und ich halt's Maul. Und sage Platz 2. Was ist denn deine Platzierung, Ricky? 1? 2. 1. 2. Ja. Ich sage Platz 2. Dann kommen wir jetzt zu den Bayern. Und in den letzten Saisons, die wir bei Firken 2011 ja immer begleitet haben, da habe ich ja immer, die habe ich auch grundsätzlich, die Meinung über den FC Bayern, dass ich da schon eine relativ zurückhaltende, devote Meinung über diesen Club habe, weil ich es sehr, sehr suspekt finde, direkt von vornherein zu sagen, dass die alles wegbügeln, weil dazu sind es immer noch Menschen und dazu kann auch Bayern immer mal wieder so eine Gurkensaison wie 2007. Kannst dich nicht mehr an die Saison erinnern. 2007? Das zeigt doch eigentlich die Ironie der Aussage. Mit so einer Aussage lass ich mich überhaupt nicht mehr locken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will dann jetzt nämlich sagen, dass es sich so ein bisschen geändert hat. Denn ich glaube, was ich ja gerade schon angesprochen habe, dass die Bundesligisten um Wolfsburg nicht wirklich nachgerüstet haben bis jetzt, ist ja noch genug Zeit. Bis zum 31.8. ist doch so, oder? Bis zum 31.8. Ja. Können auch Spieler verpflichtet werden. Und ich glaube auch, dass der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund noch einen Stürmer kaufen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal diese Sonderheftausgabe machen, not? Aber jetzt hat sich mein mein Empfinden so ein bisschen geändert, denn jetzt glaube ich auch durch diesen Vidal-Transfer, den ich am Anfang nicht verstanden habe. Schweinsteiger ist gegangen, 30 Jahre alt, man hat nochmal gute 20 Millionen Euro für ihn bekommen. Er hat sich nochmal einen Traum erfüllt, kann jetzt in der Premier League spielen, bei Manchester United, bei einer seiner Lieblingstrainer, bei Louis van Gaal. Das kann ich alles verstehen. Warum man dann Vidal geholt hat, habe ich nie verstanden, weil auf der 6 haben wir erst Joshua Kimmich geholt für 8 Millionen Euro. Jetzt bitte sagt, ist mir schon klar, dass es jetzt nicht der nächste Xabi Alonso in den nächsten 6 Monaten sein wird. Aber man hat da nachhaltig Spieler verpflichtet, die man meiner Meinung nach oder meines Verständnisses jetzt aufbauen möchte. Sebastian Roh, der hat eine großartige Saison gespielt. Die erste Saison bei den Bayern war wirklich toll. Wenn er gespielt hat, hat er überzeugt, finde ich. Er hat auch oft von Anfang an in der Champions League gespielt. Mit Thiago, da muss man immer gucken, wie es da gesundheitlich bei ihm läuft. Martinez, der wird noch lange brauchen, bis der überhaupt mal wieder von Anfang an spielen kann. Bei ihm zwickt es wohl immer mal wieder im Knie. Also da auch auf der 6 und in der Innenverteidigung kann man auf ihn wohl nicht so richtig zählen in Zukunft, in den nächsten Monaten. Und ich habe es nicht verstanden. Man hat da genug Spieler, aber so ein richtiges Arschloch auf dem Platz, das suchst du doch vergebens. Man hat bei den Bayern Techniker und Künstler vor dem Herrn, aber so ein richtiges Drecksschwein, so ein Jeremies, den haben wir doch lange nicht mehr gehabt. Das war vielleicht noch Robben. Und jetzt haben wir Arturo Vidal und jetzt macht der Transfer für mich Sinn, denn er soll gar nicht auf der 6 spielen. Er soll auf der 8 spielen. Sieht wohl danach aus, dass die Bayern 4-3-3 spielen lassen mit nur einer echten 6. Das soll Alonso sein. Und dann davor Thiago und Vidal. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Verbessert mich. Natürlich ist Alonso dann nicht der agilste Spieler mehr auf der Position, aber er kann immer noch ein feines Pässchen spielen. Und davor mit den beiden agilen, technisch fast perfekten Spielern Vidal und Thiago ist er schon ziemlich geil. Und Ricky, jetzt mal die Frage an dich. Pack mal den Kram aus der Hand. Was hältst du von dem Vidal-Transfer? Ich habe ihn erst nicht verstanden. Für mich macht es jetzt erst Sinn, als ich begriffen habe, dass er gar nicht auf der letzten Position im Mittelfeld spielen soll, auf der 6, sondern auf der 8. Ich finde ihn super. Ich mag den Spieler auch. Und ja. Wie viel haben sie für den bezahlt? 35 Millionen. Ja, das ist für mich 4 Jahre plus Optionen auf ein 5. Ist für mich hier in der heutigen Zeit ein Transfer, den du auch für das Geld machen kannst, wenn ich sogar... Bayern muss wahrscheinlich keinen Transfer machen. Rummenigge hat gesagt, du musst jetzt diese Transfers machen, denn die Spieler werden nicht günstiger. Jetzt gibt es auch immer mehr Gerüchte, dass die Bayern nochmal weiter... Ja, noch nie sind die Preise so explodiert wie in den letzten 2-3 Jahren. Ja, deswegen sage ich, ist ja eine Weisheit. Also das ist klar, dass es nicht mehr billiger wird. Die werden wohl jetzt auch noch weiter Spieler transferieren, nicht zuletzt diesen Traoré von der La Masia. Eines der größten Talente wohl vom FC Barcelona, der für festgeschriebene 15 Millionen Euro gehen kann. Ich habe mir da so ein paar Highlight-Videos von ihm angeguckt. Ein richtig feiner Fußballer. Aber Ricky, nochmal zu Vidal. Der bringt die Mannschaft voran, oder? Er wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist es ein qualitativ guter Spieler. Und vom Typen her? Ja, das kann ich schwer einschätzen, wie er sich da in München eingliedern wird. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass der nur dafür bekannt ist, wie so ein geisteskranker, weiß ich nicht, da auf den Trainingsplatz rumzurennen und Leute zusammen zu prügeln oder so. So ist es mit Sicherheit auch nicht. Er hat halt eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr körperliche Spielweise, die ich aber gar nicht so schlecht finde. Ich kann mich daran erinnern, dass auch so ein Schweinsteiger ein Typ war, der ab und zu mal wirklich eine ausgepackt hat und auch ein Ballack zu seinen Zeiten bei Bayern hat auch ab und zu mal jemanden ganz schön weggedroschen. Und das kann manchmal gar kein so schlechtes Zeichen sein, denn da erinnere ich zum Beispiel an so Spielen, die sind einfach so lang hingeplätschert bei Bayern. Es steht ewig 0-0, gerade eine Rückrunde, so richtig geht nichts. Und manchmal könnte das ein Signal sein, wobei natürlich das kein Impuls ist, der gegeben wird. Ja, also an die Mannschaft, die jetzt dann vorne vielleicht mal ein bisschen zielstrebiger sein soll, aber Arturo Vidal ist auch jemand, der aus dem hinteren Bereich also mal ein Tor schießen kann. Der, glaube ich, schießt oft das 1-0. Ja, also auf sowas gebe ich ehrlich gesagt nicht viel, weil es ist jetzt nicht so, dass andere Spieler nicht gerne an 1-0 schießen. Also weißt du, ich meine, das ist halt, das ist mehr so eine Zufallsstatistik, wenn du mich fragst. Also ich glaube nicht, dass man das trainieren kann, oft das 1-0 zu schießen. Also ich glaube aber, dass es ganz gut sein kann, dass wenn du natürlich aus der Defensive oder ja aus der Tiefe kommen kannst, dann mal aus der zweiten Reihe einen Schuss auspacken kannst, der dann für Gefahr sorgt, sei es durch einen Abpraller oder direkt dann ein Tor. Für sowas ist er auf jeden Fall gut, definitiv. Und diese Galligkeit, das kann gut gehen. Kommt drauf an, was war denn das für ein Spiel? War das in der Champions League oder Nationalmannschaft, wo er nach ein paar Minuten schon rot gefährdet war? War glaube ich in der Champions League, oder? Das war das Champions League Finale, glaube ich sogar. War das das? Da hat er relativ früh sich die gelbe geholt, aber hat sich gedacht, ja, hab doch noch eine Karte frei, also gib weiter so Gas. So ist das natürlich immer dann auch wieder so ein schmaler Grat. Das ist natürlich dann blöd, wenn du dann durch so eine Aktion dann vielleicht einen wichtigen Spieler verlierst oder überhaupt einen Mann in der Mannschaft dann verlierst. Aber ja, ich finde den Transfer toll und auch wieder die Bundesliga finde ich das wieder toll, dass man sich da jemanden angeln konnte, der in der Fußballwelt überall bekannt ist, Qualität hat. Das kann man nicht abstreiten. Wie alt ist der Vogel jetzt? 28, wahrscheinlich jetzt das beste Alter hat, um nochmal was Großes zu leisten, sage ich jetzt mal. Und korrigiere mich, aber stand das nicht damals auch zur Debatte, dass er von Leverkusen nach München kommt? Genau, da gab es ja immer diese Geschichte, dass, also Vidal hat gesagt, ja, zu den Bayern, da wechsle ich definitiv 2011. Und dann ist er nach Turin gewechselt. Stimmt, irgendwie jetzt war da irgendwas. Jetzt hat ja Bayern letztes Jahr den Chef-Transferminister von Leverkusen verpflichtet. Wie heißt der noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Typ, der die Transfers gemacht hat für Leverkusen, den hat Bayern jetzt verpflichtet, letztes Jahr. Der hat dem Rummenigge erzählt, hat er nie gesagt. Und zwar habe ich das gesagt. Weil Völler hat gesagt, wir werden niemals, nie im Leben den Vidal an die Bayern verkaufen. Der macht ja dann unseren Top-Gegner nur noch viel stärker. Und das war wohl dann ein ewiges Hin und Her. Und erst nachdem diese Geschichte aus dem Weg geräumt wurde, das hat ja eben dieser Scout oder was auch immer das für ein Typ war von Leverkusen, dann aus erster Hand erzählt dem Rummenigge, dass er gesagt hat, nee, das hat er nie gesagt, das haben wir gesagt, weil wir nie wollten, dass er zu Bayern wechselt. Erst dann wurde halt dieser Transfer ermöglicht und ja, nichtsdestotrotz hat aber Vidal gesagt, dass für ihn Bayern und Juve 50-50 waren. Er wollte unbedingt zu Bayern, er stand bei denen wohl auch im Wort, aber er hat auch gesagt, Italien ist aus dem Grund sehr, sehr interessant. Das hat er jetzt in der Pressekonferenz geguckt, die jetzt auf YouTube irgendwie veröffentlicht wurde in Gänze, dass er auch sprachliche Geschichten und so da halt keine Barrieren hatte und da mit seiner Familie hingezogen ist. So, das so viel zu diesem Thema. Und da haben sich wohl auch Rummenigge und Vidal und Anhang schon ausgesprochen. Und da gibt's wohl jetzt aktuell auch gar keine Probleme mehr. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, also ich kann nur noch abschließend sagen, Transfer macht Sinn, würde ich genauso machen. Und nach dem Wegfall von Schweinsteiger, Pocho hat es damals in der Sendung gesagt, will, glaub, Bayern einfach auch nochmal so ein Muskelspiel vielleicht, sozusagen. Mhm. Hier, wir können uns auch noch verstärken oder bekannte Spieler holen, weil es kam ja noch kein großer Name in dieser Saison. Und richtig. Ich glaube, das ist einfach auch so ein vielleicht gar nicht so sehr wichtig für die Spielweise der Bayern, sondern vielleicht auch für Sponsoren und so weiter und so fort zu zeigen, hier haben wir nochmal einen Namen, den wir vermarkten können. Du willst Trikots verkaufen, ja. Sowas spielt ja alle auch immer eine Rolle. Da gab es ja auch, wo du gerade Trikots sagst, da gab es ja auch die Nummer, als es zu den Vertragsverhandlungen mit den Bayern kam, hat er gesagt, ich will die Nummer 23. Hast du die Geschichte mitbekommen, Ricky? Pocho? Nee, habe ich nicht. Mit der Rückennummer? Nee. Ricky, bist du eingeschlafen? Nee. Ach so, weil du... er hat gesagt, ich will unbedingt diese 23, mit der verbinde ich extremst viel. Ich weiß nicht was, aber er hat gesagt, er hat bei jedem Club bisher, bei dem er gespielt hat, die 23 gehabt und er verbindet damit sehr, sehr viel. So, die 23 hat aber Ulle gehabt. Da sind sie zu Ulle gegangen und dann hat Ulle gesagt, haben sie Ulle gefragt, hier Mensch, der Arturo, der würde gern zu uns kommen. Jetzt haben sie sich davon abhängig gemacht, dass er die Rückennummer kriegt, aber er hat gefragt, würdest du die Nummer abgeben? Und da hat der Ulle gesagt, für mich bedeutet die Nummer nichts, die Rückennummer. Ich würde natürlich die Nummer frei machen für Vidal. Und das wiederum fand wohl Vidal so kollegial und super, dass er die Nummer angenommen hat, unterschrieben hat, nicht deswegen, aber dass er dann wohl in die Kabine gegangen ist und gesagt hat, Mensch, klasse Aktion. Und hat sich dann durch diesen Door-Opener direkt irgendwie angenommen gefühlt, durch so eine Geschichte mit der Rücknummer. Und hat dann jetzt auch einen sehr, sehr guten Stand, jetzt schon nach irgendwie zwei Trainingseinheiten, ist wohl sein Buddy, mit dem er wohl viel Scheiße macht auf dem Trainingsplatz, Thomas Müller. Die beiden verarschen da wohl immer den Tiger die ganze Zeit. Und das ist sehr, sehr sympathisch, wenn ich den da sehe. Es gibt da auf YouTube ein paar Trainingsvideos und auch bei FCB TV. Das ist schon ziemlich cool, Der andere große Transfer natürlich für 30 Millionen Euro von Donetsk, Douglas Costa oder Douglas Costa. Mein Chef hat ihn damals gesehen, Bayern gegen Donetsk in der Allianz Arena, und hat gesagt, es ist bei Donetsk mir nur ein Spieler aufgefallen, und das war Costa. Und der ist jetzt zu den Bayern gekommen und hat da wohl anscheinend vorgespielt. Da gab es wohl auch schon die ersten Gespräche über den Spieler. Weiß ich nicht, ob das man das jetzt überhaupt so mal mitbekommen hat, aber da gab es wohl schon die ersten Gespräche über den Spieler. Hat in der Vorbereitung wohl großartig abgeliefert. Jetzt möchte ich keinen Kommentar dazu hören, wie sinnvoll Spiele gegen Inter Mailand in Taipei sind oder wo sie da gespielt haben, keine Ahnung. Aber der große Gewinner, die große Überraschung soll wohl Douglas Costa gewesen sein. Überragender Spieler, extrem schnell, extrem variantenreich und im Gegensatz zu Robben, was man meiner Meinung nach braucht, dieses gewisse Egoistische. Er spielt ähnlich wie Robben, aber gibt oft öfters ab als Robben. Und er ist wohl der große Gewinner. Der große Verlierer scheint wohl zu sein, der große persönliche Verlierer, Philipp Lahm. Denn der spielt jetzt wohl wieder hinten rechts. Für die Allgemeinheit, für die Mannschaft mit Sicherheit das Beste, denn es gibt für mich wahrscheinlich immer noch keinen besseren Rechtsverteidiger auf diesem Planeten. Aber er würde natürlich lieber im Mittelfeld spielen. Das hat er auch in China auf dieser Pressekonferenz gesagt. Aber eben, dass jetzt das Mittelfeld gebunkert ist durch einen fitten Thiago hoffentlich, durch Vidal und durch Alonso, muss Lahm wieder auf hinten rechts. Ich glaube, das ist für die Mannschaft jetzt nicht das Allerschlechteste. Und auch Alaba muss weichen. Er wird jetzt auch wieder hinten links spielen. Das heißt, du hast jetzt mit Rafinha, der ohne Murren wahrscheinlich auf die Bank gehen wird, aber einen Juan Bernat, der jetzt auch auf die Bank muss, aber da, glaube ich, schon mal ein bisschen Terz machen wird. Denn der Spieler ist ein bisschen durch die Decke gegangen, letzte Saison, und so ein bisschen die Überraschung gewesen. Also große Transfers gab es schon, wie ich finde. Douglas Costa, schon ein guter Mann. Vidal, großer Mann. Und Ulle, Ricky. Da ja. Haben wir euch natürlich das Herz rausgerissen vom VfB Stuttgart. Das seht ja keine Sau, jetzt hätte ich verpissen, die dumme Sau. Also ich bin bei Douglas Costa noch nicht ganz so überzeugt, liegt aber daran, dass ich überhaupt nichts über den Spieler weiß. Ja, also es ist halt ein Spieler, den man da aus der Ukraine verpflichtet hat. Keine Ahnung, wird sich Zeit. Ein Transfer noch, ein Spieler, der den Verein verlassen hat, nicht weil mir das Herz deswegen unfassbar blutet. Ich weiß, Ricky, du langweilst dich unfassbar. Aber ich wollte nur einmal einen Satz zu Ende bringen, aber es passt schon. Aber warum wechselt ein Mitchell Weiser nach Berlin, Ricky? Eine Frage. Ja, warum? Soll ich dazu sagen? Ja, warum geht der nach Berlin? Ja, weil er spielen will. Was soll ich das anders dazu sagen? Da will er halt spielen, regelmäßig. Spielen kann er auch auf Schalke. Ja, vielleicht wollte Schalke ihn nicht. Kann natürlich sein, aber das ist ganz schön fahrlässig. Da wollten anscheinend ganz schön viele Vereine den Spieler nicht, denn er hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht in der Rückrunde. Ja, Kraft hat sich auch für Berlin entschieden, und vielleicht ist das manchmal auch gar nicht so der schlechteste Weg, erstmal bei so einem Verein eine gute Saison zu spielen, vielleicht gute 2 Jahre zu spielen, und dann sieht man, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass der da nach Berlin geht. Berlin ist ja jetzt auch kein Verein. Klar, es ist kein Verein, der jetzt im ersten Moment in der Euroleague landen wird, aber ich finde diesen Weg gar nicht so verkehrt. Wenn du die Möglichkeit hast, ordentliches Geld bekommst, die haben die Bahn als Sponsor, die können vielleicht auch noch ein bisschen was draufpacken, und dann kriegst du ein gutes Gehalt da. Warum nicht? Klar, scheint vielleicht von anderen Vereinen kein Interesse gegeben zu haben. Weiß ich nicht, kann ich nicht. Scheint zu sein. Ja. Berlin ist ja oftmals schon so mit Bayern München zusammen bei Transfers aufgetaucht. Ins Bett gegangen. Sei es von Berlin nach München oder auch andersrum, gab es ja schon den ein oder anderen Transfer. Vielleicht gibt es da noch eine alte Kooperation oder was, der Kuckuck. Also ich glaube nicht, dass da. Ich kann das nicht einschätzen. Das ist mir auch. Das sind so Spieler, ganz ehrlich, das ist mir scheißegal, wo die spielen. Also für mich war jetzt nicht Mitchell Weiser ein Spieler, wo ich sage, Mensch, also da muss man mal jetzt gucken, der wird nächstes Jahr total durchstarten. Kann natürlich sein, aber ich mach da jetzt kein so großes Ding draus, wenn ich ehrlich sein soll. Spielt halt bei Berlin, mal gucken. Wollen wir mal schauen. Potscher, hast du irgendwelche negativen oder positiven Äußerungen zum FC Bayern? Also ich glaube, dass jede besonders, das ist gar nicht so schlecht die Frage, ich glaube, dass besonders jede negative Äußerung zu Vidal eher aus Eifersucht denn aus wahrer Kritik entsteht. Denn als Fußballfan hat man immer irgendwo das Gefühl, dass man so einen Spieler braucht in der Mannschaft. Und auch der FC Bayern hat in den letzten Jahren, und ich würde sogar sagen Jahrzehnten, eigentlich immer einen Spieler dieser Art und Weise gehabt. Jeremies, Van Bommel, Effenberg sind alle Spieler, die diese Type-Rolle verkörpern und die auch irgendwo auf dem Platz, wenn es mal nicht läuft, auch andere Mitspieler mitziehen können. Kahn ist da auch zu nennen, der einfach nach außen irgendwie diese Kampfkraft und so weiter darstellt. Vidal ist auf jeden Fall ein Spieler, wenn der zu meinem Verein kommen würde, das wäre echt so, wie ich es immer nenne, so ein Trikotmann, auf den man sich halt freut, der extrovertiert ist, der nach außen. Genau, das ist halt nicht so ein Schönling oder das ist halt ein Typ, ne? Das ist noch einer der wenigen Typen, die mal auch die Fresse aufmachen. Ja, und auch jemand, der auch irgendwo eine Identifikationsfigur für Fans ist und eine Identifikationsfigur vielleicht auch für junge Spieler in der Mannschaft. Ja. Und so schafft man es dann irgendwo und irgendwie einen Spieler zu verpflichten, der vor 4 Jahren zu Juventus Turin gewechselt ist und da Meister, Pokalsieger und alles geworden ist. Und das, muss man ja sagen, in federführender Position. In spielführender und federführender Position und irgendwo auch das Gesicht des Erfolges von Juventus in den letzten Jahren war. Und jetzt hat er die Möglichkeit, mit 28 nochmal den Schritt zu machen, einen noch besser auf europäischer Ebene gesehenen Verein sich anzuschließen. Klasse Transfer, für mich nicht übertrieben teuer für eine Qualität dieses Spielers. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 37. Gewinn für die Bundesliga. 30, ja gut. Aber auf jeden Fall Gewinn für die Bundesliga, wie Ricky auch schon gesagt hat. Und um dann nochmal auf Roger Schmidt zurückzukommen, frisurentechnisch vielleicht auch ein bisschen schwierig. Arturo Vidal? Ja, ja, natürlich. Ich habe leider heute keinen Termin mehr gekriegt beim Friseur. Ja, wolltest du es genauso machen, ja? Ja. Ich habe mir heute diese Pressekonferenz um ihn angeguckt und diese Fragen. Kennt ihr diesen Christian Ortleb? Ja. Von Sport 1? Ja. Nicht vom Namen, ja, aber. Ach, der. Können Sie noch deutsche Wörter? Und dann. Arturo, ja, nicht mehr viel. Ja, und dann fragt der Ortleb, kennen Sie die Richtlinie? Mia san mir. Und Vidal so, noch nie gehört. War ihm sichtlich unangenehm, dass er den Leitfaden des FC Bayern München noch nie gehört hat. Ich kann es verstehen. Ist ein Chilene, der in Italien gespielt hat. Muss man nicht unbedingt mitbekommen haben. Kann ich verstehen. So. Ja, dann sagen Sie doch mal Mia san mir. Und ich finde das so ekelhaft, diesen Ortleb. Das ist einfach infantiles Verhalten, ne? Das hast du auch bei solchen Leuten. Ja. Widerlich wird das so ekelhaft. Aber lass uns einen Punkt hinter Bayern machen. Ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was transfermäßig. Sie haben bis jetzt 79 Millionen Euro ausgegeben. Die 100 machen sie wahrscheinlich noch voll, ne? Es ist mir sehr unangenehm, aber die 100 machen sie, glaube ich, noch voll. Du hast recht. Es ist mir wirklich ein bisschen unangenehm. Also ich sage 1. Ricky sagt 1. Pochi sagt 1. Mit weniger Abstand hat Pocho gesagt. Ricky, was meinst du? Wolfsburg dichter dran dieses Mal? Ich? Wenn Ricky dein Name ist. Ach so, ist, ja, okay, Entschuldigung, habe ich gerade nicht ganz aufgepasst. Ich hoffe es halt, aber es wird halt schwierig. Also Bayern zu schlagen ist enorm schwierig und die werden halt die Punkte wieder einheimsen und dann muss man halt hoffen, dass es irgendwie wenigstens einen Verein gibt, der das Ganze so ein bisschen spannend halten kann. Denn das war immer so das Besondere an der Bundesliga, dass wir viele Vereine hatten, die... Ja. Zumindest mal bis zur Winterpause mithalten konnten und dann gab es noch 2 Vereine, die sich da um die Meisterschaft gestritten haben. Das fehlt mir so ein bisschen. Könnt ihr denn so ein bisschen das verstehen, dass es mir auch persönlich als Bayern-Fan ein bisschen unangenehm ist, dass alle abhaten und abkotzen, dass es jetzt wahrscheinlich noch einseitiger wird? Also ich finde das auch Preis scheiße. Das ist der Preis des Erfolges, Chris. Das ist der Preis des Erfolges. Ah ja. Ja, Entschuldigung, wenn ich da so hochtrabend rüberkomme, aber jeder, der Erfolg hat, hat mit Kritik zu leben. Ne? Ist halt wahnsinnig langweilig, wenn du nur eine Truppe hast, die da ständig oben alles wegballert und dann kommt ab und zu mal Wolfsburg da auf sage und schreibe 12 Punte ran. Das ist halt... Aber glaubt ihr mir denn, dass ich das auch lieber gern anders hätte? Denn ich bin ja ein großer Verfechter davon, wenn du am Samstag, Freitag oder Sonntag nicht gefordert wirst, dann bin ich auch der Meinung, kannst du auch am Dienstag oder Mittwoch nicht 100% abliefern. Wenn du immer so einen Zickzack-Kurs gehen musst, bin ich der Meinung, ist es schwer, dann auch irgendwann mal wieder die Champions League zu gewinnen. Also ich finde es extrem schade, auch für die Bayern, dass es da nicht wirklich einen Competitor gibt, der auf Augenhöhe ist. Denn ich finde es besser, wirklich, wenn du dienstags Arsenal London hast, besiegst die und dann hast du dann direkt einen richtig weiteren Knallergegner, dass es nicht jedes Wochenende so sein kann, ist ja klar, ist in keiner Liga so. Aber ich hätte dann schon zumindest die Situation, dass die Bayern immer darum kämpfen müssen, die Titel, die Spitze zu verteidigen. Aber diesen Druck hat Bayern leider ab dem letzten Drittel der Saison nie. Und leider ab dem letzten Drittel der Saison geht's um alles. Und ich finde das echt schade und scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gebe euch die Schuld, ich gebe euch die Schuld, dass wir nicht Champions League-Sieger werden. Aber wenn sie diesmal Meister werden, wäre es ja das erste Mal, dass jemand dreimal hintereinander Meister wird. Viermal, okay. Viermal. Von daher haben sie ja jetzt wieder was zu jagen. Also von daher, machen wir es mal ab. Ja, ist das Thema für die kommende Saison, wie es scheint, die vierte Meisterschaft in Folge. Ich finde es geil, ist Geschichte. Ich finde es mega geil. Kommt auf mich aber so ein bisschen immer rüber von Dresen, von Sammer, von Rummenigge. Ja, komm, ne, Meister. Vierte Meisterschaft ist das Wichtigste in der Vereinsgeschichte, denn das gab es noch nie. Ich glaube, da versucht man so ein bisschen den Druck von der Champions League runterzunehmen. Ja, na klar. Ich glaube, das ist da so ein bisschen... Den Druck von der Mannschaft irgendwo runterzunehmen auch, ne? Ja, na klar. Und sie versuchen jetzt vehement in jeglichen Äußerungen die vierte Meisterschaft in Folge da den Fokus drauf zu setzen. Aber, Ladies and Gentlemen, es zählt nur die Champions League, muss man sagen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Sagt da nichts mehr? Herrlich. Besser geht's nicht. Und es wäre alles weniger Enttäuschung als das mindestens das Champions League Finale für die Bayern. Also könnt ihr mir glauben oder nicht? Erneut Halbfinale ist Pflicht. Reicht mir dann. Ich will Champions League gewinnen, ohne Frage. Aber dann bin ich nicht traurig, wenn man dann rausfliegt. Halbfinale, ey, unter den letzten vier Mannschaften Europas, ich finde es mega geil. Und da, das ist Pflicht. Wenn es mal Viertelfinale wird, dann geht die Welt auch nicht unter. Aber also wenn du danach rausfliegst, ist für mich nicht schlimm. Wenn dann Barca, Real oder dann Gladbach wartet, dann kannst du halt einfach mal rausfliegen, ist ja ganz klar. Na klar. Ich fühle mich wie nach einer Countdown-Show übrigens im Moment. Absolut, so ein bisschen. Es war aber wirklich schön mit euch beiden, auch wenn es zwischenzeitlich ein bisschen schwierig wurde. Ich wollte diese Brisanz gar nicht in diesen Podcast reinbringen, denn ich habe mich sehr, sehr gefreut. Was hast du denn gegen Brisanz? Wir sind doch erwachsene Männer, nicht. Oder? Also Ricky nicht. Reagiert er gar nicht mehr drauf. Was? Halt die Fresse. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Ich finde das wirklich süß von euch beiden, dass wir schlanke 20 Minuten kurz über die letzten 12 Clubs reden können. Und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bei Facebook, ihr könnt das natürlich, bei Twitter konntet ihr diesen Stream natürlich nochmal nachgucken. Und bei YouTube könnt ihr das nochmal nachholen, solltet ihr das nur per Podcast gehört haben. Ich bedanke mich. Bis demnächst. Pocho Ricky. Tschüssi. Tschüssi. Ei, Jungs, ey, das ist aber nicht nochmal mit mir gemacht. Ja. Ja.